Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Was tut? Hallo Leute. Heute noch ein bisschen kleine Besetzung, das wird hoffentlich noch ein bisschen mehr. Abel hat leider mit der Family zu tun, aber wir schaukeln das Schiffchen schon. Wir feiern einfach mit 350 Genossen die DDR. Sekunde, ist noch nicht eingeblendet. Dass der noch lebt, der Egon. Ne? Das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen random für die Leute. Also. Ja, das kann natürlich sein, aber ihr werdet es gleich verstehen, sobald das erste Thema da ist. Hallo Egon. Jetzt ist es eingeblendet. Ja, genau. Da gab es eine Veranstaltung, wo die Herrschaften ja quasi, wie hier schon steht, die DDR gefeiert haben, also Nationalhymne gesungen und Vorträge gehalten darüber, wie okay, das doch eigentlich war und mit war Sachen, Umweltstaat, ne? Dass es doch total schlecht ist, dass die Leute, die da damals im Geheimdienst gearbeitet haben und so einen schlechten Stand gehabt hätten in der wiedervereinigten Bundesrepublik und dass ja auch überhaupt der Staat gar nicht pleite gewesen wäre, in Wahrheit. Und, das ist eigentlich die hanebüchenste Geschichte, ja. Oder? Dass der Staat nicht pleite gewesen wäre. Ja, und Gegendemonstrationen gab es auch zu der Sache, allerdings, soweit es hier diesem Artikel zu entnehmen ist, größtenteils aus der AfD. Also da waren wohl Leute von der AfD, irgendwie haben davor demonstriert. Einer von denen hat irgendwie ein Schild hochgehalten, wo drauf stand, ich musste damals auf Flüchtlinge schießen. Oder sollte auf Flüchtlinge schießen. Okay, ja. Ja. Ja. Adäquat, also passend, sehr, sehr angemessen, den Laden auch noch zu feiern. Ach, Chris, du willst es aber heute mit uns, Bundestag. Gleich Bundestag, ab ins Kälteste des kalten Wassers. Platsch. In Baden-Württemberg hat Horst Seehofer, der deutsche Innenminister, das Wort. Boah. Frau Präsidentin, meine lieben Kollegen und Kollegen. Ich wollte mich zuerst beim Bundestagspräsidenten für seine Worte heute bedanken, weil ich glaube, das ist ein sehr wichtiges, auch geistiges Fundament für unsere Debatte heute. Ich kann ihm zustimmen, muss ihm leider zustimmen, dass der Antisemitismus in Teilen unserer Gesellschaft verankert ist, mit wachsender Bedeutung für die Sicherheitsbehörden. Dass die Thematik Antisemitismus insbesondere in der rechtsextremistischen Szene ein bedeutendes Bindeglied darstellt. Ach was, wo denn sonst? Mit großen Herausforderungen für die Sicherheitsbehörden. Naja, also mir würden da schon noch andere Szenen einfallen, wo der Antisemitismus ein großes verbindendes Element ist. Okay, ja, wo denn? Salafisten. Genau. Okay. Das ja, okay, und so weiter und so fort. Okay. Palästinenser. Diese religiös motivierten Sachen sehen sie ja nicht als Rechtsextremismus, von daher schon, ja. Dann ist es ein eigenes Feld. Mhm. Ja, obwohl es halt im Endeffekt die gleichen Argumente sind, die auch die Rechtsextremen nutzen. Die bösen Juden kontrollieren alles, die unterdrücken alle etc. pp. Also es ist der gleiche Blödsinn, den auch hier der Typ aus Halle oder irgendein anderer Idiot von sich gibt. Und das Dritte, dass die Sicherheitslage, was den Antisemitismus, den Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus angeht, in unserem Lande sehr ernst ist. Deshalb dürfen wir andere Bereiche nicht aus dem Blick verlieren. Aber ich weise seit Monaten darauf hin, dass wir eine hohe Gefährdungslage auf diesem Feld in unserem Lande haben. Das ist wichtig für unsere Debatte. Wir diskutieren nicht nur über dieses verabscheuungswürdige Verbrechen in Halle, sondern über eine Gesamtentwicklung in unserem Lande, übrigens auch mit durchaus beachtlichen internationalen Vernetzungen. Und heute möchte ich aus diesem Grunde einige Punkte nennen, insgesamt 6, wo wir in der Koalition einig sind, dass wir sie jetzt zügig angehen, nach Möglichkeit schon in der nächsten Woche. Ja, das ist nämlich der Grund, warum wir das jetzt gucken, weil jetzt wird nämlich Dampf gemacht. Wir brauchen jetzt Handlungen angeblich. morgen die Innenminister der Bundesländer hier in Berlin zu Gast habe, um auch mit den Bundesländern diese Punkte zu besprechen. Und ich nehme an, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns auf diese Punkte verständigen, sehr, sehr hoch ist. Ja, aber jetzt kommt es darauf an, dass... Der Terrorismus politisch was bewirkt, was, ja, was politisch nicht sonst gegangen wäre wahrscheinlich, ne? Oder... Ja, wie üblich. Oder was gar nicht im Plan gekommen wäre sonst möglicherweise. Wir nach dieser Betroffenheit, nach dieser Trauer, nach diesem Leid, diesen Worten, die wir als Politiker gebraucht haben, auch wirklich Taten folgen lassen. Das ist jetzt die Aufgabe dieser Stunde. Ich habe bereits in meiner früheren Verwendung als Ministerpräsident in Bayern immer wieder die Freude zum Ausdruck gebracht, das Glück, dass wir in vielen Städten und Gemeinden Deutschlands wieder ein blühendes jüdisches Leben haben. Und das war übrigens, das kann man als gesichert heute sagen, das Hauptziel des Täters, nämlich so viele Menschen zu ermorden wie nur möglich, sein Sprachgebrauch, und so viel Juden wie möglich. Und wenn diese Tür vor der Synagoge ihn nicht daran gehindert hätte, dann hätten wir ein Blutbad erlebt. Daran kann es keinen Zweifel geben. Und weil wir wieder blühendes jüdisches Leben haben, müssen wir in meinem ersten Punkt alles Menschenmögliche tun, um jüdische Einrichtungen in Deutschland durch Polizei und durch bauliche Maßnahmen besser zu schützen, als das heute der Fall ist. Also. Und da gefällt mir auch nicht zur Diskussion, wer ist zuständig. Natürlich sind die Länder zuständig, immer festzulegen, welche Schutzmaßnahmen wo. Aber ich möchte mich morgen bemühen, dass wir zu einer gemeinschaftlichen Aktion kommen von Bund und Ländern, um diesen Schutz zu gewährleisten. Das Zweite ist, die Sicherheitsbehörden, die sind auch heute schon hoch motiviert und hoch qualifiziert bei der Bekämpfung der antisemitischen Straftaten und aller anderen Alltagsvorfälle, die auch abscheulich sind. Sie sind sensibel und aufmerksam, aber wir müssen sie, sowohl das Bundeskriminalamt als auch das Bundesamt für Verfassungsschutz, massiv organisatorisch und personell stärken. Und da bitte ich das ganze Haus, dass wir Unterstützung bei dem Haushalt bekommen, der jetzt ansteht fürs nächste Jahr. Wenn wir im Bereich, wir können ja nicht so verfahren, dass wir bei der Bekämpfung des Rechtsterrorismus mehr Personal und mehr Organisation einsetzen und woanders, wo auch Gefährdungen sind, deshalb Personal abbauen. Das geht nur zusätzlich. Also so wie man es oft in der Verwaltung macht, wir bauen das eine auf, indem wir das andere reduzieren, wird hier nicht möglich sein. Ich habe mich da selbst sehr, sehr reingekniet, was diese Zukunftskonzeption angeht. Wir brauchen bei der rechtsextremen Szene und ihrer Bekämpfung die gleichen Einheiten, wie wir sie beim islamistischen Terror aufgebaut haben über die Jahre. Und das geht nur mit zusätzlichem Personal, ich sage hier mal von einigen hundert Stellen. Da gibt es große, große Aufgaben zusätzlich für die Behörden. Und wir werden dann mit den Bundesländern morgen darüber reden, dass auch die Bundesländer in dieser Richtung ihre Kapazitäten aufbauen und dass wir zu einer engsten Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden kommen. Die ganz große Herausforderung besteht darin, dass wir es nach jetzigem Erkenntnisstand mit frustrierten Einzeltätern zu tun haben, potenziellen Einzeltätern, die im Unterschied zu früher, da hat man eine Partei beobachtet und wenn da keine Auffälligkeiten war, dann wurde nichts veranlasst. Heute haben wir mit frustrierten Einzeltätern zu tun, die außerhalb der Öffentlichkeit ohne zunächst erkennbare Verbindungen zu irgendjemand so einen Frust aufbauen, so eine Gewalt. Was wird er denn machen, wenn er jetzt alle Chatlogs lesen oder was? Was wird er denn da machen? Das ist doch irgendwie... Alle Frustrierten vielleicht in Lagern konnten, also zusammen. Ich weiß es nicht. Also vielleicht sollte man auch über die Ursachen der Frustration nachdenken. Wie man immer sagt, wir müssen Fluchtursachen bekämpfen. Da müssen wir, aber hier müssen wir nicht über die Ursachen, dass wir eine Gesellschaft haben, die für manche Menschen halt immer feindlicher wird. Komisch. Ja, über Ursachen will ich gar nicht sprechen. Aber die Frage des Objektschutzes ist doch wirklich wichtig, ja, weil zumindest, so wie ich das weiß, in Nordrhein-Westfalen steht vor jeder Moschee zumindest ein Polizist für den Objektschutz. Hier in der Stadt gibt es auch Polizisten, die nur im Endeffekt vor der Synagoge stehen. Ja. Und das will ich jetzt auch gar nicht kritisieren, nur es gibt da natürlich das Problem, was der Horst Seehofer gerade richtig gesagt hat. Es ist, das Personal stößt an seine Kapazität und hier rächt es sich jetzt halt, dass man vor 10 Jahren die Polizei komplett radikal rasiert hat. In sehr vielen. Ja, aber das ist doch auch. Polizisten und findet sie nicht. Es ist doch aber auch völlig illusorisch zu glauben, dass man alle Chats mitlesen kann, zum Beispiel. Selbst wenn jetzt die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht mehr da wäre. Allein der personelle Aufwand, um den ganzen Blödsinn zu lesen. Ja, der personelle Aufwand ist halt sehr hoch, ja. Und was er hier gesagt hat, dass man weniger Organisationen, also ich paraphrasiere das jetzt mal, dass man weniger Organisationen beobachten soll und mehr halt Einzelpersonen. Ja, das ist halt schwierig. Wir wissen das ja von anderen Sachen, wie das aussieht mit einer 24-Stunden-Überwachung, dass man da mindestens 7 Polizisten für braucht, die ständig im Einsatz sind. Und wie soll das darstellbar sein? Deswegen macht man ja den Objektschutz vor den Synagogen. Ich wette, es wird am Ende darauf hinauslaufen, dass sie so eine Art Staats-KI haben, die dann irgendwie die Sachen patrouilliert. Und wenn du die falschen Worte zu oft sagst, kriegst du Punkte auf deinem Insel-Konto. Und wenn du irgendwie bei 100 bist, kommen sie dich abholen. Ja, das System kennen wir doch schon. Aber das hat noch die zusätzliche Komponente, wenn du nicht oft genug das Richtige sagst, kriegst du auch Negativpunkte. Gute Idee, Price. Ist nicht meine Idee. Ist jetzt ja schon in China tagtäglich an der Tagesordnung. Free Hong Kong. Die Idee finde ich sogar doppelt plus gut. Diesen einzelnen Personen, ihren Verbindungen in Deutschland, aber auch international sozusagen auf die Wege zu kommen, ist eine gewaltige... Einzelne Personen, deren Verbindungen wir auf die Wege kommen müssen. Horst. Ja. Sicherheitsbehörden. Aber wenn wir glaubwürdig bleiben wollen gegenüber der Bevölkerung, müssen wir diesen schwierigen Weg gehen. Der ist anspruchsvoll. Auf einmal will er glaubwürdig gegenüber der Bevölkerung erscheinen. Horst, das ist zu spät. It's too late. We told you, when all the people came to our land. Open borders and stuff. You could still save the situation, but it's too late now, Horst. Die ganze Stille hinein, einen Satz gerufen, der war für mich wie ein Stich ins Herz. Ihr könnt uns nicht schützen. Und der geht mir seit dem Zeitpunkt nicht mehr aus dem Kopf. Das war das Gefühl. Ich habe da Verständnis in einer Situation, wo eine ganze Stadt so aufgewühlt ist. Der hat ja richtig gewütet, der Täter, völlig unbeteiligte Passanten geschossen, sie bedroht. Und dieser junge Mann rief, ihr könnt uns nicht beschützen. Ja, man kann ja nicht alle beschützen immer. Das ist schon Blödsinn. Man kann ja nicht alle beschützen immer. Nicht mehr notwendig ist. Und deshalb. Ja. Aber das ist doch klar, dass das nicht möglich ist, Horst. Warum erzählt er da irgendwie Märchen und die Leute klatschen auch noch? Es ist nicht möglich, Einzeltäter vollumfänglich abzufangen. Das ist, es sei denn natürlich, du machst einen Chip in jedem Kopf. Deshalb, wir wollen jetzt nicht einen Polizeistaat, wir wollen starke Sicherheitsbehörden, die auf der Grundlage unseres Rechts unsere Bürger schützen. Das Dritte ist, wir brauchen ein... Ja, und dann, was machen wir dann, wenn man da so eine Ecke findet im Internet oder bei so einem Spiel, dann findest du jetzt eine Ecke mit Rechtsradikalen und dann drehst du die bei argumentativ oder was ist dann, was passiert dann? Wie geht man dann das vor? Ja, schutzhaft wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja. Beobachten, weiter beobachten. Ja, auf jeden Fall, das, was er eben gesagt hat, ist ja quasi dann Framing. Also, nee, wir wollen ja keinen Polizeistaat, wir wollen dies, das, jenes hier. Einen starken Staat, der die Bürger beschützt. Das ist ja kein Polizeistaat, nein. Nein. Eine Meldepflicht für die Anbieter im Internet. Diese Hassparolen, ich habe das in meiner ganzen politischen Laufbahn noch nie erlebt. Hassparolen, das ist irgendwie ein Vorschlag von 2002 oder so. Da haben sie auch schon gesagt, wir müssen Wörter sperren oder so. Und Mann, ich erinnere daran, dass der Mann in der CSU ist, in der Partei. Ja, das haben auch die selber schon gefordert damals. Das waren schon die selber gefordert haben. Der ist in der Partei, in der Franz Josef Strauß mal war. Und dann zu behaupten, er hätte solche Dinge noch nie gehört oder gelesen, ist halt auch ein bisschen scheinheilig. Naja, meint wahrscheinlich wieder so Sachen wie Drecksfotze oder so. Das hat der Strauß wahrscheinlich nicht gesagt. Ja, das hat der Strauß halt anders ausgedrückt halt. Er hat dann die roten Ratten irgendwie oder so. Ja, ist schon wahr, aber ich meine, das, was er jetzt gerade ja so da gesagt hat, als wäre das unabdingbar, Meldepflicht, also eine Meldepflicht. Da musst du dann losgehen und dir alles genau angucken und dann alles melden, oder wie? Nee, du nicht, aber Twitter oder Facebook oder YouTube. Ja, aber ich meine, wir ja auch oder so. Ich meine, kommt dann darauf an, wer dann dafür verantwortlich ist. Ne? Irgendwie Weltraumaffen-Seite hat auch einen Kommentar-Feature oder was weiß ich. Ja, ich denke mal schon, dass sie den Trick weiter durchziehen werden, dass sie die Plattformen in Haftung nehmen, damit sie da, das rechtliche Konstrukt bietet sich ja an, damit sie da kein eigenes Gesetz machen müssen. Ja, und damit sie nicht mit der Verfassung in Konflikt kommen. Genau, ja. Ja, Meldepflicht. Und vor allen Dingen, das geht auch wieder halt drauf zu oder ist halt eben das, dass man nicht mehr so wie es jetzt ist, quasi sagt, jemand hat mich beleidigt oder so. Das wird dann nur verfolgt, wenn ich da hingehe und sage, hier, das zeige ich jetzt an. Sondern Meldepflicht würde ja quasi bedeuten, dass es wieder in eine andere Richtung läuft. Also, dass egal, was du davon gehalten hast, von dieser Beleidigung oder was auch immer da gewesen ist, das ist vollkommen egal, weil der Staat rennt dann los und überlegt sich dann selber irgendwie, was wichtig ist und was nicht. Und wo wir dabei rauskommen, was da dann irgendwie die Bedingungen irgendwie sind, unter denen die Sachen dann illegal sind oder so, das kann man ja in den letzten Jahren schon genau betrachten, mit dieser ganzen identitätspolitischen Gefälle, dass irgendwelche Leute dann, wenn sie hier dieser türkische Elternrat da aus Hamburg, der dann irgendwas meinte von wegen der Kannibalen Jude kotzt den Tod in Israel und die Deutschen sind eine Köterrasse. Das ist dann wieder von der Meinungsfreiheit gedeckt und irgendwelche anderen Sachen wie wir wollen hier keinen Islam oder so sind dann Hassrede. Goldstücke, ja, Goldstücke waren auch durch Hassrede, ne? Goldstücke, oder? Aber kann ich denn jemand auch überhaupt für ein Gefühl bestrafen? Ist das überhaupt moralisch richtig? Ist Hass, kann ich Hass kontrollieren? Kann ich Liebe kontrollieren? Ja, kann aber ich das ist ja. Oder ja, vor allen Dingen sind die Sachen ja nicht ohne Ursache in der Welt, das ist ja richtig, ne? Die Ursache aber es ist auch einfach, ein Hass ist eine gefühlsmäßige Äußerung, das ist ein Affekt sozusagen. Ja. Man da über Jahre halt dran basteln und so, aber im Endeffekt ist das Gefühl Hass erstmal, ich sehe, dass jemand zwei Leute erschießt, unbeteiligte Leute in Halle und dann empfinde ich Hass für diesen Typen. Ja, und das kann ich dir direkt sagen, nachdem ich mir diese komplette, wir werden uns ja jetzt nicht alles angucken von diesen Reden da, aber das ist auf jeden Fall, das sehen die Leute im Bundestag komplett anders. Für die Leute im Bundestag ist es alles eine organisierte Kampagne, um irgendwie mit einer Verschwörung die Grenzen des Sagbaren ganz methodisch zu verrücken, damit man dann das Vierte Reich ausrufen kann. Das, so sehen die das. Das ist nicht so, dass die Leute sich aufregen über irgendwelche Sachen, sondern es ist alles Methodik und es ist alles geplant und es ist alles irgendwie um... Die berühmte organisierte Verschwörung der Rechten im Internet. Genau. Ja, und vor allem auch die berühmte, ich werfe meinem politischen Gegner einfach genau das vor, was ich selber tue. Lübcke über eine so lange Zeit das Opfer im Internet verhöhnt wird, und der Täter gefeiert wird. Das ist die Situation in der Bundesrepublik Deutschland. Was können wir froh sein, dass es in den 70ern noch kein Internet gab und in den 80ern, dass die Leute die RAF nicht feiern könnten und es wäre in gleichem Umfang passiert, wie andere Idioten heute den Lübcke-Mörder feiern. Haben wir zu Lübcke diese neue Information im Programm? Nee, aber dann will ich die kurz hier anbringen, weil er den schon erwähnt. Es ist nämlich rausgekommen, dass der gleiche Typ, der bei dem Mord an dem Joksat in Kassel von der NSU ganz zufällig in dem Internetcafé war, wo der Mord passiert ist, der gleiche Beamte des Verfassungsschutzes war auch für die Überwachung des Lübcke-Attentäters zuständig. Also haben wir hier schon mal keinen Einzeltäter, von dem niemand was wusste, sondern der wurde vom Verfassungsschutz überwacht. Und es war auch noch der gleiche Typ, der auch bei der NSU schon merkwürdig aufgefallen ist. Manchmal schreiben sich diese Verschwörungstheorien aber auch von selbst, weil warum kommt es jetzt erst raus? Warum ist man mit so einer brisanten Nummer in Hessen nicht direkt hingegangen und hat gesagt, oh Leute, diesen Zusammenhang hier sollten wir der Presse vielleicht lieber mitteilen, weil wenn das erst nach ein paar Wochen rauskommt, fällt uns das gerade auf die Füße. Ja, ja, wahrscheinlich, das kommt nie raus. Ja, wie immer. Dann kommt ja nie was raus. Brauchen wir eine Meldepflicht für die Provider, für die Anbieter? Immer dann, wenn Straftatbestände im Internet verwirklicht sind, eine Meldepflicht an das Bundeskriminalamt, damit diese Dinge dann auch strafrechtlich verfolgt werden können? Bloß Applaus. Die Justizministerin wird ja noch selber sprechen, aber ich bin ihr sehr dankbar, dass wir in dieser Grundhaltung übereinstimmen. Ich glaube, da können wir sehr viel erreichen. Wut, Hass ist immer die Vorstufe zu einer Gewalttat. Bei der Meldepflicht, da muss man aber auch genau sagen, was jetzt gemeldet wird. Und irgendwie so scheiß Hass, Sprech ist nicht verboten, ey. Ja, das kommt dann. Ich habe in meinem Leben schon einige Dinge gehasst und ich habe deswegen nie auch nur ein Auto angezündet oder die Kabelanlage der Bahn mit einer Brandbombe sabotiert oder Politiker von anderen Parteien verprügelt, Horst. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie du das meinst, dass das immer zu Gewalt führt. Ich glaube einfach, du sprichst eine andere Sprache als ich. Er meint wahrscheinlich vor Deutsch. Der Gewalt war immer der Hass oder so. Na, er hat es aber andersrum gesagt. Er hat gesagt, dass Hass immer zu Gewalt führt. Das, ich meine, man muss als Politiker schon ein bisschen drauf achten, was man sagt. Und lieber Herr Garland, nachdem Sie nach mir reden, Alexander Dobrindt hat ja ein Beispiel genannt. Das wird auch rumlungern. Dort, wo die Menschen um ihr Leben gefürchtet haben. Ich war in der Synagoge, wo man die Kinder und die Frauen in eine Wohnung in Sicherheit gebracht hat, oberhalb der Synagoge, weil man über den Bildschirm dies alles mitverfolgt hat. Ich fordere Sie einfach auf, distanzieren Sie sich von solchen Äußerungen. Das ist ein Schauspieler, ey. Oder? Das ist eine Schauspielerei von dem, oder? Naja, das ist, glaube ich, einfach Artikel 17 der GroKo-Vereinbarung. In jeder Rede muss ein Tritt gegen die AfD erfolgen. Also, ich meine, dass Politiker nach dem Anschlag in der Synagoge rumlungern, ist halt auch unter aller Sau dumm, strategisch idiotisch von einem AfD-Mitglied. Aber das kriegen wir ja leider immer wieder mit, dass halt die Leute, die vorne stehen, irgendwie vernünftige Sachen sagen und so, aber dann kommt wieder so ein Hinterbänkler und muss halt irgendwie, man kann das anders formulieren. Man kann die Kritik in dem konkreten Fall war es ja so, das war ein Tweet vom Twitter-Kanal Hartes Geld, also jetzt von niemandem von der AfD oder weiß ich nicht, ob der AfD ist. Nee, Moment mal, aber. Es ging darum, dass der ja retweetet wurde von dem Herrn Brandner, war es, glaube ich. Also, und der ist ja, glaube ich, also er ist auf jeden Fall Vorsitzender von diesem von dem Rechtsausschuss im Bundestag, wo sich da alle drüber aufgeregt haben. Und die haben ihn ja auch, glaube ich, jetzt irgendwie so eine Resolution irgendwie verabschiedet oder so, um ihn zu rügen oder so. Sowas, ja, jetzt letzte Woche in dem ganzen Kram vorangegangen, weil sie sich da halt dort drüber aufgeregt haben. Aber die Äußerung war halt selbst jetzt nicht von jemandem von der AfD, Obwohl ich halt nicht weiß, ob dieser Typ, könnte natürlich sein, dass der Mitglied in der AfD ist, aber jetzt kommt niemand von den Bundestagsabgeordneten. Und es ging da um den Retweet. Und ja. Ich denke, dass halt bei vielen Menschen dann auch ein gerechter Zorn irgendwie entsteht, wenn sie sehen, wie unterschiedlich mit Sachen umgegangen wird. Wenn die Frau Merkel halt erst nach 12 Monaten den Weg zum Breitscheidplatz findet, aber am gleichen Abend halt noch in der Synagoge in Berlin auftaucht. Ich verstehe, dass man sein Mitleid ausdrücken möchte und dass man irgendwie sich da in der Pflicht sieht, aber tun Sie das doch bitte auch, wenn wieder irgendjemand niedergestochen wird oder ähnliche Dinge passieren. Warum diese Kluft auch noch selber erzeugen im Endeffekt? Also ich will nicht, dass die Frau Merkel nicht in die Synagoge geht, aber ich will, dass sie dann, wenn auch an dem Abend nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz halt dasteht und sagt, sowas kann halt hier in Deutschland auch nicht gehen. Und ich möchte in dem Zusammenhang auch noch an die Geschichte, die letzte Woche war mit den Likes für die Fotos von den türkischen Fußballspielern, die den Soldaten salutiert haben. Da hat ja der Gündogan war es, glaube ich, und der Can haben da einen Tweet geliked und die konnten sich hinterher daran oder retweetet und die konnten sich hinterher damit rausreden, sie seien Maus gerutscht, sie hätten das gar nicht ordentlich gelesen. Und dann war auch alles wieder gut für die öffentliche Diskussion. Ja, also die haben einem Angriffskrieg zugestimmt sozusagen, haben gesagt, das macht ihr cool, dass ihr da unten die Zivilisten massakriert. Und der AfD-Typ hat was retweetet, was halt grenzwertig vom Sprachgebrauch ist. Sind für mich zwei Paar Schuh, wundert mich, dass der eine hier zu so einem Politikum wird und die anderen aber nicht. Ja, ich komme auch bis heute nicht darauf klar, dass sich die Merkel einfach mit diesem Kopftuch-Heinis da aus dem und linken, extrem linken Progressiven da aus dem US-Kongress solidarisieren kann, wenn irgendwer sagt, so, ja, die werden ja nur gehasst, weil die Frauen sind, dann stellt sich die Merkel einfach dahinter und ist auch prima, so. Ist auch egal, was die alles von sich geben oder so. Das hält dann der auch keiner vor. Ist ja nur für Frauen in der Politik die gute Sache, sozusagen. Kapiere ich auch nicht. Wir prüfen mit Hochdruck Vereinsverbote von rechtsextremistischen Vereinen. Wir machen dies auf dem Boden des Rechtsstaates. Das heißt, wir brauchen auch die Zusammenstellung der entsprechenden Beweismittel. Aber glauben Sie mir, wann immer es möglich ist, rechtsstaatlich, werden wir solche Verbote aussprechen. Wir müssen das Waffenrecht und das Sprengstoffrecht in den Blick nehmen. Wir müssen viel stärker an jene heran, die Waffenbesitzkarten haben und gleichzeitig in rechtsextremen Vereinigungen. Und wir müssen bei Ausstellung von Moment, war neuen. nicht das Problem bei dem Täter, dass er eben selbstgemachte Waffen verwendet hat? Was bringen da Waffengesetze Ja, und also es Änderungen am wurde die Sprengstoff? Woche über behauptet, dass wohl Bauteile auch von diesen Dingen auch irgendwie unter das Waffenrecht fallen. Aber ich kann dir nicht sagen, ob das stimmt oder nicht. Ja, das wird aber ganz sicher jemanden mit einem 3D-Gedrucker davon abhalten, das wiederzumachen. Also, vielleicht versteht der Horst das einfach nicht. Ja, ich glaube, das ist aber auch der Standard einfach. Ne? Ich meine, da kriegst du ja in Deutschland sowieso keinen Widerspruch, wenn du sagst, dass du irgendwie strenger gegen Waffenkram vorgehen willst. Ja, ich meine, das sind der Kopiererei per die 3D-Drucker sowieso ein bisschen, naja, aber mittlerweile geht das ja vielleicht sogar. Eigentlich waren die ja nur Plastik oder so. Mittlerweile kannst du ja auch für kleines Geld so einen Stereolithografen kaufen oder so, der dann ein bisschen stabilere Sachen macht. Also, Ja, ja, Mama, du hast ganz genau recht. Ich wollte auch gehen würde sagen, das schon, ne? die Sache mit dem 3D-Druck ist einfach ein sehr großer Hoax. Man kann Irgendwie. Teile benutzen und man kann Teile sich ausdrucken, Ja, man kann auch die man andere im Teile benutzen, um sich Baumarkt eine Waffe viel zu einfacher machen, kaufen weißt kann. Also, du? Ja. das ist absolut überspielt mit dieser Ja. 3D-Drucksache, Man kann sich muss den ich Ballermann sagen. eben auch aus dem Rohr machen oder so. Man muss hinten eine Ladung reinmachen. Ne? Ja, du kannst So. das Ding ausdrucken, dann kannst du das abfeuern, dann explodiert das dir in der Hand. Oder du musst ein paar Metallteile aus dem Baumarkt sowieso einbauen, die du nicht mehr Ja. bauen kannst. Oder du kaufst einfach direkt alle Teile Wenn beim Baumarkt. Also Waffenscheinen diese oder 3D-Druckwaffen Waffenbesitzkarten sehr viel stärker hinschauen, ob diese Personen in Verbindung mit rechtsextremistischen oder terroristischen Vereinigungen stehen. Es kann nicht angehen, dass ein Auto wie in diesem Fall Halle mit Sprengmitteln beladen ist, dass ein Täter 4 verschiedene Waffen dabei hat, dass er sich in der Serie die Einzelteile der Waffen bestellt, obwohl jedes Einzelteil eine Waffenbesitzkarte voraussetzen würde nach dem geltenden Recht, und dass wir dann sagen, wir lassen alles so beim Sprengstoffrecht und beim Waffenrecht, wie es ist. Wir müssen daran. Und das Letzte. Und das Letzte in diesem Sofortpaket, wenn ich es mal so nennen darf, ist die Prävention. Wir werden, das habe ich mit Frau Giffey vereinbart, dass wir uns zusammensetzen, auch mit Spezialisten auf diesem Feld aus Deutschland, auch mit den Juden. Wir haben viele Präventionsprogramme. Ja, Spezialisten aus dem Feld, Präventionsprogramme. Was könnten das wohl für Leute sein? Amadeo Antonio? Könnte ich mir das gut kann vorstellen. Gar nicht sein. Ja, solche Leute auf jeden Fall. Ja. Wir führen sie auch fort. Trotzdem müssen wir auch hier schauen, sind wir da auf der Höhe der Zeit, um an diese Menschen ranzukommen, von denen ich gerade sprach und die wir in unsere demokratische Gesellschaft zurückholen. Das sind die 6 Punkte, die ich Ihnen für heute mitteilen möchte, auf dem Fundament, dass wir eine sehr ernste Lage haben, was den Rechtsextremismus in unserem Lande angeht. Das ist nicht Panikmache, das sehen Sie durch die Entwicklung der Straftaten, das sehen Sie durch den Antisemitismus im Alltag. Und das sehen wir als Sicherheitsbehörden durch eine gewaltige, durch eine große Gewaltbereitschaft in dieser Szene und eine hohe Waffenaffinität. Ich bitte den Bundestag hier. Wenn das so gefährlich wäre, warum passiert dann so wenig, was wirklich an die Oberfläche dringt? Also müsste nicht, wenn es diese Welle der rechtsextremen Gewalt gegen Juden in dem Ausmaß geben, in der er sie hier skizziert, müssten wir das nicht merken irgendwie. Ja, also wenn Sie so empfindlich auf die Anschläge, auf die muslimischen Anschläge reagieren würden, dann würde es ja anders aussehen. Dann würden Sie die alle rausschmeißen oder so. Also ich finde es auch ein bisschen übertrieben, ich würde die Reaktion. Unterstützung. Da brauchen wir da und dort die Finanzmittel und auch die rechtlichen Änderungen. Und ich will Ihnen noch sagen, ich habe mein ganzes politisches Leben auch in den Dienst Bekämpfung von Rechtsextremismus gestellt. Als Ministerpräsident sehr dafür gesorgt, dass die Juden dort geschützt sind, aber ein blühendes Leben gedeihen kann. Ich gehörte zu den Ministerpräsidenten, die das NPD-Verbot an führender Stelle betrieben haben, weil ich mir die Beweismaterialien angeschaut und habe. Wie das geendet hat, wissen wir ja, Horst. Ich meine, wie kann man das jetzt auf die Habenseite schreiben? Mir bleibt echt die Spucke. Ja, ich glaube, es geht einfach nur um Virtue Signaling jetzt an Adresse von linker Seite, die halt seinen Kopf ja schon vom ersten Tag an gefordert haben. Ich bin sogar linker, aber ich bin trotzdem gut. Ne? Solche Dinge ja auch die ganze Zeit schon benutzen, um halt zu sagen, Seehofer geht gar nicht, oh mein Gott, Seehofer geht überhaupt nicht und tralala. Und das war ja auch schon genauso wie bei dem Verfassungsschutz-Heini da, dass es da ja auch die ganze Zeit hieß von wegen, ja, Rechtsextremismus wird ignoriert. Das war halt nicht politisch korrekt alles, ne, was sie gemacht haben. Der Maaßen mit Chemnitz und er hier mit der Blutwurst und so, ne, das hat die ja schon lange tierisch aufgeregt. Und deswegen ist das jetzt so an die Adresse von den Leuten so nach dem Motto, ja, ich will doch und ich bin doch auf eurer Seite und ich bin doch auch der Meinung, alles nicht so schlimm wie Rechtsextremismus und bla bla. Ja, bietet sich da ein bisschen an, ne? Ja. Die Schießübungen am Wochenende auf lebende Politiker durch solche Kräfte, das hätte für mich alleine ausgereicht, um eine Organisation zu verbieten. Und das Schießübungen auf lebende Politiker. Auf Bilder von lebenden Politikern wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich. Aber ja. Wie gesagt, Politiker sollten schon wissen, was sie sagen. Oh Mann. Ich hatte exakt an dem Tag des Anschlages in meinem Hause zu einer Antisemitismus-Konferenz eingeladen. Und sie musste natürlich abgesagt werden. Und wir werden sie zeitnah nachholen. Das ist einfach eine Grundüberzeugung von mir. Das wollte ich auch dem Parlament noch mitteilen. Was bringen eigentlich diese Konferenzen? Könnten wir da mal was erfahren? Was bringt denn eine Antisemitismus-Konferenz? Da treffen sich dann Leute, die sind alle der Meinung, das ist ein schlimmes Problem, nicken und hören sich Vorträge an mit Sachen, die sie eh schon glauben. Das ist eine Republika im Endeffekt. Was ist der Sinn von diesen ganzen Kongressen und Konferenzen zu solchen Themen? Ich verstehe es nicht ganz. Dass Menschen unterschiedlicher Konfession, unterschiedlichen Glaubens in diesem Lande friedlich und sicher zusammenleben können. Wenn wir das, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, nicht gewährleisten können, geben wir die Grundlagen unserer freiheitlichen Grund- und Rechteordnung preis. Die Bürger, ich sagte es, erwarten, dass wir sie schützen. Und ich werde die ganze Bundesregierung alles dafür tun, dass Juden in unserem Lande ohne Bedrohung und ohne Angst leben können. Das verbirgt sich hinter dem Satz, nie wieder. Nie wieder, meine Damen und Herren. Währenddessen warten Hunderte bis Tausende Antisemiten auf der Balkanroute. Und Horst wird sie nicht kontrollieren, er wird sie nur zählen. Ja, aber auch Halle hätte schon gar nicht sein müssen, wenn die Bewachung dort gestimmt hätte. Aber die Bundesländer, auch die Bundespolizei, wurden jahrzehntelang abgebaut. Und es ist mühsam und schwierig für die Länder, auch finanziell manchmal nicht machbar, das jetzt so schnell zu korrigieren. Das muss man auch klar sagen. Alexander Gauland hat nochmal das Wort, der Fraktionschef der AfD. Herr Bundesminister, solange ein Mitglied der Bundesregierung sagen kann, die AfD sei der politische Arm des Rechtsterrorismus, entschuldige ich mich hier für nichts. Da müssten Sie damit anfangen. Ja, das wollte ich nur noch mal von der Gauland-Rede zeigen. Den Rest skippe ich dann aber. Ja, ich höre jetzt auch gerade nach Halle immer wieder, dass man halt diese krasse Sprache von den Rechtsextremisten und so, aber es ist völlig okay, ständig Leute als Nazis zu bezeichnen, Faschisten, in den politischen Arm des Halle-Attentäters. Ich weiß, warum glaubt ihr, dass die AfD zu irgendeiner Verhältnismäßigkeit verpflichtet wäre, wenn ihr von den anderen Parteien ständig solches Zeug redet? Kommt mal beide runter. Alexander Gauland, aus ihm sprach hier die reine Frustration. Er lehnt es ab, dass er der Täter sei, hat das mit mehreren Passagen ja auch das begründet. Das Wort hat die Bundesministerin Christine. Ja, nächste Rednerin jetzt. Wenn der Christine Gauland der Täter gewesen wäre, dann wäre aber auch die Hölle los gewesen, glaube ich. Was ist das für ein Kommentar gewesen gerade? Phoenix. Dass er nicht der Täter ist. Das ist diesmal von Phoenix der Ausschnitt, nicht direkt vor Bundestag. Die reden ja immer so Krempel rein. Aber der Kommentar war schon irgendwie merkwürdig. Ja. Ja, ich erinnere mich doch noch an unser Lieblingsreform des Sexualstrafrechts, wo der gleiche Kommentator irgendwas geredet hat, von wegen so, ja, und die ganzen Frauenverbände sagen, es geht doch alles nicht genug und sie sind die Schutzlücken überall und so ein Kram. Also die labern dann nur irgendwelchen Krempel nach, den die anderen Leute halt eben auch erzählen. Also es ist, ich weiß gar nicht, was das überhaupt soll. Also wenn sie die Debatten schon zeigen, sollen sie einfach so zeigen. Also die Bundesjustizministerin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin sehr versucht, auf einige dieser kruden Ideen von eben einzugehen. Aber ich glaube, es ist der Sache nicht gerecht, wenn wir dieses weiter fortführen, dieses Schuldzuschreiben, dieses Beschimpfen. Herr Gauland, das war eines Politikers des Deutschen Bundestages nicht würdig. Was Ja, das ist halt auch wieder dieses Ding. Das kann man genauso gut den anderen halt auch vorwerfen im Endeffekt. Weil das, was, Unwürdigkeit war ins Strafe vor allen Dingen immer, ne? Das, was er halt eben auch gerade gesagt hat, waren dann halt auch so Sachen wie, ja, wenn das unsere Schuld sein soll, was ist denn dann mit einem Breitscheidplatz und so. Und das ist jetzt wieder Schuldzuweisung und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt, ja, also das war ja gerade Sinn und Zweck dieser Aussage, denke ich mal, die Leute darauf hinzuweisen, dass es halt Quatsch ist, dieses ewige, wer ist da schuld und so weiter und so fort. Und ja, im Endeffekt, aber die sehen es halt nicht. Es ist nur, bei den anderen ist es falsch und bei denen selber ist es natürlich richtig und bla bla bla. Aber das ist eigentlich nicht der Grund, warum ich euch das zeigen will, weil die legt gleich richtig los, die Dame. Was hier eben abgeliefert wurde. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nicht erst seit meinem Amtsantritt als Justizministerin beschäftige ich mich mit der Frage, wie man Hass und Hetze im Alltag, in Diskussionen, in den Parlamenten und auch in der digitalen Welt bekämpfen kann. Also haben wir es hier mit einer Überzeugten zu tun, die sie da Hobby, ja? auf den Platz gepackt haben, garantiert, um auch Dinge zu erreichen. Wir müssen feststellen, dass Hass und Hetze immer öfter Taten folgen. Schreckliche Taten wie der Mord an Walter Lübcke und die Morde in Halle. Am letzten Dienstag haben auf Einladung des BMJV zahlreiche Betroffene, engagierte Demokratinnen und Demokraten darüber diskutiert, wie man diesen Nährboden, der sich immer weiter ausbreitet, bekämpfen, wie man ihn austrocknen kann. Und der Berliner Rabbiner Teichtal hat bei dieser Gelegenheit beschrieben, wie es sich anfühlt, als er mit seinem Sohn nach dem Gottesdienst nach Hause wollte und auf diesem Weg bespuckt, bedroht und beleidigt wurde. Die Anwesenden haben ihm dann zur Verabschiedung einen schönen Yom Kippur, ein friedliches Versöhnungsfest gewünscht. Und ich hätte mir nicht vorstellen können, und es war ein bitteres Gefühl, einen Tag später von den schrecklichen Morden und Mordversuchen aus antisemitischen Gründen an diesem Versöhnungsfest in Halle zu hören. Ja, nur, ja, dass das immer mehr wird, ja. Ich bin erschüttert, schockiert. Und unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Hinterbliebenen. Und ich danke bei dieser Gelegenheit dem Opferbeauftragten der Bundesregierung, der sehr schnell direkte Hilfe, also Edgar Franke, der direkt und sehr schnelle Unterstützung und Hilfe für die Opfer und die Hinterbliebenen organisiert hat. Doch, liebe Kolleginnen und Kollegen, danke, Edgar. Doch, liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Betroffenheit darf uns nicht vom Handeln abhalten, vom Konsequenzen handeln, vom konsequenten Handeln. Wir haben es mit Rechtsterrorismus zu tun und aus meiner Sicht aktuell der größten Bedrohung unseres Gemeinwesens. Und gegen diese Bedrohung müssen wir auf allen Ebenen. Da sind wir doch mal ganz nüchtern. Und gucken mal, wie viel Todesopfer. Wir sind ganz unmenschlich kalt. Und gucke nur, wie viele Todesopfer es hier gegeben hat, aus welchen Richtungen. Hä? Wollen wir mal gucken, wie kommen wir denn da hin? Da sind wir schon mal bei 12 am Breitscheidplatz. Wie viele waren die NSU? 7, glaube ich. Ja. Wollen wir noch weiter rechnen? Ich halte mir das eine Auge zu und sehe die ganze Gewalt nicht. Und mit dem anderen sehe ich aber ganz genau die Nazis. Es ist zum Verzweifeln, wirklich. Konsequenz vorgehen. Meine Damen und Herren, Morde wie die in Halle, die geschehen nicht im Internet. Es wäre aber naiv zu glauben, dass antisemitische und radikale Hetze im Netz nichts mit der Gewalt im realen Leben zu tun hätte. Wir müssen den Nährboden für Hass, Hetze und Gewalt austrocknen. Und schwerste Beleidigungen und Bedrohungen hinzunehmen, würde zu einer weiteren Grenzverschiebung beitragen. Wenn wir zu Recht sagen, Meinungsfreiheit hört dort auf, wo Strafrecht beginnt, dann müssen wir als Rechtsstaat das auch durchsetzen, auch das ist eine Neuigkeit. Jetzt, meine Damen und Herren. Und deshalb müssen wir das Netzwerkdurchsetzungsgesetz verschärfen. Schon heute sind soziale Netze. Ach, daher weht der Wind. Natürlich weht daher der Wind. Mhm. Netzwerke verpflichtet, strafbare Beiträge zu sperren oder zu löschen. Doch das reicht nicht. Wir brauchen eine Pflicht, Morddrohungen und Volksverhetzungen den Strafverfolgungsbehörden zu melden. Hetzern muss klar sein, dass sie sich nicht in der Anonymität des Netzes verstecken können, dass sie mit Verfolgung rechnen müssen, dass ihnen Strafen drohen, meine Damen und Herren. Weiß sie das nicht besser, oder? Naja, also auf jeden Fall das Wort Morddrohungen melden, das klingt ja schon mal relativ vernünftig, bis man dann da ein bisschen drüber nachdenkt und einem natürlich einfällt, dass einige von den Sachen, die hier auch schon als Morddrohungen irgendwie geheißen haben oder so, dann doch Sachen sind, wo man sich mindestens drüber streiten kann, also die vielleicht auch absichtlich ein bisschen vage gehalten werden, dass man das da reinlesen soll oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber das ist halt auch nicht immer so eindeutig. Und die sind doch verboten längst, was soll das denn? Und das andere, was sie da hatte mit Volksverhetzung, das ist halt auch so das Ding. Ne? Also da hatten wir ja auch schon diverse Beispiele hier, wie das, was ich vorhin schon angeführt habe, mit der Köterrasse und so, was dann auch keine Volksverhetzung ist. Und also irgendwelche Filter, die jetzt irgendwelche Hakenkreuze irgendwo rausnehmen und so, gibt es auch schon. Und stelle ich mir schwierig vor, das in Zukunft jedes Hakenkreuz an die deutschen Behörden weiterzuleiten, zumal ja das Internet nicht nur in Deutschland existiert. Und ja, auf der anderen Seite auch, wenn da jetzt bei YouTube oder so solche Sachen rausgenommen werden, dann hat man wieder das Problem, was ist mit den ganzen historischen Dokumenten, die man dann nicht mehr zeigen kann, wo das vielleicht vernünftig ist, da ein Hakenkreuz drin zu lassen. Oder ich erinnere nur an diesen Nacktheitsfilter von Facebook, der dieses berühmte Bild von dem vietnamesischen Kind da rausgelöscht hat und solche Dinge. Also ja, das ist mal eben. Aber auch über den Umstand, dass die Leute sich ja auch im amerikanischen oder im englischsprachigen Netz irgendwie radikalisieren, meinetwegen. Der Typ ja zum Beispiel in Halle, der hat ja doch mehrere so Begriffe benutzt, die man da verorten würde, ne? Das ist Anon oder so zum Beispiel. Ah, kein Problem. Wir schon haben Lösungen gebaut für China, wir auch liefern Deutschland. Ja. Eigenen Internet. Nur gute Sachen. Tschüss, Sau. Den Einwand, den ich zuweilen höre, dass ich so Strafverfolgung auf Private übertragen würde, den kann und will ich nicht stehen lassen. Meine Damen und Herren, zur Bekämpfung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung sind auch heute schon Banken, private Banken, verpflichtet, Verdachtsmeldungen an die FIU, die Financial Intelligence Unit, beizumelden. Und nach weiterer Prüfung dann werden diese, wenn sie strafrechtlich relevant sind, diese Vorgänge dann an die Ermittlungsbehörden weitergeleitet. Meine Damen und Herren, was zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gehört? Deutschland ist das einzige Land, in dem die Leute von der Mafia ihr Geld noch so parken und waschen können, wie das vor 30 Jahren im Rest der EU auch noch war. Deutschland ist das einzige Land, das eben nicht das organisierte Verbrechen bekämpft. Es gab die Woche gab es auf Arte diesen Film über die Morde da in diese Pizzeria-Morde, wo die 4 Italiener oder 5 Italiener, glaube ich, sogar erschossen worden sind auf offener Straße da im Ruhrpott. Und da haben die auch ganz klar gesagt, die Mafia will eigentlich nicht, dass in Deutschland sowas passiert, weil unsere Gesetze sind so lasch und so billig, dass man sich das nicht verderben möchte hier. Ja, die möchten keine Morde und keinen Krieg hier, weil man hier das Geld so einfach waschen kann. Und ihr guckt dabei seit Jahrzehnten zu und es würde mich nicht wundern, wenn ab und zu auch einer die Hand aufhält. Ja, also diese Know-Your-Customer-Gesetze, unter die die Geldwäsche und die Terrorregulierung fallen, die kenne ich sehr gut. Und Mars, was du gesagt hast, konkret ist es so, wenn du von Deutschland heraus investierst, dann musst du diese Sachen sehr streng einhalten. Allerdings gibt es sehr viele Ausnahmeregelungen, wenn man aus dem Ausland in Deutschland investiert unter dem sogenannten Investitionsschutz. Und das öffnet dem Tür und Tor dem Missbrauch leider. Aber es wird sehr streng umgesetzt, diese Regeln, und sollten solche, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, Ideologiefilter oder wie soll man das überhaupt bezeichnen, sollte sowas in dieses System eingebaut werden, wäre das sehr bedenklich. Die Antiterror-Sachen sind schon sehr bedenklich. Da hat es in der Vergangenheit halt sehr oft politischen Missbrauch gegeben, auf diplomatischen Leveln zwischen Ländern und sowas. Also sehr, sehr bedenklich, allein das ins Gespräch zu bringen. Das müssen wir auch möglich machen gegen Volksverhetzung und gegen Morddrohungen. Nur so können dann nämlich die Ermittlungsbehörden auch schnell handeln, wenn ihnen die notwendigen Informationen vorliegen. Und das sind nun mal die IP-Adressen. Nur so können die realen Personen hinter den widerlichen, hinter den strafbaren Posts ermittelt werden. Und deswegen werde ich Ihnen in der nächsten Woche einen ganz konkreten Vorschlag zu dieser Verschärfung vorstellen. Meine Damen und Herren, ich werde weiter eine Strafverschärfung für Beleidigungen vorschlagen, die in sozialen Medien begangen werden. Strafverschärfung für Beleidigungen, wer braucht das nicht? Ganz dringend. Am besten den ganzen Justizapparat nur noch damit blockieren, welche Leute sich was nennen im Internet. Weil das ist ja das staatsgefährdendste Ding ohne Ende. Solche Beleidigungen erreichen ein viel größeres Publikum und sind auch aufgrund der vermeintlichen Anonymität im Netz deutlich aggressiver und persönlich abwertender. Ja, meine. Tja, das ist doch auch mal eine Aussage, ne? Einfach so aus dem Arsch gezogen. Ja, vor allem, wenn man den anderen gar nicht persönlich kennt, ne, dann ist das total persönlich gemeint. Ja, abwertender auf jeden Fall. Viel, viel abwertender. Meine Damen und Herren, in dieser Woche diskutieren wir schon die Verschärfung des Waffenrechts. Es ist auf der Tagesordnung im Plenum. Und die Vorschläge sind gut, aber mir gehen diese Vorschläge nicht weit genug. Unsere Waffenbehörden müssen eine Regelabfrage beim Verfassungsschutz durchführen können. Waffen gehören nicht in die Hände von Extremisten. Wir dürfen nicht erst warten, bis sie sie haben und sie ihnen dann entziehen. Wir müssen vorher handeln. Ich bin dafür, dass Politiker nur noch diese Verschärfung ins Waffenrecht. Ich bin dafür, dass sie nur noch Gesetze machen dürfen, wenn sie dafür ein anderes Gesetz, das unnötig ist, streichen. Genug unnötige Gesetze. Meine Damen und Herren, die zahlreichen Gespräche mit Betroffenen von Hass und Hetze haben mir deutlich gemacht, dass es den Hetzern darum geht, diejenigen, die sich für Demokratie, Toleranz und unseren Rechtsstaat einsetzen. Mit wem hast du denn da gesprochen? Hast du da mit Professionellen gesprochen, sozusagen? Mit Leuten, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als überall Hass sehen? Hast du mit Jasmina Banaschuk gesprochen, Annetta Kahane, Margarete Stokowski? Profi-Hetzer. Hengami, Jagobi Farah, Sibyl Schick. Ich habe ganz oft den Satz gehört, dass man das nicht länger erträgt, dass man sich und seine Familie vor sowas schützt und dass man sein Engagement für diese Gesellschaft deshalb auch einstellt. Das dürfen wir als wehrhafte Demokratie nicht zulassen. Diese keine sind keine einzige von den Dreckschleudern, die ich eben erwähnt habe, hat ihr Engagement eingestellt. Das ist hypothetisch. Sonst nichts. Gesellschaft. Und wir müssen uns solidarisch hinter sie stellen. Wir müssen aber auch entsprechend handeln. Und deswegen will ich den Paragraphen 188 StGB dahingehend präzisieren, dass auch Kommunalpolitiker davor geschützt sind, dass Verleumdung, üble Nachrede, Ich glaube es gar nicht. Vor allem um Politiker geht's, ne? Um Politiker. Ja, auch vor allem Verleumdung und üble Nachrede hat schon wieder überhaupt nichts mit deiner scheiß Beleidigung zu tun. Mhm. Überhaupt nichts. Ja, also, um das heute auch schon mal wieder durchzufrühstücken, weil da kommen ja gleich noch andere Sachen. Ist doch nicht so einfach zu entscheiden, wie eine Beleidigung. Es ist vollkommen was anderes, ob ich jetzt im Affekt oder, keine Ahnung, meinetwegen auch um jemanden zu verletzen, dem irgendwas an die Nase schmeiße, oder in Abwesenheit irgendwas über die Leute irgendwie erzähle, was einfach nur eine emotionale Äußerung ist, irgendeine Beleidigung, oder ob ich irgendwelche Tatsachen behaupte, die stimmen können oder nicht stimmen, woraufhin die Leute dann ihre Meinung ändern könnten über eine Person, weil sie dann meinen, dass irgendwelche Sachen stimmen, die in Wahrheit aber nicht stimmen. Das ist was komplett anderes. Und es ist auch so zu bewerten. Und nicht, dass da wieder sämtliche Grenzen zu verwischen, so nach dem Motto, das eine ist aber einfach nur, wer sagt was und das andere ist, wer sagt was. Also ist es alles gleich. Und wir wollen es auch nicht haben, weil es tut uns nicht gut und deswegen hier weg mit allem, weil Gewalt. Schärfung des 188 in Zukunft auch für Sie gilt. Wer den liest, könnte meinen, das wäre heute schon so, ist aber nicht so durch Rechtsprechung. Deswegen müssen wir nicht nur solidarisch uns erklären, sondern eben auch durch diese Verschärfung solidarisch handeln. Meine Damen und Herren, trotz vieler Vorkommnisse schrecklicher Taten in diesem Land bin ich immer noch davon überzeugt, unsere Demokratie ist wehrhaft, unser Rechtsstaat ist stark. Und lassen Sie uns deswegen keine Scheindebatten führen, sondern dafür sorgen, dass wir mit aller Konsequenz gegen die vorgehen können, die diesen Rechtsstaat angreifen. Vielen Dank. Die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht. Ja, so viel zu dem Thema. Das ist also die Justizministerin. Ja, schön, dass wir die auch mal gesehen haben. Genau, die hat sich schon ganz lange mit dem Thema Hass beschäftigt, auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich. Oh, Mr. Burns ist erfreut. Exzellent. Achso, ja, die Künast, die ist ja auch dabei, das durchzukämpfen, beziehungsweise die will ja wohl weitergehen und hat jetzt hier angekündigt, zur Not bis zum Verfassungsgericht zu gehen. Und der Danisch meint, da mischen sich mal wieder diese, wie hieß die nochmal, Freedom for, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall so eine Gruppe, die versuchte immer, Verfassungsgerichtsurteile ja so ideologisch zu starten und dann auch eben zu gewinnen mit der entsprechenden Prämisse. Zum Beispiel ging das ja bei dem dritten Geschlecht so, glaube ich. Ja, und die Grünen sind jetzt auch bis zum Verfassungsgericht und da hat es dann Freunde sitzen oder so. Wie gesagt, der da nicht vermutet. Auf jeden Fall wird das noch weitergehen mit der. Da können wir uns schon mal drauf auf jeden Fall einstellen, ne? Dass sie da den, dass sie noch nicht so ein Wort das aufgibt. Naja, wenn die Frau Bär den Vorsitz hat beim Verfassungsgericht bei dem Fall, hat sie auf jeden Fall schon mal. Naja, den Vorsitz, weiß ich nicht, auch wenn das in ihrer Kamera irgendwie läuft, naja. Aber was ich hier vor allen Dingen interessant fand, war der Vergleich mit der Vorratsdatenspeicherung. Das fand ich eher, weil die Einordnung vom Danisch, da will ich gar nichts zu sagen. Also ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht stimmt oder ob er da nur auf der falschen Fährte ist oder so oder ob er es richtig sieht, keine Ahnung. Das kann sich jeder selber überlegen. Aber ja. Diesen Vergleich, dass sie ja quasi auf der einen Seite jetzt gerne dieses Auskunftsrecht haben wollen, so nach dem Motto, jeder ist immer gleich nackt, wenn der uns irgendwie da gesagt hat, dass wir blöd sind oder so. Das dann halt eben in Vergleich mit der Vorratsdatenspeicherung, die sie ja nicht haben wollten, dass es ja quasi im Endeffekt dann irgendwo in die gleiche Kerbe schlägt, wenn sie dann diese Sachen dann alle irgendwie aufbereiten wollen und die Leute nackt machen wollen und so, dann ja, ist es halt. Ja, Chris, es geht ja gegen die Bösen. Ja, ja, ich habe das schon verstanden, aber ja. Ich will in dem Zusammenhang nochmal an den sogenannten radikalen Erlass erinnern, der lange Zeit in unserem Land gegolten hat. Der war während der RAF-Zeit ist der wohl, glaube ich, mit entstanden. Da ging es halt darum, dass Leute nicht verbeamtet wurden oder nicht in den Staatsdienst konnten, die halt einen Hintergrund hatten, der sie zu RAF-Sympathisanten gemacht hat. Ich selber kenne einen Lehrer, der 40 Jahre irgendwie prozessiert hat, bis er verbeamtet wurde, weil er mal im sozialistischen Jungen Studentenbund war. Und da haben natürlich die Grünen und die Linken scharf gegen protestiert. Und heute haben wir halt so Schlagzeilen wie, ich möchte manche Leute vom Diskurs ausschließen, von den gleichen Leuten, die damals am lautesten geschrien hätten, wenn ihr Kumpel nicht hätte Lehrer werden dürfen. Das muss man sich halt auch auf der Zunge zergehen lassen. Lucky Lucke. Jo, der wollte wohl in Hamburg seine normale Arbeit wieder aufnehmen, als VWL-Professor, weil er, glaube ich, nicht mehr im EU-Parlament sitzt. Und da haben sie ihn aber rausgeschmissen, sozusagen. Dann waren die entsprechenden linken Studenten zugange und die haben dann skandiert, dass er da nicht sein soll, dass die Nazis raus sollen und so weiter, das übliche Programm. Und dann konnte er da nicht anfangen, dann hat er irgendwie zwei Leute noch rausgeschmissen. Und im Endeffekt muss er dann aber wohl mit Polizeischutz rausgeleitet werden. Mal gucken, wie das noch weitergeht, weil sieht nicht so aus, als wenn er sich das irgendwie als wenn er da jetzt direkt aufgeben wollte deswegen oder so. Aber es ist natürlich doch schon recht peinlich für die Studenten. Also ich meine, klar hat der Lucke die Partei gegründet, aber der hat ja, in dem haben sie ja die Partei unterm Arsch weggezogen, sozusagen. Die Rechner haben die ja irgendwann übernommen und er hat dann auch Eis ausgenommen, wie viele andere. Also insofern ist er irgendwie ein bisschen der falsche Ansprechpartner, ne? Wenn es darum geht, Rechte zu beschimpfen, finde ich. Naja, aber ich meine, die Gamer sind ja auch der falsche Ansprechpartner, wenn es darum geht, Rechtsterrorismus zu bekämpfen. Also politisch alles in Ordnung bei denen. Ja, mein Eindruck davon ist momentan, dass irgendwie ganz viele Leute dazu schauen, wenn ich so Kommentare lese oder so, da sind immer nicht viele Leute die da, dabei, die dann so sagen, ja, es ist aber irgendwie doch offensichtlich anders oder so. Ja, aber es wird trotzdem weiter so gemacht, ne? Journalisten mit Haltung oder so. Keine Ahnung. Unmöglich. Ja, es war ein riesen Terz da auf jeden Fall. Auch das ganze Nachspiel der ganzen Sache, dass da alle Leute irgendwie aufeinander gezeigt haben und so nach dem Motto, ja, der Luke provoziert uns ja auch und so weiter, was da nicht alles für ein Schwachsinn irgendwie erzählt wurde, um das irgendwie gut zu machen oder irgendwie ins richtige Licht zu rücken oder so, dass man da irgendwie rumskandiert und den Typen da nicht seinen Vortrag halten lässt. Ich meine, im Endeffekt, es ist auch so, es sind Wirtschaftswissenschaften. Ja. Ich meine. Ja, und jeder, der politisch was gegen ihn hat, der soll froh sein, dass er raus ist aus der Politik. Ja, verdammt, ne? Also, ja, ist auch wahr. Es geht darum, Leute zu zerstören. Ja, ja, offensichtlich. Ne? Ja, es geht wahrscheinlich auch gar nicht um ihn, sondern es geht um die zukünftigen Lukas. Ne? Also es geht um die Leute. Es geht auch darum, dass er halt immer noch in vielen Teilen für einen positiven Blick auf die AfD gesehen wird. So nach dem Motto, es gibt ja auch noch Lukas in der Partei und so. Also ich finde halt besonders delikat, dass der Hörsaal, dem das Ganze stattgefunden hat, nach einer jüdischen Professorin benannt ist, die während der Nazi-Zeit halt von der Uni vertrieben wurde und nicht mehr lernen durfte. Ja, diesen Vergleich. Die Antifa hat es drauf mit Symbolik, finde ich. Diesen Vergleich hat ja auch der Thomas Ney bei Twitter gezogen und wurde dafür direkt von Kollegen aus der Piratenpartei, von ihm, weil er ist ja noch in der Piratenpartei, auch übelst angegangen, dass das irgendwie Verharmlosung vom Dritten Reich wäre, so solche Vergleiche zu ziehen. Ja, die gleichen Leute, die ständig vom parlamentarischen Arm des Rechtsterrorismus und von Nazis sprechen, ne? Die wollen nicht, dass man irgendwie die falschen Sachen denkt. Genau, solche Sachen passieren ja auch gerade im Wahlkampf in Thüringen. Wann ist da eigentlich die Wahl? Nächste Woche oder? Ja, vielleicht. Ich weiß es wirklich nicht genau, aber jetzt die Tage halt. Ein Monat nach der anderen, glaube ich. Ja, müsste jetzt bald sein. Und da gibt es auf jeden Fall hier den Herrn Kemmerich von der FDP. Das ist, glaube ich, der Spitzenkandidat da in Thüringen. Und die Antifa oder irgendwelche Leute haben dem halt diesen Krempel hier an die Wand geschmiert. Wir bleiben frei. Wer die AfD unterstützt für irgendwas, der ist unser Feind. Ausrufungszeichen. Und also da geht es sicherlich wieder um, also ich weiß jetzt nicht genau, worum es geht, aber wenn ich mal tippen dürfte, dann würde ich sagen, darum, dass man vielleicht gesagt hat, irgendwelche Leute müsste man mal prüfen, ob die, wenn die kein Aufenthaltsrecht mehr haben in Deutschland, dass sie vielleicht ausgewiesen werden oder so, ne? Solche radikalen Ideen, die ja die FDP auch hin und wieder mal hat. Und das ist ja für manche Leute dann schon zu viel des Guten. Also ich will nicht sagen, es ist irgendwie auch Jugendkultur oder so, aber das, es scheint doch so ein bisschen das Bedürfnis zu bestehen, ja, so einen gemeinsamen Feind oder so auszumachen. Ja, ich glaube, das ist einfach nur, das ist einfach deren Weltbild schon. Da ist halt schon jeder mit drin, der an den richtigen Dingen irgendwie Zweifel ausdrückt. Oder wenn sie halt das so drin haben, dass jeder Mensch, der nach Deutschland kommt, immer nur gute Absichten hat und Deutschland ja so eine furchtbare rassistische Gesellschaft ist und dass dann mit anderen Worten jeder, der irgendwie Zweifel an den guten Absichten von jedem da irgendwie von irgendeinem von denen irgendwie äußert, dass das dann einer von den schlimmen deutschen Rassisten halt eben ist, ne, so, oder das salonfähig machen will oder diesen ganzen Bullshit, ne, da haben die ja ihre ganzen Kataloge von Scheiße was da irgendwie wie irgendwie wohin führt, weil das wissen die ja alle, weil das sind ja so unglaublich schlaue Menschen, die wissen ja einfach alles schon. Ja, genauso wie die Leute hier, die diese Petition hier gestartet haben, über den Plasberg. Plasberg hat bei Hart aber fair nach fehlender Einordnung eines antisemitischen Kommentars absetzen, Ausrufungszeichen. Weil der muss das halt einordnen. Die Leute, die können einfach nicht, die haben halt keinen Kopf, so, ne? Da muss der schlaue Journalist denen halt genau sagen, was sie davon zu halten haben. Und was es irgendwie war, steht ja auch drin. Wo war es hier? Hier war es, glaube ich. Du bist, glaube ich, dran vorbei. Da dieses Kinder bekommen ist in der Schule eingetrichtert. Oder? Ja, genau. Der Kommentar einer Frau im Wortlaut. Ja, genau. Vielleicht sollte man allmählich das Judenthema etwas zurücknehmen. Ne? Also ich meine, etwas zurücknehmen kann man schon sagen so. Also ich kann nur aus meiner eigenen Schule sagen, da war auf jeden Fall im Geschichtsunterricht nichts anderes als Nazi-Kram irgendwie. Und wären vielleicht andere Themen auch nochmal interessant gewesen. Nur weil man sagt, ja, das würde ich auch so bestätigen. Etwas Geschichte, zurücknehmen. Sozialkunde. Nein. Überall hat man das reicht. Nein, ja, bei mir auch so. Ja. Also da gibt es sicherlich auch andere Leute, die andere Erfahrungen gemacht haben, zumindest höre ich das immer wieder, aber es ist auf jeden Fall nicht falsch zu sagen, etwas zurücknehmen. Das bedeutet ja auch nicht, dass man das irgendwie schmälern will oder sagt, es wäre egal oder so oder es wäre nicht besonders wichtig oder was auch immer. Das sagt es ja nicht. Bei dem nächsten Satz bin ich jetzt nicht mehr dabei, denn genau das schürt Hass, das ist für mich halt auch wieder so diese Sache mit von wegen, wir wissen halt genau, was wohin führt und so und das kann man einfach nicht sagen und dazu meinen ja dann viele Leute halt eben auch, dass es quasi den Opfer zum Täter macht oder so. Das finde ich geht ein bisschen weit, aber so prinzipiell sehe ich das, es ist auf jeden Fall keine Tatsache, dass das Hass schürt. Und ja, also da bin ich auf jeden Fall nicht so dabei. Wir wissen um unsere Vergangenheit, ist auch wahr. Die Kinder bekommen es in der Schule auch eingetrichtert. Das mit dem eingetrichtert ist wahrscheinlich ein bisschen wertend. Aber ja, manchmal bekommt was beigebracht auch nur. Ansonsten, ich meine, ja, aber ja, der Kommentator ist ja nicht mit zufrieden. Von daher verstehe ich auch so ein Wort wie eingetrichtert. Und gut ist, bedeutet ja auf der anderen Seite auch wieder, es ist nicht schlecht so, ne? Also es sagt ja jetzt niemand, dass das nicht passieren sollte oder so, jetzt überhaupt nicht oder irgendwas. Und das ist jetzt auf jeden Fall das Ding. Und da erwarten die, dass das eingeordnet wird. Also die erwarten dann, dass er sich da hinstellt und sagt so, ja, das ist ja mal wieder ein Beispiel dafür, warum hier die ganze Gesellschaft furchtbar ist und alle Leute schlimm sind und oder was. Und dafür verlangt man dann dafür, dass er das unterlassen hat und den Spruch für sich selber hat wirken lassen. Deswegen verlangt man die Absetzung. Aber auch, weil er schon ein paar Monate zuvor in einer Sendung zum Lübcke-Mord daran scheiterte, die AfD zu entlarven. Ja. Das ist der Auftrag eines Journalisten, die AfD entlarven. Ja, und vor allen Dingen, ich meine, halt, das sind dann die Leute, die anderen da wieder vorwerfen, man hätte ein geschlossenes Weltbild oder was weiß ich nicht was. Also, die gehen da mit diesem ganzen Krempel dran hin und meinen dann halt, oder denken wahrscheinlich auch wieder, hinter so einem Satz steckt dann einer, der sich halt ganz genau überlegt, so, okay, das kann ich noch schreiben und das muss ich noch sagen und dann baue ich das Ding da ein mit, das schürt den Hass, weil das ist dann der Punkt irgendwie, wo ich die Leute dann für einen Rechtsnationalismus irgendwie mit gewinne oder so. Keine Ahnung, was die sich darunter vorstellen, wie das da irgendwie läuft oder so. Aber das ändert doch niemandens Ansicht. Also wenn ich vorher nicht der Meinung war, dass das Thema nicht irgendwie zu viel ist oder nicht zu viel oder so, dann nur weil irgend so jemand das da irgendwie kommentiert, ändere ich dann doch nicht meine Meinung dazu. Was soll das denn? Also ich finde, dass der Plasberg gesagt hat, das lassen wir einfach mal so stehen, ist an sich eine Einordnung schon. Ja. Aber vielleicht kann man auch so sehen, ja. Übrigens haben ganze 74 Leute diese Petition bis jetzt unterzeichnet. Ja, dann ist er nächste Woche weg. Ich glaube auch, ja. So, jetzt kommt das leidige Thema. Die einen werden es mögen, dass wir wieder viel über Games sprechen im Moment. Die anderen werden es hassen. Aber es führt kein Weg daran vorbei. Hier haben wir den Business Insider. Und weil wir so viel zu dem Thema haben, will ich mich auch ein bisschen zusammenreißen. Hier geht es darum, dass PewDiePie sehr gefährlich ist in dem Artikel. Also PewDiePie, weil er ja auch bei dem Christchurch-Mord erwähnt wurde. Spätestens hier können wir Gamer, zu denen ich mich als jahrelanger Videospieler und Sammler auch zähle, nicht mehr weghören und so tun, als gäbe es das Problem ausschließlich unter der Oberfläche bei 4chan. Es ist sichtbar und wir müssen darauf hinweisen und uns öffentlich distanzieren. And you have to point it all out. So kann man Horst Seehofers Argumente besser widerlegen, als mit lautem Geschrei, die Szene habe damit nichts am Hut. Und wer nicht weiß, was genau er machen soll, hier ist schon ein Anfang. Remember, lads, unsubscribe to PewDiePie. Also eine deutsche Wirtschaftszeitung ruft dazu aus, einem schwedischen Entertainer keine Abos zu geben, weil ein Dritter diesen Namen benutzte. Ist zufällig auch der beliebteste YouTuber der Welt, also ein Ziel für einen Troll, aber egal, dieser Mann weiß, wie es geht und wenn ihr noch PewDiePie irgendwie in eurer Abo-Liste habt, solltet ihr euch das jetzt überlegen, weil der Business Insider weiß Bescheid. Ja, hier haben wir Schlecki Silberstein vom Funk gesponserten Browser Ballet, die ja früher durchaus mal ganz lustige Sachen gemacht haben, aber seit sie da bei Funk sind, keine Ahnung, Feministinnen Säure ins Essen gemacht bekommen oder so. Ja, ziemlich sicher. Ja, und ja, der erinnert sich an seine Vergangenheit als Gamer, der Schlecki. Ich war dabei und wollte jedem Politiker, der mir Unreal Tournament verbieten wollte, das Hirn aus dem Schädel pusten. Okay. Aber es sind nicht mehr die 90er, liebe Freunde. In den 90ern gab es keine... Halt. Ich glaube, wir unterbrechen die Sendung mal kurz und ich melde der Justizministerin eine Todesdrohung. Das war definitiv eine Todesdrohung. Meldepflicht. Aber es sind nicht mehr die 90er, liebe Freunde. In den 90ern gab es keine Foren, in denen Millionen junge Männer abartigste Fantasien teilen konnten. In den 90ern gab es kein weltumspannendes System aus Belohnungsanreizen, das gerade junge Menschen jeden Tag vor sich hertreibt. In den 90ern war Einsamkeit noch keine Volkskrankheit, unter der Menschen zwischen 18 und 29 Jahren am intensivsten leiden. Tja, und in den 90ern hat er nicht mitbekommen, glaube ich eher. Also. Und in den 90ern gab es für Rechtsextreme auch noch keine technische Möglichkeit, anonym Kontakte zu Armeen von einsam leicht beeinflussbaren Männern herzustellen, sie früh zu politisieren. Ja, also auch das war schon, also da gibt es noch irgendwelche Ausschnitte von CNN und so, damals mit diesem Typen, der sich irgendwie zum Papst ausgerufen hat und so ein Kram, der auch so eine komische Kirche in Amerika gehabt hat, die komplett irgendwie auf die Weißen sind die Herrenrasse und so ein Zeug ausgelegt war und lauter so ein Kram und irgendwelche Berichte darüber, dass die Nazis probieren, da irgendwie Internetseiten groß aufzumachen und so ein Zeug. Es gab alles in den 90ern auch schon. Ich persönlich liebe es, anderen in hyperrealistischer Grafik Blei ins Gesicht zu pumpen und den Gegner hinterher so lange am Boden zu zersieben, bis der Bastard aussieht wie Zentis Himbeermarmelade mit 75% Fruchtanteil. Aber ich bin doch nicht blöd. Natürlich geht es in vielen Games ums Töten. Je krasser, desto geiler. Auf einer GeForce RTX 2080 gibt es dann auch nicht mehr den berühmten Abstraktionsgrad. Ich sehe auf dem Bildschirm Menschen, die wie Menschen aussehen, sich wie Menschen bewegen. Und wenn ich ihnen mit dem MG42 aka Hitlersäge den Unterleib püriere, schreien und bluten sie wie echte Menschen. Ich schaue es mir nicht passiv im Fernsehen an. Ich treffe selbst die Entscheidung zu töten. Daher kommt ja die ganze Gaudi. Spielehersteller werben mit der maximalen Immersion. Es wird aber immer noch so getan, als würden es Jugendliche nicht im geringsten beeinflussen, dass sie jeden Tag hyperrealistische Tötungen aus der Ego-Perspektive absolvieren. Das ist naiv, aber deshalb müssen diese Spiele nicht verboten werden. Denn es geht nicht um die Games, es geht um Teile der Szene. Das macht ja dann aber gar keinen Sinn. Also wenn das naiv wäre, dass das irgendwie dazu führt, warum soll man es dann nicht verbieten? Ja. Und leider sagt die Forschung ja was ganz anderes und auch die Zahlen an Gewalt und so sagen was ganz anderes über Videospiele. Aber auch, also wenn ich einen Shooter spiele, ich spiele gern mal einen Shooter, aber in der wenigsten, also ich liebe es, in anderen in hyperrealistischer Grafik gleich ins Gesicht zu pumpen und den Gegner hinterher so lange am Boden zu zerren. Was? Ich spiele ein Spiel. Ich habe das Gefühl, diese Leute verstehen, und das ist so diese Anita Sarkeesian-Sicht. Weil da Frauen sind, die man umbringen kann, ist das Spiel frauenfeindlich. Und weil da irgendwie realistische Splatter-Effekte da sind, kann man sich daran aufgeilen, muss man aber nicht. Ich spiele das Spiel meistens. Also ich gehe nicht noch mal hin und schieße noch dreimal auf irgendeinen Menschen, der da liegt, sondern ich gucke und versuche, auf das Spiel zu reagieren, weil mir das ja Ja, wahrscheinlich schon wieder jemand Neuen wahrscheinlich ist entgegenwirft. das wieder einer von der Sorte, Hilfe, ich bin konsumabhängig, ich muss so viel rumreisen und so viel essen und Fleisch essen und so, bitte verbietet's mir. Von der Sorte ist ja wahrscheinlich. Und wenn du nicht von der Sorte bist, kommst du aber im öffentlichen Rundfunk kaum mehr rein. Also habe ich zumindest das Gefühl. Nichts ist gefährlicher als ein Raum voller junger Männer, schreibt er als Zwischenoberschrift für den nächsten Absatz. Das würde ich gerne noch kurz besprechen, weil Okay. hat er schon mal drüber Ja. nachgedacht, was das für ein Schwachsinnssatz ist? Das ist Scheinbar also. nein. Aber das mit der Einsamkeit, das ist heutzutage schlimmer als früher. Sascha Lobot aber auch so einen blöden Spruch gemacht hatte. Und was ich euch auch, ich weiß, wir haben wenig Zeit, aber ich möchte seine Merkmale, an denen ihr die Alt-Righter erkennt, noch kurz vorlesen, nämlich Traditionskult, der vergangene Zeiten verherrlicht, Angst vor allem Fremden, Hautfarbe, Geschlecht, Religion, Kult der Maskulinität, der in der Konsequenz obsessiv geführte Geschlechterdebatten nährt, eine ablehnende Haltung gegenüber der parlamentarischen Demokratie, ein tiefer Glaube an den permanenten Kampf gegen alles Mögliche, Aktionismus um des Aktionismus willen, ausgeprägte Technologiegläubigkeit. Ne? Nur damit, falls ihr solchen Leuten begegnet, dass ihr wisst, dass Ausgeprägt. ihr Ja, das, Alt-Righter so seid. sind diese Aktionismus Tra ist so sind diese sowieso Voraussetzung. Traditionalisten halt eben, ne? Die sind alle technologiegläubig wie Scheiße. Alter Schwede, ey. Ja, und weiter geht der lustige Reigen, diesmal mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das einen relativ vernünftigen Artikel dazu schreibt. Also es wird halt gefragt, warum wir auf einmal davon von der Rechtsextremistengeschichte sprechen, aber halt Kuwait Airlines immer noch in Deutschland landen darf und obwohl die halt keine Juden an Bord nehmen ob zu viel Toleranz den Extremismus befeuert, ob der Mörder von Halle möglicherweise zu viel gedaddelt hat. Das lenkt nicht nur massiv vom eigentlichen Problem ab, das ist ein wiederkehrendes Muster. Vor lauter Angst vor den ganzen großen, schmerzhaften Fragen verliert sich die deutsche Politik im Klein-Klein, verwechselt Ursache und Wirkung und schiebt den schwarzen Peter im Kreis herum. Das war das. Und kommen wir jetzt zu einem alten Bekannten. Wer uns öfter guckt, der kennt den Rainer Siegel. Das ist ein Österreicher, der seit Gamergate halt ständig sich an dem einen Thema abarbeitet und immer mal wieder dazu auch im Standard zum Beispiel schreibt. Hier ist es, glaube ich, von irgendeinem Radiosender. Ja, das ist FM4, das gehört zum ORF dazu. Ja, okay, super. Ja, gibt es ein Nazi-Problem in der Gamer-Szene? Ja, Gaming hat so betrachtet ein Nazi-Problem und dasselbe wie der Rest der Gesellschaft. Es gibt Nazis und so weiter und so fort. Also hier wird erstmal so getan, als wäre man auf der Seite und dann wird natürlich das übliche Rassismus, Sexismus, Trash-Talk, Shit-Posting und solche Sachen. Und dann ist das denn alles nicht nur Spaß? Und nein, aber hier PewDiePie schießt übers Ziel hinaus. Wer mit Death to All Jews macht man keinen Spaß. Also man sieht, wie hier langsam die Richtung so eigentlich sind die Gamer gar nicht schlimm, aber Und wo haben wir es hier? Ja. Nur weil in der Vergangenheit absurd anmutende Vorwürfe gegen das eigene Hobby erhoben wurden, ist es nicht von vornherein frei von jeder Verantwortung. Verherrlichung von Militär, Waffen, Gewalt, grassierender Sexismus und die standhafte Weigerung der Entwickler, selbst überhaupt politisch Stellung zu beziehen, haben ein Klima geschaffen, das rechte Extremisten ausnutzen, um sich in den Ecken der globalen Community breit zu machen. Dort verhalten sie sich eigentlich wie alle Rechtspopulisten und Rechtsextremen auch außerhalb. Sie pochen auf ihren angeblichen Kampf gegen Zensur, hetzen gegen die böse liberale SJW-Verschwörung, gegen Lügenpresse und Feminazis und nutzen die Community als Schild. Die Augen davor zu verschließen, tut Spielen keinen Gefallen. Gamers are not your audience. Gamers are over. Oh ja, ja, das hört ja gar nicht auf. Ja. Ich aber das jetzt hier. Ja, es ist also schön einfach, offensichtlich kann man da easy was drüber schreiben oder so. Kann jeder was zu sagen. Ne? Hier haben wir das antifaschistische Infoblatt. Ich wusste gar nicht, dass das existiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch die äußern sich dazu. Die fangen bei Anders Breivik an, der hat ja auch Battlefield 2 gespielt und hat vor Gericht wohl sogar gesagt, er habe mit Call of Duty Modern Warfare trainiert. Wenn das so ist, ist er ein absoluter Vollidiot, der Anders Breivik, was er wahrscheinlich sowieso ist. Dann wird über den mal wieder meine Lieblingsgeschichte, der David Sonnboli aus München, wird natürlich auch unter die Rechtsradikalen geschoben. Und das alles hängt natürlich irgendwie mit der Gamer-Szene zusammen. Wie, weiß ich nicht so genau aus dem Artikel zumindest nicht. Also sie führen diese Gamification an, die der Täter aus Christchurch und Halle halt verwendet haben. Und dann wird natürlich auch dann dort verbreiteten Memes und Videos nutzen antisemitische und rassistische Organisationen weltweit für ihre Propaganda. Auch im noch radikaleren Ableger 8chan mischen identitäre AfDler und Neonazis aus Deutschland mit. Die radikale Rechte versucht, den vorpolitischen Raum zu besetzen, na, das müsst ihr gerade sagen, um den gesamtgesellschaftlichen Diskurs zu bestimmen. Ja, das trifft auch auf den virtuellen Raum zu. Und bisher dominierte in der Tech- und Gaming-Szene die Meinung, dass alles, was nicht gegen US-Gesetze verstößt, auch nicht von privaten Anbietern zensiert werden sollte. Die Antifa in ihrem Dings ist also für verstärkte rechtliche Mittel gegen Meinungsäußerung. Die Antifa. Ne, dann. Na klar. Das wird euch sicher nicht auf die Füße fallen. Das sowieso nicht. Und daneben das Bild dazu. Ich dachte vorhin auch, wenn sie wirklich anfangen, irgendwie die Kritik an Feminismus zu verbieten, dann kommt irgendwann mal eine andere Partei dran. Und dann verbieten die Feminismus. Also das ist irgendwie, ja, da soll man eben gucken, was man sich wünscht, ne? Ja, das Bild ist auch lustig auf jeden Fall. Packen ihre Feindbilder aufs Cover. Aber das müssen sie auch machen, weil ansonsten, ich meine. Aber auch noch martialisch inszeniert. Also ja, klar, ist ja Daseinsberechtigung. Ne? Müsste man eigentlich mal nachforschen. Ist das ein Bild, was sie aus dem Internet haben, wo jemand damit geprahlt hat? Oder ist das ein Bild, was sie gestellt haben? Dann würde ich mich totlachen. Aber trotzdem mussten sie im Endeffekt 3 oder 4 Fälle jetzt irgendwie zusammenkramen, international, weltweit, aus Australien und so weiter, damit sie diese rechtsterroristische Geschichte überhaupt aufbauen können. Ne? Ja, hier haben wir Du bist Halle. Und gestern war ja dieses Halle zusammen. Wer den Namen sich ausgedacht hat. Halle. Du bist in der Halle, ist das. Ja, Halle zusammen ist wirklich, das ist nah an Haarcienda und Haarspalterei und diesen ganzen schrecklichen Hörnamen. Also ganz nah. Und hier haben wir halt Du bist Halle, die beschweren sich darüber, dass Neonazis gegen Konzertbesucher von Halle gepöbelt haben. Neonazis, das behalten wir mal im Hinterkopf. Die haben gegen das Konzert gepöbelt, weil wir sehen uns jetzt an, wohin sie verlinken. Und das ist dieses Ding hier. auf der, die hat das, ich weiß nicht, ob das von der Stadthalle ist, aber ich glaube schon irgendwie, dass das so ein Ableger ist. Der Marktplatz in Halle war prall gefüllt. Anderthalb Wochen nach dem rechtsextremistischen Terroranschlag in Halle haben sie sich zu einem Gedenkkonzert zusammengefunden. Und die geistigen Brüder des Attentäters und AfD-Anhänger pöbeln bei Twitter los. Und hier heißt es auch, Rechtsextremisten beschimpfen Konzertbesucher. Wir erinnern uns, eben wurde noch von Neonazis gesprochen. Und was sind denn diese Leute, die... So erkennen oder so? Dieses Merkmal oder sowas, wo man die erkennen kann? Ja, an ihren Kommentaren auf Twitter offensichtlich. Okay, der Twitter-User Ronald Pitzkowitz sagt, die Konzertbesucher sind geistig behinderte Menschen. Ja, ist nicht schön, aber ja, wenn ein Trottel sowas sagen will, dann tut er das halt. Für Twitter-User Ulrich Humboldt sind es Deppen. Und dann fängt es an, irgendwie komisch zu werden. Oliver Mössinger erklärt zu der Veranstaltung, und ihr wundert euch, warum sich die mit noch gesundem Wertekompass von euch spalten. Das klingt für mich wie eine Frage von einem kritischen Zuschauer und nicht nach einem Neonazi. Sophia Maria schreibt, dazu fällt mir nichts mehr ein. Ist jetzt Party und Konzert der neue Weg zu trauern? Dieser Krach und Jubel ist ein Hohn. Es setzt nur ein Zeichen. Uns ist egal, was hier passiert ist. Wir wollen Spaß. Klingt für mich nicht wie ein Neonazi, ganz ehrlich. Das stammt, glaube ich, aus meinem Kampf. Ja, ich denke. Der AfD-Abgeordnete Udo Hemmelgarn. Völlig neue Form der Trauer, Tanzen, Lachen, Freude haben und der von allen Bürgern zwangsfinanzierte Staatssender ZDF schlägt die Pauke. Widerlich. Ja, gut, Staatssender ist auf jeden Fall eher rechtes Vokabular. Ja, okay, könnte man sagen, vielleicht jemand aus der rechten Ecke, ist ja auch bei der AfD. Aber Neonazi sehe ich da nicht. Sven Ludwigsburg meint, einfach nur krank, dieser Mainstream. Ja, das sind ja auch Worte, die von Hitler gefallen sind. Ja, das ist verbürgt. Die tatsächlichen Opfer waren keine Juden, schreibt er. Moment, ja, stimmt, ist es die Wahrheit. Um dann gleich noch zu schreiben, dass die Islamisten die Antisemiten sind. Palästina? Al-Quds-Tag? Schon mal gehört? Tausende Personen instrumentalisieren den Mord eines Irren, sagt jemand. Was wird hier genau gefeiert, dass diese Synagogentour standgehalten hat, fragt jemand anderes. Ihr erinnert euch dran, das sind alles Neonazis. Wird nach jedem islamischen Angriff so ein Tamtam aufgeführt, werden gefühlt 15 Jahre Dauerparty angesagt, sagt jemand. Das ist böse, aber völlig, völlig in Ordnung, sowas zu sagen. Es tut mir leid. Ich werte auch gar nicht, ob ich das jetzt finde oder jemand anders, aber das sind halt alles von der Meinungsfreiheit gedeckte Sachen. Der AfD-Politiker Harald Latsch spricht von Heuchelei. Ja, warum nicht, wenn er das so empfindet? Bin echt gespannt, ob ich den Tag noch erleben darf, an dem sich Linke und Grüne mal zusammenrotten und ein Zeichen zu setzen, wenn Muslime mal wieder einen LKW-Vorfall verursachen oder von ihnen eine Frau vergewaltigt wird. Nun ja, also er fordert ja hier nicht, dass ein Zeichen gesetzt wird, wenn Muslime irgendwas machen, sondern wenn sie halt Straftaten begehen. Ist völlig legitim. Vollkommen verblödete Idioten, sagt Jerry L. Ja, okay. Wenn er die Leute irgendwie beleidigen muss, um seine Meinung auszudrücken, zeigt ja nur, dass er nicht der Hellste ist. Postreligiöser Wahnsinn der Massen. Religionsausgleich und Gehirnwäsche der Massen, schreibt jemand. Ja. Da wird der Tod von zwei Deutschen gefeiert. Puh. Fehlt nur noch, dass im Takte die Sozialistische Einheitspartei Fähnchen geschwungen wird. Das Parteifähnchen. Ja, und was das jetzt den Todesopfern angeht, also ich weiß jetzt nicht, wobei ja vorhin da schreibt, die einzigen Opfer waren Deutsche, ja, jetzt von den Todesopfern, ja, aber im Sinne von, was man halt mit solchen Sachen natürlich auch erreichen will, den Leuten Angst machen und so, ist das ja dann nicht nur so, dass das nur jetzt die jetzt betroffen hat. Also da gibt es schon noch andere, die jetzt auch davon betroffen sind, von dieser. Ja, natürlich, allein Sache. In der Bühne und Leute, die in der Synagoge waren. Ja, definitiv. Und aber trotzdem. Aber auch zu dem einen Deutschen halt nochmal, weil da gab es nämlich auch in der Taz oder so, das haben wir jetzt nämlich nicht dabei. Irgendwo gab es so einen Artikel darüber, dass der halt auch so ein Fußballfan war, da vom Fußballverein irgendwie, den es da gibt. Ich habe schon mal vergessen, wie der heißt. Und da wohl auch in so einer, ja, in so einer Clique gewesen sein soll, die jetzt auch nicht so den besten Ruf hat, sagen wir es mal so. Also, ja. Ja, wenn du Fußball dazu nimmst, ist ja sowieso dann irgendwie auch was die Tante vorhin über Hass gesagt hat von der SPD. Ja. Jede Woche treffen sich in den größeren Städten in Deutschland 40.000 Leute, um sich gegenseitig auszupfeifen, anzubrüllen und sich Namen, Tiernamen zu geben. Ja. Aber im Internet, da ist es gefährlich. Ja, es ist ja auch dieser Spruch von Orwell, ne? Fußball ist Krieg mit anderen Mitteln. Ja, vieles, was so, auch ich meine, überlegte halt die Psychose zur National, hier zur WM damals. Also, oh Gott, das hört ja gar nicht auf, aber ich sehe gerade, wir haben passend zum Thema einen Neuzugang. Hallo, ah, okay, Sohan. Ja, ich bin hier. Geht es hier um die Endlösung des Gamer-Problems? Ja, genau. Die wollten wir jetzt besprechen. Die Gamer-Frage. Ah, wo habe ich es denn? Ich habe es doch irgendwo. Verdammt. Habe ich den irgendwie unter? Ah, nee, das ist Neue Deutschland. Sorry, ich musste gucken. Das Neue Deutschland hat hier einen Artikel von Michelle Janssen. Warum es nicht ausreicht, über Horst Seehofer zu witzeln. Nun steht man als Person, die Gaming-Szene kritisch sieht, vor dem Dilemma, dass man Seehofers Aussage gleichsam gut und schlecht finden muss. Eines ist klar, die Witzeleien zum Thema greifen zu kurz. Spätestens seit Gamergate 2014 mehrere kritische Frauen und eine non-binäre Person wurden damals online aus der Szene diffamiert. Ist klar, Gaming hat ein Problem. Damals hatten sich Gamer-Gruppen organisiert, um eine Person im großen Stil zu bedrohen. Ähnliche Kommentare wie damals finden sich nun unter den Beiträgen, die Unschuld der Gaming-Szene in Frage stellen. KritikerInnen werden beleidigt und bedroht. Die Gamer bestehen darauf, dass ihre Szene friedlich sei. Ihre Kommentare beweisen das Gegenteil. Der Artikel Yes All Gamer etwa wurde ins Englische übersetzt und auf der Plattform Reddit in einem Gaming-Bereich gepostet. Kotaku in Action übrigens. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Darunter sammelt sich seitdem Hass auf Frauen und Feminismus. Auf Kotaku in Action. Seid ihr sicher? Weil ich bin da öfter und ich sehe da eigentlich nie Hass auf Frauen. Ja, der Hass ist, dass man sagt, das wäre. Ja. Der Hass ist, dass man sagt, das ist Quatsch halt eben, was die Tante da schreibt. Ne? Und dieses Yes, all Gamer, ich meine, ja, genau. Aber wenn man das nicht richtig findet, zu sagen, ja, alle Gamer sind schuld, sozusagen, oder die meisten oder wie auch immer, dann ist es Hass auf jeden Fall. Das ist totaler Hass. Auf Spieleplattformen finden sich weitere Symptome des Problems. So kündigte der Spieleentwickler Jake Roberts Anfang 2019 ein Spiel namens Rape Day an. Der geplante Inhalt des Spiels war es, Frauen zu verfolgen und zu vergewaltigen. Videos davon, wie die im Spiel Red Dead Redemption 2 auftretenden Feministinnen geschlagen werden, häufen sich. Und der Spieleplattform Steam wird mit Boykott gedroht. Grund ist, dass die Hauptfigur eines angekündigten Spiels eine schwarze Frau sein wird. Kann sich jemand erinnern? Nee. Was soll das gewesen sein? Ist das hier dieses Call of Duty World War 2? Nee, das war keine Schwarze, oder? Ich weiß es nicht. Also ich mir ist völlig fremd, was dieser Mensch da redet. Und ja, ja, aber das Thema schwarze Frauen mit den Suffragetten ist ja schon von Belang. Weil die Suffragetten ja nicht der Meinung gewesen sind, dass die schwarzen Frauen überhaupt wählen dürfen, inklusive die schwarzen Männer, ihr Idioten. Ja. Und dieses Rape-Day-Ding, das war ein Stunt. Der wollte Aufmerksamkeit und irgendwie Geld und hat so eine Scheiße angekündigt. Und niemand hätte das Ding verkauft. Kein Steam, kein Epic, niemand hätte das verkauft mit dem Titel und dem Inhalt und fertig. Ende, aus. Und gespielt hätten das sowieso nur Idioten. Das ist auch so dieses, die sollen doch mal gucken, diese Spiele, die sie dann da immer anführen, wo Leute halt irgendwie für Boni getötet, also wo so richtig nur Gewalt und gegen alle, und da fällt mir Hatred ein und Postal, und das sind beides nicht die Spiele, die irgendwie große Spiele sind. Also ich verstehe es einfach nicht. Ja, neues Deutschland. Ja, der Ethan. Ach so, das ist das. Ja, jetzt. Ja, genau. Mit dem Luca Hammer Tweet. Ja, The Ralph Retort kennen Leute leider noch von Gamergate. liked er das ironisch, was der Luca da? Weil wäre sinnvoll, wenn wir den Luca Tweet dann halt jetzt dann auch sehen würden. Ja, was war denn der Punkt von dem? Putting Gamer-Szene under surveillance would be stupid. Watching Gamergaters more closely would be appropriate. Wir sind das Problem. Habt ihr es schon gemerkt? This is worth selling. Sehe ich jetzt erst. Guck mal drunter. Lesenswert in diesem Zusammenhang auch nochmal der Artikel von Laser Sushi aus 2015 auf Belltower. Ach, dann war es doch die auf Belltower. Ich dachte, das wäre Dings gewesen hier, dieses iRights Info. Nee, okay. Den ersten Artikel hat sie doch auf Netz gegen Nazis geschrieben. Okay, habe ich mich. Muss irgendwann wegen der schlechten Publicity zumachen und heißt jetzt Belltower. Habe ich mich echt falsch erinnert. Scheiß Dreck, aber gut. Das ist ja noch schlimmer, als ich dachte. Ah, super. Also, aber ich und das hat er auch direkt verteilt dann. Ja, ganz klasse, Luca. Du bist so großartig. Vor allen Dingen du mit deinen beschissenen Netzanalysen. Dann mach doch mal eine scheiß Netzanalyse zu Gamergate. Und zeig mir mal, wo da die Faschisten sind und die Rechten und so. Idiot, ey. Ja, es ist wirklich, wirklich schlimm, weil ich meine, wir sind so die exponiertesten Nasen wahrscheinlich in Deutschland, die Gamergate befürwortet haben in irgendeiner Form. Und uns irgendwie vorwerfen zu wollen, wir würden irgendwen radikalisieren und würden, ich meine, klar, wir sprechen hier über kontroverse Themen, aber wir tun das doch so, dass die Leute auch selber drüber nachdenken können, müssen, sollen. Die Leute kriegen unsere Quellen, die kriegen teilweise gegensätzliche Meinungen von uns. Wie kann man denn allen Ernstes behaupten, Gamergater sein irgendwie an der aktuellen Entwicklung? Da. Luca. Ja, geliefert und bestellt, ne? Ich glaube, der hatte, war das nicht eine Auftragsarbeit, die er gemacht hatte? Er hat ja gar nichts gemacht. Er hat nur irgendwas geredet. Also, er hat ja nichts danach geforscht, wie er das sonst mit seinem komischen Kram immer macht. So, ja, nee, in dem Fall nicht. Er hat nur gesagt, guck dir die Gamergater an und dann hat er dieses Shitting vom Laser-Uschi da noch verteilt. Also, das Zitat hier ist auch echt großartig. Ja, genau. Das fand ich auch die Woche das Allerbeste. Braucht ja, die Menschheit ein Spiel, wo es darum geht, Punkte zu sammeln, wenn man möglichst viele Menschen tötet? Ich glaube, diese Frage darf man stellen. Ja, das ist Zensur, aber ich sehe keinen Mehrwert darin. Sagt der Armin Schuster von der CDU. Wenn die Bibi jetzt ein Video macht mit Schminksachen, sieht sie denn da wohl einen Mehrwert drin? Ja, das ist Mord, aber ich sah in seinem Leben keinen Mehrwert. Ja, das ist braucht die Menschheit einen Sport, der riesige Landschaftsflächen beansprucht und nur von reichen Menschen ausgeführt wird? Ja, das ist Zensur, aber ich sehe keinen Mehrwert in Golf. Ich habe was viel Besseres, deswegen habe ich das jetzt hier einsortiert. Meine Frage ist nämlich, braucht die Menschheit eine Religion, die als zentrale These hat, dass man einen Juden quälen musste für die Sünden von den Leuten. Ich sehe nämlich keinen Mehrwert darin. Und ja, es ist Zensur, aber so ist das halt. Und das hier gab es auch noch mal ein wunderbares Beispiel dafür, für diese wunderbaren Werte, die man aus der Religion zieht, die dafür sorgen, dass die Menschen alle so viel besser sind. Denn dieser gute Mann hier hat nämlich allen möglichen Krempel geschrieben, was jetzt rausgekommen ist. Und so viel zum Thema, hier die Szenen, die man beobachten muss und so weiter und so fort und irgendwelche Worte, die zu Taten führen und so weiter. Das auf Englisch heißt er schon Based Bishop. In dem Feigheit vor Tapferkeit, Selbstverwirklichung vor Freiheit, Leben vor Ehre gilt, dem Untergang geweiht, es dürfte kaum bezweifelt werden. Auf die Freisetzung großer Persönlichkeiten keinen großen Wert. An die Stelle der einsamen Entscheidung großer Männer setzt man vielfältige Betrachtungen und Meinungsentscheidungen, die letztlich die Nivellierung des Geistes fördert. Und ja, das demokratische System vermenge die jeweils klassischen Entartungsformen. Und mein Lieblingsspruch, die neuzeitliche Frage nach den Menschenrechten ist unprotestantisch. Ja, bitteschön. Also alle zu den Katholiken wechseln, ihr Ketzer. Ja, ja, wir dürfen glauben zu, ne? Wollte ich noch sagen von dem Lobo. Der Lobo hat auch gesagt, wir bräuchten irgendwie einen antifaschistischen Konsens in der Gesellschaft, ja. Ich kann es da auch nicht herzaubern. Ich glaube, es gibt einen antifaschistischen Konsens. Ja, ich wollte gerade sagen, den gibt's. Ja, möglicherweise gibt es das sogar, aber wie gesagt, also, so natürlich gibt es den. So wie er das eingefordert hat, gibt es das irgendwie, glaube ich, nicht. Also so ja. Einfordern kann man das nicht. Dass das irgendwie ja, so einseitig mit diesem Doppeldenken, dass man dann aber genau. Wiederum, wenn dann irgendwer mit einem langen Bart irgendwo rumsteht und sagt, die Juden sind doof, dass man dann aber sagt so, jetzt aber nicht islamophob werden hier oder so. Ja, auf jeden Fall, das ist halt eben... Ja, das ist das Ding, ne? So wieder dieses ganze Gerede, da stellen sich dann diese Heinis mit dem C im Namen und ich erinnere dann nur daran, die katholische Kirche hat es irgendwie in den 60er Jahren gemacht, dass sie gesagt haben, so, ja, okay, die Juden sind nicht schuld am Jesus und so weiter. Und ja, die Protestanten hatten Martin Luther mit von den Juden und ihren Lügen, was ein Titel ist von dem Buch, das dieser Typ geschrieben hat. Aber das ist alles okay, so, ne? Die ganzen Heinis kannst du dir an die Titte vom Staat ranholen und dich hinstellen und sagen so, ja, wir wissen alle ganz genau, und dich hinstellen mit einem C im Namen, in einem Parteinamen und dich hinstellen und sagen so, ja, was hier irgendwie das Problem ist und so, das wissen wir ja, das ist alles ganz klar, so, ne? Wir wissen auch genau, auf wen wir gucken müssen und es ist alles prima, so, ne? Und ja, hier, die Leute spielen irgendwie Spiele, so, ja, aber dass das nicht okay sein kann, das sieht man ja, weil da werden ja Leute getötet und so und bla bla bla bla bla. Fasst du dir nur an den Kopf. Ja, apropos an den Kopf fassen. Oh, ja. Kill your idols. Der Mann ist bei uns bisher sicher 100-mal vorgekommen und jedes Mal haben wir gesagt, der Fischer, der weiß, wo es lang geht. Das ist ein Kämpfer für den Rechtsstaat, der gibt klare Kante und so. Ja, beim Gaming weiß er das halt nicht. Und, ja, so. Ja, aber dann hält man seinen Maul. Jo. Wenn man es nicht weiß. Das ist Kolumnisten. Ne? Kolumnisten müssen immer ihre Meinung sagen, wenn sie keine haben. Ja. Unser Bundesinnenminister hat recht, die Gamer-Szene und rechte Gewalt hängen eng zusammen. Es würden nicht Gesellschaftsspiele zur Erhöhung der Konzentrationsfähigkeit gespielt, belohnt wird Gewalt und möglichst viele Tote. Rechte Gesinnung gäbe es überall, aber wenn man auf der Suche nach Rechtsradikalen ist, dann würde ich eher mal in der Gamer-Szene suchen, als in einem kirchlichen Gesangsverein. Si tacuisses philosophus mansisses. Hättest du geschwiegen, wärst du ein Philosoph geblieben. Es tut mir wirklich sehr leid. Tja, ja, der Fischer. Ich stimme dem nicht immer hundertprozentig zu. Also das Lob würde ich so nicht unterschreiben. Aber das, was er schreibt, ist normalerweise bedenkenswert. Das war allerdings auch ein Interview und keine Kolumne von dem, oder? Ich glaube, ja. Ja, vielleicht schreibt er ja noch mal was dazu. Vielleicht ergibt das dann mehr Sinn. Ja, das war nur ein Soundbite von ihm. Aber trotzdem, das ist ein ziemlich, ziemlich derbes Soundbite. Also, wenn er was dazu schreibt, dann würde er wahrscheinlich eben mehr Qualität haben oder mehr Beweise, Nachweise haben, als alles, was bisher so gesichtet wurde. Also viel dümmer als dieses, da werden Leute erschossen. Also das, die werden nie begreifen, wie Spielmechanik funktioniert. Ich meine, wer von uns, der Ego-Shooter spielt, sitzt dann die ganze Zeit da und denkt, geil, einer erschossen, zwei erschossen, Mann, ich lösche heute wieder Menschenleben aus, Hammer, oder so. Man spielt das Spiel. Und dann 20 Milliarden Tote bei Battlefield oder so. Und sind die Gegner, die sind nicht menschlich, sondern das sind im Endeffekt so eine Art Zielscheiben. Die existieren nicht wirklich. Die sind aus Pixeln, die sind aus Polygonen und so. Tja, also ich erwarte nur den Zeitpunkt, wo die herausfinden, dass man bei Fallout Atomraketen aufeinander schießen kann. Ich glaube, dann rasten die alle endlos aus. Aber kommen wir nach Bremen. In Bremen gab es eine seltsame Angelegenheit. Und zwar gab es einen Appell vom Landesamt für Verfassungsschutz. Und die haben das auch explizit als Appell formuliert. Seltsamerweise. Einfach ein Statement, Pressekonferenz war Sommer, aber Appell, okay. Und das Ganze mutete für mich sehr seltsam an. Es wurde im Endeffekt darauf appelliert, dass man halt stärker dem Landesamt für Verfassungsschutz gewisse Rechtstendenzen, die einem im Alltag die man im Alltag wahrnimmt, dass man die direkt melden soll. Und die Begründung fand ich sehr seltsam. Und zwar, es gäbe derzeit 80 Gefährder in Bremen aus dem rechtsextremen Spektrum. Die sind allerdings alle in Haft derzeit. Es gibt weitere Einzelne, die unter Beobachtung stehen, aber man würde ja einen gesellschaftlichen Trend wahrnehmen hin zur Radikalisierung am rechten Rand, und das ist quasi die Begründung. Also es gibt keinen konkreten Anlass. Tatsächlich sind die Zahlen sogar relativ nüchtern betrachtet gar nicht so hoch für Bremen, und wie gesagt, 80 Gefährder, alle in Haft. Und ich vermute, man trennt und fordert die Leute auf, dann Leute anzuzeigen, damit der Trend sich also bestätigt. Das ist der einzige Grund, warum mir das auch wirklich aufgefallen ist bei den ganzen deutschen Nachrichten. Und dass ich nochmal zweimal hingeguckt habe und mir verschiedene Artikel dazu durchgelesen habe. Und den Artikel hier habe ich eingereicht, weil hier sind so ein paar Antworten von Lokalpolitikern da drauf, von den verschiedenen Parteien. Zum Beispiel die Dame von der FDP fand ich interessant. Und zwar, sie findet das Ganze gut, und es ist unpassend, das als Denunziantentum zu bezeichnen. Also ich fände es sehr passend, das als Denunziantentum zu bezeichnen, aber gut. Die Grünen fanden das nicht gut. Und, faszinierende Aussage, nicht fehlendes gesellschaftliches Engagement gegen rechts sei das Problem, sondern halt strukturelle Probleme beim Verfassungsschutz selber. Für eine Grüne, die ganze grüne Plattform ist doch, dass es dass man mehr gesellschaftliches Engagement gegen rechts braucht. Deswegen fand ich diese Aussage sehr faszinierend. Die SPD findet das natürlich gut, und die CDU sagt natürlich, das ist die Bürgerpflicht eines jeden. Ja, was die AfD dazu gesagt hat, wird hier nicht geschrieben, aber das können wir uns, glaube ich, auch alle denken. Das war hier ein Interview mit dem Frederick Brennan aus der Zeit. Und das war eigentlich von Mammon, aber ich habe es mir auch durchgelesen. Das hier ist der Abschluss auf jeden Fall von dem Ganzen, wo er sagt, ich bereue es jeden Tag, dass er halt Agen irgendwie gegründet hat. Und dieses Interview liest sich ein bisschen komisch auf jeden Fall. Es sind auch so Sachen drin, die ich normalerweise nur aus dem Deutschen kenne, so Sprüche wie, ja, die Meinungsfreiheit wird da irgendwie instrumentalisiert oder so oder missbraucht oder irgendwelche solche komischen Redewendungen. Weiß ich nicht, sehr merkwürdig auf jeden Fall. Weiß nicht, ob sie ihm da nicht ein paar Worte in den Mund gelegt haben. Aber ja. Die Tendenz, dass er das bereut, glaube ich schon. Ist das Interview vorbei? Sie können die Waffe wieder runternehmen. Ja, kein Plan. Also ich weiß ja nicht mehr, wie er heutzutage, ich habe ihn schon lange nicht mehr selber reden hören, von daher, keine Ahnung. Aber ich denke mal, er wird auf jeden Fall froh sein, dass er mit dem Laden nichts mehr zu schaffen hat, weil ja dann auch die Leute da stehen und halt irgendwie einen Schuldigen brauchen, ne? Und das ist er ja nicht mehr, weil er hat das Ding ja verkauft, und von daher. Du erinnerst dich aber, was dem Bernd Lucke passiert ist, ne? Er hat den Laden auch verkauft, ist trotzdem. Ja gut, aber der Brandon kann man halt schlecht richtig angreifen. Das hat man ja auch bei Gamergate gesehen. Dadurch, dass er eine Behinderung hat. Ja, aber er hat auch nur eine Plattform gemacht, indem man sich da irgendwie ein bisschen anonym austauscht, dann Herrgott. Ne? Finde ich jetzt auch nicht. Ja, also damals, als er da bei Gamergate, klang er jetzt nicht so, als ob er sich groß drüber aufregen würde, dass er das da gemacht hat, als das noch sein Baby war halt, ne? Nö, der hat ja auch Meetups veranstaltet und hat sich da öfter auch mit hier, der hat ja in Thailand oder so gewohnt und hat dann da öfter Bilder gepostet. Es ist jetzt nicht so, dass er da nichts von gehabt hätte, offensichtlich. Ja. Okay. Dann fahre ich dieses jetzt hier mal ab, oder? Ich hab's noch gar nicht angeguckt. Ja, können wir kurz reingucken, das ist eine Geschichte von dieser Woche. Jedem Produkt, das er verkauft. Deshalb hat er Hirse von einem Bauern aus dem Sortiment genommen, der den menschengemachten Klimawandel leugnet und AfD-Mitglied ist. Wenn jemand aktiv in einer Partei ist, die genau das Gegenteil von unseren eigenen Werten vertritt, ja, jemand, der für den Braunkohleabbau kämpft, der kann mit seinen Produkten nicht im Bioladen stehen. Das geht gar nicht. Moment. Biohändler in ganz Moment. Der Mann ist Mitglied bei den Grünen. Okay. Ist mir egal. Kauft nicht bei der Juden-AfD. Ja, genau. Deutschland haben mittlerweile die Hirse aus dem Spreewald ausgelistet. Produzent Jan Plesno sieht sich regelrecht einem Boykott ausgesetzt, steht vor dem wirtschaftlichen Aus. Das ist tatsächlich das gleiche, die gleiche Gedankenwelt, die gleiche diktatorische und totalitäre Gedankenwelt wie seinerzeit im Faschismus. Andersdenkende sollen ausgegrenzt werden. Die wirtschaftliche Grundlage Andersdenkender soll zerstört werden. Die Lebensexistenz soll zerstört werden. Der Bauernbund steht hinter seinem umstrittenen Mitglied, das ein regionales und ökologisch zertifiziertes Produkt herstellt. Deswegen würde ich auch an alle appellieren, einen Schritt zurückzutreten und ganz einfach den Verbraucher entscheiden zu lassen. Im Leipziger Biomarkt haben sich die Verbraucher entschieden. Sie stehen hinter der Entscheidung des Geschäftsführers. Wenn es von jemandem mit so einer Einstellung, also einem AfD-Mitglied, der eben auch in Funktion ist, hergestellt wird, dann möchte ich das eben auch nicht kaufen. Und deshalb ist es gut, dass es hier einfach nicht angeboten wird. Ansonsten laufe ich ja Gefahr, dass ich es dann kaufe. Und AfD. Laufe ich Gefahr, dass ich es kaufe? Alter Schwede. Ihr habt die Einblendung eben gesehen. Da stand Monika Lazar, Kundin. Das ist der alte Bericht des ZDF, der ist inzwischen geändert. Da steht jetzt Monika Lazar, Bundestagsabgeordnete der Grünen. Das haben die vorher nicht gewusst, glaube ich. Also ZDF. Das haben sie wahrscheinlich wirklich vorher nicht gewusst. Bitte? Also dann bin ich kein Journalist, wenn ich eine Bundestagsabgeordnete nicht von der Kundin unterscheiden kann. Von der Kundin. Mal, wenn ich den Namen habe. Also ich meine jetzt vor allem das Team da vor Ort. Also ich kann mir schon mit der Situation konfrontiert gewesen. Ich meine, Maas hat es ja vorhin schon gesagt, dass der andere auch bei der Partei ist. Ich nenne jetzt einfach nur noch die Partei. Ja, also es ist nicht schlimm, wie die agieren. Was der von der AfD gesagt hat, im Faschismus, ich fand es seltsam, der hätte auch DDR sagen können, gerade wo der in Brandenburg ist. Das fand ich. Wäre wahrscheinlich geschmackvoller gewesen, ja. Ja, und ja, aber auch nur einfach irgendwie logischer. Ja, so, ja, das ist wie früher im Kombinat oder sowas. Ich meine, keine Ahnung, würde ja naheliegen, aber gut. Ja, aber wie ist das jetzt? Muss man jetzt vor jedem Laden, hängt da ein Schild, das ist hier bitte nur Grüne einkaufen oder dieser Laden wird vom Grünen betrieben, dieser Laden wird vom CDUler betrieben, hier bitte nur FDP-Leute einkaufen? Oder ja, oder Lebensmittelampel, ne? Dann auch noch mit Blau. Freiheit. Im Hintergrund sieht man übrigens die Produkte von Neumarkter Lambsbräu, die kann ich nur empfehlen. Wenn auf der Lebensmittelampel nichts leuchtet, dann ist es von der AfD. Wenn auf der Lebensmittelampel nicht leuchtet, dann scheint nicht die Sonne und der Wind weht nicht. Das war's, ja genau. Ja, das Letzte, was wir eigentlich noch haben aus dem Themenbereich Hass. Ne? Also die Siebel, die hat wahrscheinlich ein bisschen zu wenig Hass im Netz gerade, deswegen hat sie das nochmal ein bisschen engmaschiger gestrickt und wieder nochmal ausgeworfen. Mit so wunderbaren, also sie hat ja auch ein Buch jetzt geschrieben, irgendwas mit Kartoffel, keine Ahnung was, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr friedliches Buch, für das es auf jeden Fall niemals Hass geben wird, weil es auch überhaupt nicht herablassend gegenüber Leuten formuliert ist. Wenn Deutsche behaupten, dass sie nicht mehr trauen, offen ihre Meinung zu sagen, heißt das, dass sie ihre rassistischen, antisemitischen, antiziganistischen, homo, trans, dicken, armen und frauenfeindlichen Meinung nicht mehr äußern können, ohne Gegenwind zu bekommen. Na? Das gibt doch bestimmt keinen Hass. Das ist doch eine total rationale Kritik und gar nicht irgendwie den Leuten vorwerfen, dass sie komplett verrückte Arschgeigen sind. Darum sollte es diese Woche in meinem Podcast gehen. Aber ich merke, dass ich nicht dazu gekommen wäre wegen Krankheit. Ja, ich kann mir schon vorstellen, was für eine Krankheit das ist, aber das sage ich hier lieber nicht, sonst sagt noch jemand, es wäre Hass. Das Buch heißt übrigens Deutschland schaffe ich ab, ein Kartoffelgericht. Ja, genau, irgendwas mit Kartoffel. Es kommt da auch noch der beste von allen Tweets. Ja, es kommt alles noch. In Deutschland gibt es Meinungsfreiheit, das heißt, man kann frei die eigene Meinung äußern, ohne dafür in den Knast gesteckt zu werden. Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass niemand anders denkt. Sie heißt auch nicht, dass niemand deiner Meinung widerspricht. Meinungsfreiheit muss für alle gelten, sonst ist es eben keine Meinungsfreiheit. Das bedeutet, wenn du dir wünschst, frei deine Meinung äußern zu dürfen, zu können, das tust und dein Gegenüber hat eine andere Meinung zu deiner Meinung, dann darf er das genauso frei äußern. In Klammern, es sei denn, es ist gegen mich, weil dann ist es Hass. Meinungspolizei gibt es in Deutschland nicht. Es gibt eine ganz normale Polizei und die steht nicht vor deiner Tür. Nur weil du gesagt hast, dass die Bundesrepublik zuerst an weiße deutsche Obdachlose kümmern sollte, statt Geflüchtete. Das ist nie passiert, wird nie passieren. Ja, wäre ich mir nicht so sicher. Das hat sie alles geschrieben. Weil sie krank ist halt, ne? Nur deswegen. Wenn es eine Meinungs- und Sprachpolizei in Deutschland gäbe, dann hätte ich sie bisher 1000 Mal vor der Tür gehabt. Glaubt mir, ihr seid nicht marginal, nur weil ihr keine Flüchtlinge in Deutschland haben wollt. Ihr seid die Norm. Nee, jetzt muss ich mir von so einem Weißbrot wie Sibyl Schick nicht erklären lassen. Ja. Sie ist auch Halle. Sie ist auch Halle. Und das stimmt vor allen Dingen auch gar nicht, weil Leute, die keine Flüchtlinge haben wollten in Deutschland, sind überhaupt nicht die Norm. Leute, die ja keine Goldgräber oder so in Deutschland haben wollen, die sind vielleicht die Norm, die sich nicht die ihren guten Willen nicht ausnutzen lassen wollen, die sind sicherlich die Norm. Oder Leute, die sich nicht belehren lassen wollen, was sie für Arschgeigen sind, mit irgendwelchen komischen satirischen Gedichten von Leuten, die in dieser Gesellschaft nicht leben müssen, aber sich selber dafür entschieden haben und dann auf alles runtergucken, die sind auch die Norm. Sprichst nicht unbequeme Wahrheiten aus, wenn du Rassismus reproduzierst. Political Correctness ist nicht als Waffe gegen deine Person verwendet. Du wirst nur gebeten, das Mindeste an Höflichkeit zu zeigen und keinen anderen Menschen die Existenzberechtigung abzusprechen. Ja, und was ist politische Korrektheit in Wahrheit? Oh, hier fehlt ein Stern. Oh, du hast nur eine männliche Form benutzt. Oh, und hier hast du ein Wort benutzt über, du hast von Welle geredet und Migration und das ist so. Und das wurde nicht eingeordnet und deswegen müssen wir dich entlassen, was weiß ich was. Wenn du deine Meinung frei äußern willst, musst du auch anderen dasselbe Recht einräumen. Ja, genau, sie will. Wenn du nicht argumentieren kannst und irgendwann nicht mehr weiter weißt, was du sagen sollst, dann wurdest du nicht von der Sprachpolizei verhaftet, sondern einfach eine Debatte verloren, Pech. Genau, und so denken die Leute auch. Wenn man immer nur weiter am Reden bleibt, dann gewinnt man auch jede Debatte. Aber trotzdem muss man aus irgendeinem Grund andere Leute von vornherein davon ausschließen. Unter diesem Tweet sind über 300 Antworten, mehrheitlich rassistische und sexistische Beleidigungen. Heule ich rum, dass ich meine Meinung nicht äußern konnte? Nein, warum? Weil ich meine Meinung frei äußern kann, ganz simpel. Nein, du heulst rum, weil du das alles auf deine Identität beziehst. In Deutschland werden viel mehr jene Menschen für ihre Meinung bestraft, die es wagen, Mehrheitsgesellschaft zu kritisieren. Ich zum Beispiel werde seit über 24 Stunden nicht nur auf Twitter, sondern auch auf jeden anderen Plattformen abgegriffen, wegen einem einzigen Tweet, wo ich mal wieder mein Netz ausgeworfen habe für ein bisschen Hass. Trotzdem würde ich nie auf die Idee kommen, dass es in Deutschland keine Meinungsfreiheit gäbe. Nein, Ulrike, das Problem bist du. Nein, Hans-Peter. Das, was du sagst, ist keine Meinung, sondern Hass. Und somit zurück zu meinem Buch. Der erklärt mir, dass Männer Arschlöcher sind. Let's get back to the shilling. Ja. Warum ist die eigentlich da oben mit Häkchen, ohne Häkchen und unten mit Häkchen? Hat sie zwischen den beiden Tweets ihr Häkchen bekommen? Ich glaube, das Häkchen wird nur hervorgehoben, wenn es hervorgehoben ist. Ah, okay. Aber da fehlt doch immer noch der schönste von den Tweets. Was war denn der schönste von den Tweets? Ach, jetzt muss ich den suchen. Oh Gott, das... Ich bin ja immer noch nicht von ihr geblockt und ich darf sie auch offensichtlich bitterböse kritisieren in meinen Tweets. Ich verstehe das nicht so ganz. Ah, falsches. Wo war das vielleicht denn? Weil du weder Ulrike noch Hans-Peter heißt. Und vielleicht das, checken die ab und zu deine Tweets. Ich finde es nicht verdammt. Ah, doch, da. Lasst alles kurz liegen und denkt ein paar Minuten darüber nach, wie geil euer Leben wäre, wenn sich Deutsche tatsächlich nicht mehr trauen würden, offen ihre Meinung zu sagen. Und ich denke, das ist der Tweet, für den sie so viel Flack gekriegt hat, oder? Könnte sein. Wie geil euer Leben wäre, wenn sich Deutsche tatsächlich nicht mehr trauen würden, offen ihre Meinung, euer Leben. Euer, sie schreibt auf Deutsch, euer Leben. Bist du doof, Sibel? Oder nur krank? Du hast ja gesagt, krank, du bist krank. Hat's ja gesagt, ja. Sibel, es gibt eine ganz einfache Möglichkeit. Die EU zum Beispiel hat ganz viele Staaten. Geh doch nach Frankreich oder Polen. Oder vielleicht möchte man dich in Liechtenstein. Und da kannst du dann weiter rumseiern. Aber lass uns doch einfach in Ruhe. Ja, man möchte eine echte Gleichberechtigung und mehr Macht für Frauen. Und echt jetzt, echt. Und dafür soll man in Thüringen dann die Grünen wählen. Mit Gleichstellung mehr Macht für Frauen steht allerdings auf dem Plakat. Und ja, da waren die Leute aus Versehen mal ehrlich, würde ich sagen. Dass sie das beschrieben haben, dass es um Macht geht, dass Gleichstellung dafür da ist, mehr Macht zu bekommen. Ja. Kann man so stehen lassen. Muss ich nicht einordnen. Wir machen dann die hier. Angeblich ist ganz wenig passiert bisher, seit die neue GroKo dran war. Die Frauenverbände finden das auf jeden Fall alles viel zu wenig. Aufrufen hier. Ja, es gab ja ein Nein heißt Nein-Gesetz unter anderem. Weiß ich nicht, war es letzte Periode noch? Ja, das war letztes, das war 2016. Okay. Ja. Und seitdem ist, glaube ich, wirklich nicht so viel passiert. Aber warum auch, ne? Weil es keinen Bedarf gibt. Ja, eben, ne? Ja, in der Periode passiert sowieso mal weniger. In dieser Legislaturperiode. Ja, okay. So viel dazu, ja? Oder war noch irgendwas Spannendes da drin? Ich meine, dass die rummauern, das ist nicht... Ich kann es mal ein bisschen so runterscrollen. Ein bisschen war schon noch. Das ist doch schlimm. Die haben so blöde Sprüche gemacht, von wegen, dass die Demokratie irgendwie Geschlechtergerechtigkeit voraussetzen würde oder umgekehrt, dass die Geschlechtergerechtigkeit Demokratie stärken würde und so. Das ist also so ein Blödsinn. Wir brauchen eine Professionalisierung der Gleichstellungspolitik. Ach ja, Scheiße, ey. Was für ein blanker Hohn. Also da hängt Deutschland stark zurück. Ich bitte dich. Der Koalitionsvertrag selbst sehe eine ressortübergreifende Gleichstellungsstrategie vor. Ja. Ganz viele Profis wissen. Sollten mal alle in den Flieger packen und dahin schicken, wo halt die Frauenrechte noch nicht auf dem Level sind, den wir hier haben, weil ich denke, wir sind echt ganz gut so. Wir haben ganz viel Wissen, wir haben hervorragende Gleichstellungsberichte, aber wir müssen es schaffen, dass daraus wissensbasierte, kontinuierliche Politik wird. So wäre sich. Hervorragende Gleichstellungsberichte. Dabei konnte das angedachte Bundesinstitut für Gleichstellung helfen, das an der gerechten Teilhabe von Frauen auf allen Feldern der Gesellschaft arbeitet, ja. Gerechte Teilhabe gleichgestellt, ne? Also es ist aber, ich meine, das sind doch wieder Konferenzen und Kongresse, wenn wir so ein Institut gründen. Sonst nichts. Ja, sicher. Nichts, heiße Luft, wir zahlen unheimlich viel Geld. Die treffen sich, um sich zu überlegen, wo sie irgendwie sich darüber beschweren können. Ja, man kommt in dieser ganzen Werbeanzeige einmal das Wort Gleichberechtigung vor. Oder ist das konsequent durchgeframed? Das ist sicher konsequent durchgeframed. Das wäre ja handwerklich schlecht, wenn man da auf einmal Gleichberechtigung schreibt. Ja, das würde, wenn das so wäre, dann wäre eine erneute Professionalisierungswelle erforderlich. Die kommen mir schon sehr professionell vor, muss ich sagen. Ja, weil die verpflichtende Frauenquote einführte, gemacht hat von... Na, eigentlich schon eine verpflichtende Einführung. Ja, die Frauen wollten das in der CSU, aber der Vorstand wollte das wohl auch von dem Laden, aber auf dem Parteitag haben sie ordentlich Gegenwind bekommen von ihrer Basis. Ich frage mich nicht, ob das wirklich so wichtig ist, irgendwie um gewählt zu werden. Also das ist überhaupt nicht wichtig. CSU. Zumal es halt eben auch. Zumal in Bayern ist. Ja, warum hängt man das dann so hoch? Also, es ist auch generell nicht wichtig. Es ist auch bei der FDP überhaupt nicht wichtig gewesen. Und es ist einfach nur Current Year und irgendwelche Politikberater und irgendwelche Handys von anderen Parteien, mit denen man irgendwie zusammensitzt in irgendwelchen Parlamenten, die sagen, bei euch sind da wenige Frauen. Und da sitzen die ganzen, ne, halt die Frauenunion, und an der Stelle muss ich auch nochmal wieder darauf hinweisen, Frauenunion kürzt sich FU Ausrufungszeichen ab, und das muss man auf jeden Fall auf Englisch lesen, damit das richtig ist. Und die sitzen da ja in diesen Gremien drin, in den Frauenräten mit den ganzen Heinis von den Grünen, von der SPD, von den Linken, von der FDP. Und da heißt es dann halt so, ja, was ist bei euch los? So, ihr habt noch keine Quote und so ein Kram. Das ist ja ganz furchtbar. Ja, das kann irgendwie auch nicht sein. In anderen Bereichen haben sie doch auch gegensätzliche Positionen. In dem Bereich ist es so. Du weißt doch, dass das so ist in diesem Bereich. Ist nicht so. In dem Bereich ist es alles ein... Und deswegen glaube ich halt auch, dass sie sich da irgendwas von versprechen, dass es das irgendwie sich auswirkt bei der Wahl oder so. Wenn die jetzt eine Partei mal sich das nicht auf die Fahnen schreibt, wie die FDP meinetwegen, nicht so intensiv jedenfalls, dass sich das eben negativ auswirken würde, glaube ich aber irgendwie auch nicht unbedingt. Ja, die Leute denken halt auch, dass es sich auf auf die Anzahl der Frauen auch in der Partei und sowas auswirkt. Und das ist halt auch die Sache irgendwie, was sie meinen. Aber es hilft halt alles nichts. Weil diese Frauen, die alle unbedingt in die Politik wollen, aber es nicht machen, weil es nicht geht oder so, die gibt es halt nicht. Weil ich vor zwei Wochen auch verwiesen. Ja, überall diese 50% Forderung ist ja im Prinzip überall fehl am Platz zu wollen, das ja gar nicht geht, weil immer welche zu Hause bleiben auch von den 50%. Ja, hier ist auf jeden Fall noch so eine Szene, die man im Auge behalten muss. Oh. Nämlich die Nein, Herr Maas, nein, nein, Herr Maas, gehen Sie weg, nein, aus, Sitz. Wartet er auch, dass wir mittendrin ausmachen oder was? Ich habe ihm gleich gesagt, er ist zu klein, er kommt hier nicht rein, man darf erst am 1:30 mitfahren. Da sind wir wieder. Wir wissen ja eins, Poetry Slams sind alles außer langweilig. Ich persönlich bin ein sehr starker Verfechter von Poetry Slams. Warum sehe ich immer noch die Schwesig? Schwesig ist weg, das hängt vielleicht ein bisschen hinterher, aber Schwesig ist weg. Jetzt, sorry. Ja, das ist eigentlich von mir, aber ich muss es kurz nochmal auf die Webseite schreiben, dass wir jetzt noch bei YouTube online sind. Ja, wir haben ja eben schon kurz in der Pause drüber geredet. Was sind denn eure Poetry Slam-Erfahrungen, wenn ihr die Sache hier so seht? Ich habe mir ein, zwei Mal sowas angesehen und fand es so bedingt gut. Dieses Science Slam fand ich ein bisschen besser. Dann lernt man auch mal was. Es gab immer so einen gewissen Stil, den ich sehr unzusammenhängend fand, der immer sehr gefeiert wurde. Und das ist Impro-Theater, meinst du? Sachen gemacht haben, die waren eher unbeliebt. Das fand ich seltsam. Stimmt, früher gab es für sowas Impro-Theater. Ne? Und dann haben die, glaube ich, die Fernsehsender, so die Kommerzsender, das auch eine Zeit lang versucht. Das stimmt, so. Ja, das Impro-Theater war halt Impro, und diese Poetry Slam, da haben sich halt so gewisse Stile etabliert. Hm. Ja, ich kann vor allem dieses Anklagen, ich habe noch nie einen Poetry Slam glücklicherweise live besuchen müssen, aber wenn ich das im Fernsehen sehe oder so, gerade dieses Anklagende, Ich schreie meinen ganzen Frust hier heraus. Früher, wenn Leute irgendwie heranwachsend waren und irgendwie Probleme gehabt haben, dann haben sie Lyrik geschrieben, Poetry oder haben Bücher oder was auch immer. Aber heute stellt man sich einfach hin und sagt, ich bin non-binär und ihr seid binär und es macht mein Leben total schwer. Das ist so lieblos wie alles. Was reimt sich? Ja, natürlich reimt sich das. Ich bin ja kein... Ja, auf jeden Fall, worum es in diesem Beitrag geht, also es ist, im Prinzip ist es ein große Abhandlung darüber, dass sich in der Slammer-Szene das Schweigen der Slammer Horst-Slammer dass ich da quasi das durchgezogen hat, was man beim Atheismus und beim Gaming und so schon so lange haben wollte, dass man da also jetzt diese, krieg ich mal wieder ein dieses Ding von wegen die Frauen, wir haben zu wenig Frauen, es ist ein Boys Club und angeblich, oh, die haben da Alkohol getrunken, oh, Backstage früher, aber jetzt mit den Frauen ist alles viel besser geworden, aber es ist natürlich nicht perfekt, weil Me Too, ganz furchtbare Übergriffe, konkret dieser Übergriff, um den es hier geht, hat so stattgefunden oder wird so beschrieben. Man hat sich geküsst, man ist im Bett gelandet und am nächsten Morgen war es natürlich eine Vergewaltigung, weil man war ja betrunken und konnte ja gar nicht einwilligen und bla bla bla blub. Und, also trotz der Frauen immer noch hinter der Bühne getrunken, oder wie habe ich das zu verstehen? Ja, scheinbar, ja. Aber jetzt gibt es da auch Säfte, wie hier stand. Das ist ja furchtbar. Oder also Soft-Trinks, in der deutschen Geschichte sind Lyrik und Alkohol noch nie kombiniert worden. Ja. Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Aber keine Körpersäfte wollte ich wohl meinen. Ja. Flascherl Wein, du wirst gar bald gelehrt sein, denn ich brauche pro Gedicht nur ein Flascherl und mehr nicht. Oh. Ja, hier ist ein Interview, das glücklicherweise zu einer vernünftigen, zumindest vom Ton her vernünftigen Ende kommt, nämlich Femizid muss nicht ein einzelner Straftatbestand im Recht werden, was ja schon irgendwie, wir haben doch Mord, wir haben Zied. Ja. Zied ist verboten. Ja? Hm. Zied ist geächtet. Zied zieht lange Freiheitsstrafe nach sich. Aber Femizid, das ist halt was anderes. Es geht hier vor allem darum, dass Beziehungstaten härter kriminalisiert und härter bestraft werden. Die Expertin sagt auch ganz klar, durch die Istanbul-Konvention sind wir eigentlich verpflichtet, die Strafen für häusliche Gewalt und halt Trennungstötungen und so zu erhöhen. Ist ja auch schön, dass uns da wieder mal was vorgeschrieben wird von irgendwelchen Konventionen. Das kommt mir nämlich nicht so vor, weil wir hatten uns das ja damals komplett durchgelesen. Und genau, ich habe die gelesen und nicht, dass ich wüsste, dass das da drin steht. Das wär mir neu. Also das warte, dann will ich gerade noch mal... Woran man das festmachen möchte. Also. Das stünde im Einklang mit dem Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Im Einklang steht das vielleicht, ja, aber es ist nicht... Die Istanbul-Konvention... Durch die Konvention sollen Betroffene von geschlechtsbezogener Gewalt jeglicher Art effektiv geschützt und die Strafverfolgung von Tätern erleichtert werden. In der Konvention steht ganz klar, dass eine strafschärfende Berücksichtigung zu prüfen ist, wenn die Tat in einer Beziehung oder einer Ex-Beziehung stattfindet. Nicht so lange. Okay. Ja, ich meine, im Prinzip wir haben doch Mord definiert. Wir haben extra diese Sachen. Wir haben Motiv. Wir haben ja, Mord ist auch Heimtücke vor allen Dingen, ne? Das ist Heimtücke, genau, und solche Sachen, Planung und auch Nicht-Affekt und solche Sachen. Also wir haben das doch relativ klar definiert, was es braucht, um Mord zu sein. Aber trotzdem beschwert sich halt die Expertin, Trennungstaten würden zu oft nicht als Morde gewertet. Ja. Naja. Ich hätte das bisher andersrum verstanden, dass nämlich die Tötungsdelikte der Frauen so oft als Mord gewertet werden, deren Meinung nach. Wir machen das ja eben häufig irgendwie, wenn der Mann schläft oder so. Ja, und mit dann wird das eben als heimtückisch gewertet und heimtückisch ist dann immer gleich Mord und Mord gibt dann eigentlich auch eine richtige Strafe. So, während irgendwie, wenn er im Effekt zuschlägt und sie schubst und sie mit dem Hinterkopf auf den Tischkante knallt und dann tot ist, dann ist das eben ein Totschlag, ne? Ja. So hatte ich das verstanden, jedenfalls. Naja. Ja, genau, die denke, die gibt es ja auch. Ja, hier haben wir einen Bericht, ich weiß, was ist die Quelle hier? Ach, Z, genau, Z. Oh, einer von diesen inzüchtigen Ablegern von, in dem Fall von der Zeit, die sich mit Jugendsprache versuchen, an die Millennials und darunter ranzuwanzen. Und hier haben wir halt wieder Halle und die Frage ist, rechter Terror, sind die Männer das Problem? Und natürlich sagt die Expertin hier, ja, die Männer sind das Problem. Männlichkeit wird nicht erst zum Problem, wenn sie diese Brutalität annimmt. Männliche Gewalt fängt viel früher an. Sie ist eine Grundstruktur einer patriarchalen Gesellschaft. Antifeminismus ist eine Ideologie, die darin tief verankert ist. Alle Menschen, die in dieser Gesellschaft sozialisiert werden, lernen das schon in der Kindheit. Es gibt so etwas wie eine antifeministische Normalität mit vielen Facetten. So wird Kindern von klein auf beigebracht, dass es Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen gäbe, dass Jungs nicht weinen dürften, stark sein müssten, keine Gefühle zeigen, während Mädchen Fürsorglichkeit beigebracht wird, sie sich um andere, insbesondere auch Männer, kümmern müssten. Bla, bla, bla, bla, bla. Ja, aber nichts belegt, ne? Nee, da, aber doch, es kommt dann ein Beleg, nämlich ein Einschub. Was ist Antifeminismus? Quelle Amadeo-Antonio-Stiftung. Antifeminismus hat für die extreme Rechte viele Vorteile. Unter dieser Klammer kommen viele unterschiedliche Akteurinnen und Akteure zusammen. Diese kommen auch aus der Mitte der Gesellschaft. Sie verteidigen die Dichotomie der Geschlechterordnung. Ja. Viele Menschen erleben das als Orientierung und Beruhigung. Sag mal, bist du noch... Natürlich, weil es halt irgendwie 98% der Gesellschaft sind. Ich meine, die an diese Dichotomie der Geschlechterordnung glauben. Der Rest seid ihr halt, mit den bunten Haaren und den... Ach, ich will es gar nicht sagen. Alles andere wird als bedrohlich wahrgenommen. Antifeminismus hat dadurch eine Brückenfunktion zwischen Mitte und Rechts. Ein weiterer Vorfall, den die extreme Rechte im Antifeminismus erkannt hat, ist, dass es nicht mehr so leicht ist, offen rassistische Bevölkerungspolitiken einzufordern im Mainstream-Diskurs. Im Hinblick auf Feminismus existieren diese Tabus nicht, die wir im Rassismus haben. Aber sonst geht's euch noch gut, oder? Seit Jahren hören wir, dass wir recht sind, weil wir den intersektionalen Feminismus kritisieren. Und du kommst mir jetzt mit, dass es keine Tabus gibt und es gibt auch keine Wagenburg aus Medien um euch rum, die euch dann so eine Plattform geben, wo ihr so einen Scheißdreck verbreiten könnt, um es mal deutlich zu sagen. Feminismus ist ein Projekt, von dem nicht nur Frauen und queere Menschen profitieren, sondern von dem auch Menschen profitieren, die sich selbst als Männer identifizieren. Beim Feminismus geht es um ein gutes Leben für alle. Eine Gesellschaft, in der alle die gleichen Chancen auf Partizipation haben. Sollten. Dass Männer damit oft ein Problem haben, liegt daran, dass einige von ihnen gewisse Privilegien abgeben müssen. Das wollen nicht alle freiwillig tun. Grundsätzlich ist Feminismus auch ein gutes Projekt für Männer. Sie müssen dann keine Arschlöcher mehr sein, sondern können nette, solidarische Menschen werden. Ist doch total transphob, was Sie da sagen. Frauen und Menschen, die sich als Männer identifizieren? Und was ist mit Transfrauen? Hä? Non-binären? Ernsthaft. Arschlöcher. Das ist, aber dieser Satz, also dass Männer müssten dann keine Arschlöcher mehr sein, sondern könnten nette, solidarische Menschen werden. Dafür. Ja, das ist, zeigt aber doch genau, dass sie keine Analyse haben. Das heißt, ihre Analyse hört da auf, wo es heißt, irgendwie, ja, Mann ist schuld oder Mann ist Arschloch oder so. Oder Patriarchat eben. Bis dahin geht die Analyse. Und ich habe letztes Jahr irgendwo gelesen, die Analyse geht bei Joker genau an der Stelle weiter. Das fand ich gar nicht so schlecht irgendwie so von der Idee her, von der Darstellung her. Ja. Und die Katholiken machen jetzt offensichtlich auch was dafür, dass Männer sich mal ein bisschen ausholen können, angeblich. Hier sind so Männerbeauftragte von der, ich glaube, es war der katholische Sozialdienst für Männer. Können Männer lernen, die Hintergründe ihrer Krise zu verstehen, ja. Also einfach mal jemanden zu sprechen, wenn sie nicht haben, oder ja, mal eine Hilfeanlaufstelle oder so. Ja, naja, Hilfe, also es klingt für mich ja alles so ein bisschen, ne? Dies kann Gewalttätigkeit gegenüber der Partnerin oder den Kindern sein. Ja, ja. Ebenso ja, eigene Gewalterfahrung genau. Oder Krisenbereich. Ja, genau, so, da kam es nämlich auch her, aus der Kritikecke sozusagen. Ja, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum hier Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend ja, und Glücksspirale an Bord ist. Aus welchen Gründen auch immer. Schatzi, meine Spirale kneift. Ja, wenn man sich da mal was ausheulen will, wenn man Insta ist oder so, da haben die dann auch kein Ohr für, ne? Ich glaube mal, ja. Wenn nicht, also mal Gefühle zeigen, oder wenn so ein Insta dann mal Gefühle zeigt, aber dann ist vielleicht eine Meldepflicht oder so, ne? Ja, genau. Hier, da ist ein Insta, der hat ein Gefühl gezeigt. Bitte sofort festnehmen. Genau, so ein Otaku-Terrorist. Ja. Was haben wir da denn? Ja, das war auch von dir, dieses Ding aus der Welt. Eine Studie zeigt, dass im Arbeitsleben Alter niedriger Sozialstatus noch höhere Todeswahrscheinlichkeit. Ja, es war ein sehr langer Bericht und der war deswegen vor allen Dingen so lang, weil die diese Statistiken erklärt haben. Das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Das könnten sie ruhig ein bisschen öfter machen. Und zwar haben sie eben vor allen Dingen erklärt, dass ja natürlich irgendwie Männer im Osten früher sterben oder Männer, die arbeitslos sind, früher sterben. Aber es ist natürlich keine Kausalität begründet. Ne? Nur weil jemand arbeitslos ist, stirbt er ja nicht irgendwie früher oder so. Ist ja Quatsch, ne? Aber es gibt natürlich dann auch weitere Zusammenhänge, die dann vielleicht schon erklärende Faktoren bilden können. Nur sie wollten das nicht irgendwie so darstellen, als wäre das damit jetzt aufgeklärt oder so. Das ist es eben nicht. Ne? Das fand ich eigentlich ganz okay. Dadurch wird aber der Artikel eben ziemlich lang und ja, man kann darauf hinweisen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen im Alter und vor allen Dingen eben Arbeitslosigkeit und Armut ja, da sind schon so wichtige Faktoren sind, dass Leute eben krank werden, und früh sterben. Ne? Naja, ist ja klar. Ich meine, du kannst dir weniger Auswahl bei deiner Nahrung erlauben. Du kannst weniger Zeiten der Erholung nehmen während deiner Arbeit, je weniger Geld du hast. Das ist schon. Ja, es ist wohl medizinisch mittlerweile auch so. Dass, ja, medizinisch sowieso. Ja, ja, gibt es ja irgendwie diesen Schmidt oder so. Ist ja auch immer nach Konstanz gefahren am Bodensee, hat sich in der Klinik da das Blut aufgeschnitten lassen oder so. Das hilft dann schon mal, ne? Ja, Kinder und vor allem Mädchen brauchen immer Vorbilder, ne? Wenn die CEO werden sollen oder wollen, müssen ja auch Frauen irgendwie schon mal CEO sein. Deswegen machen wir auch Quoten und so. Aber wenn Jungs kein Vorbilder haben, ist es offensichtlich egal an der Schule oder so, dass man da mal Lehrer einstellen müsste. Das scheint ja nicht angedacht. Aber hier hat jetzt mal eben eine Langzeitstudie nochmal gezeigt, dass es eben beileibe nicht egal ist, ob da jetzt die Eltern vollständig sind. Oder einer irgendwie komplett rausgedrängt wurde oder ja, oder der andere eben. Oder man es eben gemeinsam macht nach einer Trennung oder so. Also Trennung an sich ist schon ein bisschen problematisch, aber wenn dann einer irgendwie komplett rausfällt, ja, dann haben die Kinder offensichtlich auch schwer zu leiden. Also scheinbar ist es so, dass sie viel ja, an Schuld auf sich ziehen oder eben glauben, dass das Schuld wären. Und das kann man den Kindern nicht so leicht ausreden. Ja, und dann fehlen eben auch Einflüsse ganz einfach. Ne? Das sind Kinder noch heute, Einflüsse fehlen männliche, das ja, sieht man ja schon. Wenn man genauer hinguckt, sieht man das eigentlich auch, finde ich. Ja, ich habe das ja auch schon öfter gesagt in anderen Streams, dass ich davon betroffen bin und dass ich das keinem Kind auf der Welt wünsche, ohne seinen Vater aufzuwachsen. Oder schlimmer noch, ein negatives Bild auf seinen Vater projiziert zu bekommen von der Mutter, weil sie das bereut. Das ist. Also ich habe den Eindruck, dass einfach je jünger die Kinder sind, desto mehr merkst du das, oder nicht je jünger unbedingt, aber bis zu einem bestimmten Alter auf jeden Fall merkst du, dass da irgendwie ein sehr starker weiblicher Einfluss irgendwie ist, ne? In ihrem Leben, ganz einfach. Ja, ne, es fehlt ja, du lernst Dinge einfach nicht, weil das ist ein bisschen wie bei den Tieren, glaube ich. Ja? Du hast so dieses Vorbild und da lernst du verschiedene Sachen, die lernst du nicht, wenn du keinen Vater hast oder einen Stiefvater, der halt noch dazu irgendwie, wie in meinem Fall, eifersüchtig auf den echten Vater war, als es damals zu mir kam, sozusagen. Ja, also ich glaube einfach, dass eine zweite Person da ist. Ich will das gar nicht so hoch hängen, aber das, alleine, dass man mal sieht, dass auch andere Leute anders agieren oder so eine andere Entscheidung treffen und Da gibt es auch konkrete Männer-Frauen-Unterschiede, denke ich auch, dass das nicht unwichtig ist. Aber prinzipiell erstmal zu sehen, dass ich mich nicht immer nur nach Mama richten muss oder so. Ne? Ja. Stella, wo ist sie denn? Wo rennen wir die Stella? In Berlin oder wo ist das? Stella studiert Gender Studies und arbeitet in, nachts als Escort. Ja, okay. Die Dame arbeitet an der Frankfurter Schule. Also, also quasi so Institut für Sozialwissenschaften in Frankfurt. Und dieser Beitrag ist auf jeden Fall der Beweis dafür, dass es nicht nur ein Leben, ein richtiges Leben im Falschen gibt, sondern auch ein falsches Leben im Richtigen. Also, don't let your memes be dreams. Kill your idols, genau. Das ist wirklich wahr. Also ich will jetzt dieses Video hier nicht abfahren, aber es ist schon unglaublich lustig, wie diese Person irgendwie sagt, so ja, hier, und dann mache ich mich hübsch und so, und dann kaufe ich mir schon Sachen. Und dies, das, jenes, so, wo man sich die ganze Zeit nur denkt, so ja, und dann gehst du studieren und lernst, dass alles nur ein soziales Konstrukt ist. Nachts machst du deine Studien, Fallstudien. Wahrscheinlich, ja. Kommst du auf die Idee, dass die Männer alle Macht haben, weil die so viel Geld haben und für andere Leute trifft sie ja eh nicht. Also Lano, du hattest es ja gefunden, hast du auch noch was dazu zu sagen? Oder? Ich habe da nichts Großes zu sagen, also außer dass das Meme Realität geworden ist. Ich meine, es ist der Hammer. Ja, ich meine, wenn sie sich jetzt nachts auch noch Obdachlosen widmen würde, wie meinetwegen tagsüber als Sozialarbeiterin oder so, könnte ja sein. Ne? Nein, nein. Dann würde da ja auch nichts rumkommen, ist klar. Pro bono, ne? Ehrenamtliche Escort. Ja, dass die halt so einen gewissen Prozentsatz ihrer Arbeit halt den Obdachlosen widmet. Du, geschenkt. Ganz ja nicht, ehrlich, in dieser kalten Jahreszeit, vor allem dann später, wenn es auf Weihnachten zugeht, diese armen Obdachlosen, stell dir vor, wie schön es ist, wenn dann diesen Menschen, die seit Jahren das harte Leben auf der Straße leben, ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert wird. Durch den knackigen Arsch einer Studentin. Aber die männlichen Anspruchshaltungen, Solano. Und das Patriarchat. Das ist doch, die Frau ist sich das schuldig, dass sie viel Geld dafür nimmt. Ja, na gut. Vielleicht können wir ein GoFundMe starten oder so. Das ist aber nicht sicher, weil da hast du auch gemeint, dass das so sicher wäre, weil das die Agentur dann aussucht, die Leute und so. Ja, auf jeden Fall. Das Goethe-Institut, wollte ich nochmal darauf hinweisen, kommt hier mit Gendersternen zur Buchmesse mal wieder um die Ecke. Ich glaube, das hatten wir letztes Jahr auch schon mal. Und einfach nur, ja, Goethe-Institut ist ja sozusagen Vertretung der deutschen Sprache im Ausland. Und finde ich schon ziemlich bemerkenswert, dass sich dieser Humbug da schon durchgefressen hat. Das ist ins Goethe-Institut, aber es auf der anderen Seite sollte auch eigentlich niemanden groß überraschen. Also sehr politisch und so. Ja, ist jetzt auch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit oder so, dann macht man das auch so wahrscheinlich. Und dieses Ding hier von Deutschlandfunk, nein, Frauen können nicht wissen, ob sie mitgemeint sind oder nicht, hat sehr große Kreise gezogen. Also ich hab ja so eine kleine Bubble von vernünftigen Frauen, sage ich jetzt mal, hier auf Twitter. So diverse Publizisten und so, die halt auch jede Menge vernünftige Sachen reden, und die haben das eigentlich so ziemlich alle retweetet und dazu geschrieben, wie doof haltet ihr eigentlich Frauen? Und das fand ich sehr nett, auf jeden Fall. Da haben sie sich, glaube ich, ein schönes Eigentor mitgeschossen, mit der Behauptung. Aber ja, so ist das halt, ne? Wenn solche Sachen aus dem theoretischen Raum, wo man dann irgendwie meint, so, ja, hier, das steht da nur die männliche Form und das bedeutet dann das, ne? Wie die Leute ja immer denken, dass sie genau wüssten, was die Implikationen von allem sind. Und ja, damit schön auf Widerstand gestoßen von vernünftigen Leuten, die sagen so, nee, das sehen wir aber gar nicht so und es stimmt überhaupt gar nicht, was ihr da redet. Schön ist auch, dass man auch Implikationen nutzen kann, die gar nicht so auf der Hand liegen, dass man sagen kann, ich dachte, ich wäre gar nicht gemeint gewesen. Also. Ja. In Paris haben sie jetzt das Unmögliche gefunden, ein Blob, ein Organismus. Der hat zwar kein Gehirn, aber 720 Gendern. Ne? Nee, Moment mal, aber ist nicht rausgekommen, dass das Andrea Dworkin war? Die lebt noch. Ja, klar, musst du deine Sexes ausleben. Ja, aber das mit den 720 Sexes, ja. Also ich fand das entsprechende, absurd. Entsprechende irgendwie Sachen ausformen aus seinen Zellen, um sich halt zu vermehren. Kein Magen, kein Mund, keine Augen und trotzdem kann es Food finden und es aufessen. Was digested. Das ist auch schon einer von den Sexes, oder wie? Keine Ahnung, das ist schon mal eine Leistung auf jeden Fall, finde ich. Oh, Hengame zu unterdrücken. Hengame lebt jetzt in Frankreich. Du hast es gesagt, nicht ich. Oh Mann, ey. And heals itself, hat sich noch selber heile. Ja, irgendwann wird das Ding so groß werden, dass es ganz Frankreich bedeckt. Ja, also macht doch kein Krempel mehr. Tötet es, bevor es Junge gibt oder so. Ja, das war ja dann aber wieder der beste Beweis gegen eure These, dass das jetzt so ein Social Justice Warrior ist irgendwie. Also heals itself, das kann nicht sein. Passt nicht zusammen. Das not compute, also. Ja, hier ist mal wieder eine von den Aufmerksamkeitstanten, die uns alle umgeben. Die hat ein Buch geschrieben. Alisa hat ein Buch geschrieben, mit dem Weiße endlich Rassismus Ich bitte Sie, die Weißen haben die Rassentheorie geschrieben. Ja, ja, es ist Alice im Rassistenland quasi. Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, ist der Untertitel. Alice, folgt nicht dem weißen Kaninchen, es ist weiß. Ein Servicebuch für weiße Menschen nennt Alice es scherzhaft. Schwarzhaft, krass. Alice, da kommt bei mir gleich die Schwarze durch. Alice. Aber es stimmt, Alice erklärt sich als schwarze Frau bereit, weißen Menschen ihre Privilegien verständlich zu machen. Danke, Alice. Wir haben mit ihr gesprochen. Bento. Ah ja, das war Bento, ist das genau. Das kommt noch erschwerend dazu. Alice, what the fuck is Alice? Genau darum geht's. Warum wäre es problematisch, wenn ich als weiße Journalistin dieses Interview damit beginnen würde, dich zu fragen, Alice, komm, den könnt ihr beenden, oder? Alice, die fragt die was. Alice? Who the fuck is Alice? Nee. Aber komm, das Solano und Chris müssten das doch auf jeden Fall noch wissen. Alice? Wo? Kommst du wirklich her? Genau, danke Chris. Oh. Wenn du mich fragst, wo ich herkomme, spiegelst du mir, dass ich nicht so deutsch bin wie du. Du würdest mich über die Herkunft meiner Mutter definieren, um mich einordnen zu können. Das merkt man auch bei vielen Debatten über unsere Gesellschaft. Viele Populistinnen und Populisten behaupten, man würde keine Deutschen mehr auf der Straße sehen. Sie meinen damit, dass die Menschen, die so aussehen wie ich, aber ich bin deutsch und ich verstehe nicht, warum mein Aussehen eine Bedrohung einer Identität darstellen soll. Du verstehst nicht, dass eine Identität bedroht wird, aber schreibst ein Buch über Rassismus. Du bist echt ein König. Witzig. Außerdem, ich meine, dann geh in einer beliebigen Großstadt, steig da in die Straßenbahn und hör dir diese Kakophonie aus 50 verschiedenen Sprachen an, die da gesprochen wird. Und erzählen wir dann nochmal, dass sich da keiner drüber aufregen muss, dass es irgendwie, und das sind keine Touristen, wir reden nicht von Berlin oder so, oder irgendwie Hannover zu Zewe-Zeiten oder Messezeiten oder so, sondern wir reden hier von Alltag. Oder Englisch. Von Alltag und von Leuten, die hier leben. Genau. Rassismus wird gerne als Handlung begriffen, die, so erklärt es zum Beispiel auch die Wissenschaftlerin Robin DiAngelo, individuell ist, mit einer absichtlichen bösen Intention bewusst stattfindet und potenziell jede und jeden treffen kann. Ich glaube aber, wir sollten über Rassismus als globales Machtverhältnis sprechen, das es auch hier in Deutschland gibt, das sich über Jahrhunderte historisch entwickelt hat. Ich habe das Gefühl, dass diese historische Realität gerne verdrängt wird. Aber nicht global, das ist nicht gut. Rassismus ist individuell. Ich wünsche mir, dass wir Rassismus als strukturelle Ungerechtigkeit diskutieren, die BIPOC benachteiligt. Deshalb sind nicht weiße Menschen von Rassismus betroffen und weiße Menschen nicht. Oh, der arme Obdachlose ist wieder hingelassen. Ja, weil auf jeden Fall, ich unterbreche mal kurz, weil ja Ewe heute nicht da ist, lese ich es heute mal vor. Robin DiAngelo is an American academic lecturer and author working in the fields of critical discourse, analysis and whiteness studies. Und dann steht hier drin, dass ihre Arbeit beschäftigt sich mit dem Terminus white fragility. Den hat sie erfunden in ihrem 2011 peer-reviewten Paper, bla bla bla blub. Den hat und sie erfunden. Genau, sie white. Zwei Worte kombiniert und dann ist was erfunden. White ja. Fragility ist von der. Nur Tesla, nur mit ACDC. Und white fragility is a state in which even a minimum amount of racial stress becomes intolerable, triggering a range of defensive moves. Ne, zum Beispiel, wenn ein Lars Lang dir die Leute erzählen, dass du ein Rassist bist und es dich stört, dann ist das nur ein Zeichen von deiner White Fragility. Ne? Das ist genauso gut wie Toxic Masculinity und diese ganze Scheiße. Das sind so super Konzepte, mit denen die Menschheit total befriedet wird und die ja, sich überhaupt die Konzepte, nicht beschissene Rassisten ausdenken würden, um ihren anderen Leuten zu unterstellen, dass sie irgendwie Untermenschen wären oder so. Kein bisschen. Ich könnte den ganzen Blödsinn vorlesen, weil er von vorne bis hinten Hanebüchen ist, aber ich möchte mit meiner Lieblingsantwort auf meine Lieblingsfrage das beschließen. In deinem Kapitel über Liebe schreibst du, Liebe löscht Rassismus nicht aus. Und darauf antwortet Alice, ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass Rassismus ein Teil unserer Gesellschaft ist, dem wir uns nicht alleine durch eine gute Intention entziehen können. Gerade weiße Menschen, die in einer Beziehung zu einer schwarzen Person stehen, so habe ich das zumindest erlebt, glauben gerne durch ihren Fleiß und ihren Versuch, gute Nicht-Rassisten zu sein, von ihrem Weißsein erlöst zu werden. Super. Dadurch kommt es zu vielen Verletzungen, die ich in meinem Buch beschreibe. Großartig. Also wenn die Leute versuchen, sich ihre weiße Haut abzureißen, dann kommt das zu Verletzungen. Ja. Vom Weißsein erlöst. Ja. Ich so ist das. Warum labern sowas immer die weißesten Menschen, die man sich vorstellen kann? Na, die Frau ist nicht so weiß. Also wenn wir jetzt das für Bild gesehen hätten, die ist so halb-halb, würde ich sagen. Ja, genau. Es war nicht die Autorin. Du hast gerade das Bild von der Autorin gesehen. Nee. Ah, okay. Nee, aber sie hat ja auch gesagt, die Herkunft ihrer Mutter. Also ich gehe davon aus, dass sie halt einen deutschen Vater hat. Ja, aber das ist ja, ne, das ist ja bei Obama auch die Frage zum Beispiel. Obama ist doch weiß, oder? Wer weiß das schon so genau? Ne, weil die, aber der heißt immer mit, oh, America's first black president, aber Moment. Der ist genauso weiß, wie er schwarz ist, oder? Er ist schon ein Schwarzer, aber er ist nicht ADOS. Kein American Descendant of Slavery. Ach, stimmt nicht mal das. Stimmt ja, es gibt ja Malik Obama, seinen Bruder in Afrika, der die ganze Zeit Shit postet. Der ist nicht mehr in Afrika, aber ja. Nee? Oh. Shit postet. Shit postet, was das Zeug hält, Digga. Ja. Frieda Ackermann von den neuen deutschen Medienmachern fällt ja immer wieder auf mit tollen Sachen. Ja, und vor allen Dingen dieses Ding Donnerstag. Das ist so Level deutsche Mittagspause. Spiegel Online ist das. Donnerstag ist Dönerstag. Vorzeige Politmagazin. Spiegel Online. Ja, es geht hier halt darum, natürlich, dass Leute in Deutschland Döner essen und dass die Döner ja eigentlich in manchen Gegenden die einzigen sind, die irgendwie nach 11 noch aufhaben und praktisch Menschenleben retten und so weiter und so fort. Menschenleben retten. Aber das kommt dann jetzt halt zum Höhepunkt, kommt sie meiner Meinung nach in diesem Absatz. So gesehen ist der Döner ein Lackmustest der deutschen Demokratie. Wer ihn isst, ohne sich zu schämen oder um sich zu ballern, ist angekommen in der Moderne. Für Nazis aber ist der anatolische Spießbraten eine ständige Gefahr. Er gleicht einem multikulturellen Sirenengesang, der den teutonischen Gaumen vom rechten Weg abbringt. Ja, ach Gott, das klingt ja wie 100 Meisterwerke. Ja, redet ihr hier über Veganer und Vegetarier? Oder? Aber die fahren doch dann einfach nach McDonald's, oder nicht? Wahrscheinlich redet sie von Veganern. Was macht ein Veganer im Dönerladen? Das hört sich an wie der Beginn von einem Witz. Was hat ein Döner mit der Türkei zu tun? Ich dachte, das ist ein deutsches Gericht. Natürlich. Ja, also gibt es auch in der Türkei gar nicht. Nee, nicht, dass ich wüsste. Ja, auf jeden Fall. Mittlerweile vielleicht. Also, woran ich immer denken muss beim Dönerladen, warum ich nicht oft zum Dönerladen gehe, ist diese Unsitte, dass die Leute sich da nie Handschuhe anziehen, wenn sie mit dem Essen nur hantieren. Das, ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, wenn sich die Herrschaften das angewöhnen würden. Aber ein scheiß Halal-Zertifikat steht immer in der Ecke. wenn sich das die Leute mal angewöhnen würden, dann würde ich wahrscheinlich jede Woche Döner essen gehen. Aber so nicht. Genau das schlägt die Ferda ja vor. Damit Döner essen in einen vernünftigen Laden fliegen. Chris, du bist in die Falle gegangen. Damit Döneressen künftig nicht zur Mutprobe wird, schlage ich Folgendes vor. Bis die Bundesregierung einen umfassenden Masterplan gegen Rechtsextremismus vorlegt, könnten wir einen neuen Protesttag in der Woche einführen. Da Montag und Freitag schon vergeben sind, plädiere ich für Donnerstag, den Dönerstag für Diversität. Einmal die Woche sollten alle Menschen, die für eine offene Gesellschaft sind, symbolisch einen Döner essen. Wer auf Fleisch verzichtet, nimmt Dürüm mit Feta oder gebratenes Gemüse. Das ist schon Appropriation, oder? Die gibt allen einen aus, bin ich dabei. Ja, und weil wir ja so in so einer freien demokratischen, Gesellschaft leben und so, warum gibt es eigentlich keinen Schweinedöner? Freie dönokratische Gesellschaft. Bitte. Das heißt Gyros. Dönokratie, ja. Ja, nur. Und dann gehe ich, mittwochs gehe ich zum Meckes, um meine Verbundenheit mit dem transatlantischen Bündnis auszugeben, oder was? Ja. Und Dienstag ist sie in der Kantine, im Dienst. Ne? Genau. Ja, Einfluss auf Deutschland nehmen, das macht die Türkei ja gerne. Jetzt ist es so, hier in dem Artikel geht es darum, vom Tagesspiegel geht es darum, dass es wollen ja viele Kinder, sag ich mal, die hier aufwachsen, auch vernünftig Türkisch lernen. Das ist ja auch völlig legitim. Sie haben Verbindungen in das Land, sie möchten mit den Leuten da auch reden können. Das Problem ist nur, dass die türkische Regierung immer öfter halt diese Kurse in Moscheen anbietet. Das heißt jetzt nicht irgendwie, dass da der Imam den Kurs hält oder so, aber es wird halt, man kann halt eine Verschiebung feststellen, dass das möglichst in diesen Räumen passieren soll. Das Konsulat der Türkei schickt die Lehrer dahin und die können dann natürlich auch entscheiden, wo diese Sache stattfindet. Man könnte das in irgendeinem säkularen Bau machen, man macht das aber hier und nicht ohne Grund, fürchte ich. Geht es da jetzt um privaten Unterricht oder geht es vom Unterricht, der sonst von Schulen angeboten wird? Nein, das ist türkischer Unterricht, den das türkische Konsulat organisiert und anbietet. Ja, ist okay. Ich meine, ich kann mich erinnern, ich kannte noch Leute in meiner Schulzeit, die mussten auch, die hatten halt Russisch als Abifach gewählt und die mussten dann auch zum russischen Konsulat, war nicht das Konsulat, irgendwas, da mussten die hinfahren, weil da diese Kurse angeboten wurden, weil es einfach so wenige gab. Sie haben dich halt nicht gleich in die nächste russische orthodoxe Kirche gefahren, um das da zu machen und dir daneben noch erzählt, was weiß ich, ne? Mach immer brav dein. Ja, ich sehe die ganze Sache mit den Moscheen und wie das Personal da besetzt wird, sowieso sehr kritisch. Ich meine, wer das nicht kritisch sieht, der weiß nicht, wie das funktioniert. Deswegen, ich wollte nur fragen, ob das der normale Schulunterricht ist. Wenn es privat ist, ja bitte. Ne? Das Konsulat könnte ja auch mit den Schulen sprechen und könnte seine Lehrer dahin schicken, wo die Kinder sowieso schon sind. Ne? Und könnte, ich denke, jede Schule ist bereit, da zusammenzuarbeiten, wenn das türkische Konsulat sagt, wir stellen euch da extra einen Lehrer für. Ja, wie beim Döner würde ich sagen, hey, türkisches Konsulat, kriege ich kostenlose Türkischkurse? Hätte ich auch gern. Bin ich auch dabei. Hier haben wir ein Interview mit der Susanne Schröter von der Frankfurter Uni. Die Dame kennen wir daher, dass sie mal eine Veranstaltung mit kritischer Auseinandersetzung mit dem Kopftuch angekündigt hat und daraufhin professionell enthauptet werden sollte, sozusagen, von ihrem Posten vertrieben werden sollte, etc. pp. Und die gibt hier einen, die scheint sich auch nicht mundtot machen zu lassen, wie das manche Leute befürchten aus der eher anderen Ecke. Die gibt hier ein sehr gutes Interview halt zum Thema, wie kann denn Radikalisierung passieren, warum dulden wir diese archaischen Geschlechterbilder, denen halt die türkischen Kinder auch schon von Anfang an ausgesetzt sind. Warum sind die türkischen oder die muslimischen Fundamentalisten so viel lauter als die rationalen Leute unter den und was für einen Hintergrund hat das historisch? Man sagt ja auch, dass Mohammed zum Beispiel am Anfang deutlich moderater war und sich mit der Zeit und mit Machtzuwachs radikalisiert hat. Ein sehr, sehr schönes Interview. Die Bundesregierung sollte die Muslime und ihre Vertreter so behandeln wie alle anderen religiösen Minderheiten. Jesiden, Aleviten, orientalische Christen und andere entsenden keine Vertreter in die Rundfunkräte. Sie haben keinen Einfluss auf konfessionsgebundenen Unterricht oder die Besetzung universitärer Lehrstühle. Diese Privilegien sollten den muslimischen Verbänden entzogen werden. Und natürlich der Kirche auch, wird Christ gleich sagen. Ja, aber sehr gutes Interview, finde ich. Lohnt sich zu lesen. Hierzu mache ich es mal kurz. Ich fand es nur ganz wichtig, das mal anzumerken. Es gab diese ganze Urheberrechtsdiskussion mit Uploadfilter und so. Und hier der Chef von der Jungen Union schreibt jetzt hier, dass das also eine schlechte Idee ist mit den Uploadfiltern, gerade wegen so Dingen wie Satire und solchen Sachen, dass man das dann nicht richtig erkennen kann, nicht richtig filtern kann und so, und das eigentlich nochmal back to the drawing board quasi mit dem Kram und das alles rausstreichen, vernünftige Urheberrechtssache ohne solche Mechanismen, die halt nicht das bringen, was man will und ist nur... Ja, dann kommen sie von alleine drauf, ist auch gut, ne? Ja, ja. Wir hätten noch auf einen fragen können, der sich mit auskennt, aber kommen sie von alleine auch drauf. Ist naja, es ist halt die Junge Union, das ist halt die Frage, was daraus wird, aber ich wollte es nur mal angemerkt haben, nicht, dass man es auch dann zu Recht vorwerfen kann, dass wir ja alles irgendwie nur drauf dreschen auf Leute, so, ne? Ich meine, wir sind ja hier nicht bei, wie heißt der Typ hier, Rezo oder so, ne? Also wenn die hier mal was Vernünftiges erzählen, dann kann ich das auch mal hier mal kurz zeigen, ne? Also. Das war von Mammon, glaube ich. Jo, Schweizer Verlage, also mehrere große Verlage starten so eine Registrierungsmaßnahme, dass die jetzt alle, die irgendwas lesen wollen bei ihnen, hier so zwangsregistrieren, kostenlos. Und nächstes Jahr oder so, Ende nächsten Jahres soll das dann kostenpflichtig werden. Das ist eine ganz komische Masche, so die Leute da so reinzuziehen. Auf so eine erst kostenlos und dann kostenpflichtig Masche. Klar kann man es dann lassen, wenn das kostenpflichtig wird, kann man ja wieder aufhören, da zu lesen oder so. Aber ich denke mal, dass die auch sowas umgehen wollen wie das Leistungsschutzrecht, ne? Dass Google eben nicht bezahlt dafür. Jetzt müssen sie das irgendwie anders eintreiben. In anderen Ländern, ich glaube in Schweden oder so. Der Artikel ist ja hier nicht lesbar jetzt. Aber hier steht ja jetzt erstmal nichts von Kosten. Hier steht nur, dass man sich registrieren muss. Das ist, glaube ich, im zweiten Absatz. Okay. Ja, dass es kostenpflichtig wird, dass es jetzt erstmal nicht kostenpflichtig ist und aber nächstes Jahr kostenpflichtig wird, bin ich ganz sicher. World Leaders on Twitter, Principles and Approach. Ja, ich muss zugeben, ich hatte diesen Artikel eingereicht, hatte aber wieder zurückgezogen. Da war ich wohl nicht schnell genug. Da war der Chris war besonders schnell. Es geht im Endeffekt darum, es gibt ja gewisse Richtlinien für Politiker auf Twitter, die ja nationalen Gesetzgebungen folgen müssen. Das bekannteste Beispiel ist ja beispielsweise, dass Donald Trump auf Twitter keine Leute blocken darf. So, weil er so eine exponierte Stellung hat, weil da gab es Gerichtsurteile in Amerika drüber und so weiter und so fort. Und das gilt halt für alle Politiker in Amerika. Also für alle, die gewählt wurden ab einem gewissen Level. Ich frage mich tot, wie da genau die Definition ist, aber Kongressabgeordnete, Senatoren, dieses Niveau. Wahrscheinlich die Minister auch. Bin ich mir nicht sicher. Aber da es halt da immer sehr viel durcheinander gab, wie das jetzt geregelt wird und da halt die länderspezifischen Richtlinien sehr unterschiedlich sind, hat Twitter jetzt einmal eine komplette Regelung gemacht. Was da die Knackpunkte sind, kann ich allerdings noch nicht sagen, weil ich es mir noch nicht komplett durchgearbeitet habe. Aber da komme ich vielleicht nochmal drauf zurück. Sorry. Deswegen hatte ich es zurückgezogen. Ja, Google nutzt jetzt im Endeffekt, Google hat ja jetzt schon mehrere Plugins und andere Sachen aus dem Web Store rausgenommen, aus verschiedenen Gründen. argumentiert immer mit technischen Gründen. Jetzt geht es um Adblocker, ja, und es wird wohl, also hier geht es um uBlock Origin. Das ist ein meiner Meinung nach vernünftiger Adblocker, weil der keine Whitelisting-Sachen durchlässt. Zumindest ist mir bis jetzt noch nichts aufgefallen und der funktioniert zuverlässig, zumindest so, wie ich ihn benutze in der Vergangenheit. Jetzt ist es so, dass die aktuelle Version noch funktioniert und alles in Ordnung ist, aber die neue Version, die immer von Google geprüft wird, bevor die zugelassen wird, nicht von Google zugelassen wurde. Mit Gründen, die durchscheinen lassen, dass halt auch zukünftige Builds nicht durchgelassen werden und dass es halt nicht nur eine technische Sache ist, sondern halt eine grundsätzliche Sache. Und ja, dass es gewisse Adblocker gibt, die mit Werbefirmen zusammenarbeiten und mit Google und anderen Unternehmen zusammenarbeiten, um gewisse Sachen durchzulassen. Haben wir ja schon öfter als Thema gehabt. Da gibt es ja die Firma IO in Deutschland beispielsweise. Und ja, das ist ein sehr schwieriges Thema, weil uBlock Origin ist halt einer, der wirklich alles blockt, wie gesagt. Und es gibt jetzt noch uMatrix, ne? Dann gibt es noch NoScript. Dann wird es langsam dünn auf dem Feld. Ne? Ich weiß nicht, hat sonst wer noch irgendwelche anderen Empfehlungen, die mir jetzt noch nicht bekannt sind, an Adblockern? Sag Bescheid. Ja. Kommen wir zum internationalen Teil. Ja, die Türkei und Syrien, da hat sich die Lage ja zugespitzt, dass die Türkei sagt, sie möchte einen 10 Kilometer breiten Sicherheitskorridor machen, um da einerseits die PKK zurückzudrängen und eventuell halt gewissen Flüchtlingen eine Rückkehr nach Syrien zu ermöglichen, die sicher ist. Aber der ganze Konflikt, das entwickelt sich jetzt noch weiter, da müssen wir gucken, wie es weitergeht. Aber gucken wir uns doch mal die grundsätzliche Sache mit den Kurden an in der Region. Vielleicht wissen das viele Leute ja auch nicht. Vielleicht wissen es viele Leute auch und es ist langweilig. Allerdings mal grundsätzlich, wenn man sich die Karte hier anguckt, sieht man, Kurdistan erstreckt sich über verschiedene Länder. Ja, das ist das hier grün, heller grün dargestellte Gebiet. Iran ist auch ähnlich. Diese Karte ist interessant, also sie könnte Ländergrenzen haben, dann wäre die Karte besser, aber da werden verschiedene Fraktionen von den Kurden einigermaßen gut dargestellt. Das ist noch ein bisschen unterschiedlicher, aber wenn man sich hier anguckt, ist es im Endeffekt in vier Teile gespalten. Wir haben die türkischen Kurden, wir haben die syrischen Kurden, die irakischen Kurden, die iranischen Kurden. Das ist jetzt eine totale Verallgemeinerung und ich lasse sehr viel weg, aber im Grunde genommen ist es so, dass die iranischen Kurden mit den türkischen Kurden sympathisieren und vom iranischen Staat auch nicht sehr stark unterdrückt werden. Die irakischen Kurden wurden früher sehr stark unterdrückt vom irakischen Staat, haben aber mittlerweile die beste Position von allen Kurden, weil sie sich eine Teilautonomie erkämpft haben im Nordirak, unter anderem halt auch mit dem Öl und anderen Sachen. Die halten sich allerdings aus den meisten Konflikten größtenteils raus und haben, da gibt es zwei Clans, das sind die Barzanis und die irgendwas anderes, habe ich jetzt vergessen, die haben einen inner-nordirakischen Konflikt und kümmern sich im Endeffekt nicht darum, was sonst passiert. Und die haben auch friedliche Verbindungen mit der Türkei. Hier sieht man beispielsweise eine Pipeline eingezeichnet, ja, die verläuft dadurch und das bringt wirtschaftliche Stabilität, hat auch dazu geführt, dass die Kurden im Norden Irak überhaupt so eine stabile Situation haben. Also denen geht es noch mit am besten. Kommen wir zu den Kurden in Syrien. In Syrien haben wir ja die Region Rojava. Die ist an sich keine ursprüngliche Kurdenregion, aber wird von den Kurden beansprucht. Das ist natürlich auch sehr verkürzt dargestellt, aber sie zählt halt auch zu Kurdistan. So, ja, da gibt es auch unterschiedliche Fraktionen. Manche Fraktionen sind dem syrischen Staat sehr zugeneigt, manche sind der Türkei sogar sehr zugeneigt. Allerdings ist da die Hochburg der Türkei-unfreundlichen PKK, die natürlich auch die Kurden in der Türkei, würde ich jetzt auch unter diesem Ding erstmal zusammenfassen. Ja, also es geht um die politischen Fraktionen. Ja, es geht nicht darum, dass die Türkei die Kurden in der Türkei sehr stark unterdrückt hat, teilweise in der Vergangenheit, ist ja klar. Vor kurzem wurden sie ja sogar noch bombardiert. durch die ganze Flüchtlingssituation der syrischen Flüchtlinge hat sich aber die gesellschaftliche Situation im Ostteil der Türkei wohl sehr stark verändert, sodass, ja, es hört sich doof an, aber dass die Kurden nicht mehr die waren in der Region, denen es am schlechtesten dort ging. Aber gut. Komplizierte Situation. Ja, aber nur, dass man halt mal sieht, die Kurden, die iranischen Kurden wollen die türkischen Kurden unterstützen, die irakischen Kurden wollen sich am liebsten raushalten. Die nordsyrischen Kurden, das ist eine sehr, sehr durcheinander Position und vermischt sich halt mit den türkischen Kurden, aber ja. So, und ich meine, einfach allein wie diese ganze Zusammenstellung ist, kann man die Konflikte der nächsten Zeit halt absehen. Ne? Das wird sich in Syrien leider nicht beruhigen. Und ja, ich habe es ja gesagt, mal schauen, ob die Türkei nur die 10 Kilometer einnimmt oder ob sie weiter voranschreiten. Aber es ist doch so, dass wir sozusagen ein Völkerrecht haben und nicht ein Nationenrecht oder so. Das heißt, die Kurden haben doch eigentlich auch so ein Recht auf völkerrechtliche Hilfe oder so, oder? Ja, das ist halt sehr schwierig. Vor 1913 gab es da keinerlei völkerrechtlichen Status. Dann gab es 1923, glaube ich, den ersten völkerrechtlichen Status. Und seit 1945 gibt es halt eine andauernde Petition vor den Vereinten Nationen, dass Kurdistan halt anerkannt wird als Staat. Und die einzige Region, die halt bis jetzt einigermaßen Fortschritt darin erzielt hat, sind halt die Nordiraker. Ja, wie gesagt, die müssen ja eigentlich auch nicht als Staat anerkannt werden, sondern es ist ja ein Völkerrecht. Reicht das denn nicht, wenn sie ein Volk darstellen? Ja, das ist eine schwierige Frage, die kann ich hier so nicht beantworten. Ja, ich gucke mal. Vielleicht finde ich das heraus. Moreno kehrt nach Quito zurück. Jetzt kommen wir zum Demonstrations-Special, weil es gibt ja so viele Demonstrationen. Über Venezuela redet ja keiner mehr. Hongkong wird auch immer weniger. Die gelben Westen sind ja sowieso lange kein Thema mehr, aber ich dachte, ich bringe einfach mal so einen kleinen Überblick, wo es überall gerade brenzelt. So, es geht um Ecuador. In Ecuador haben wir das Problem, dass Ecuador sehr stark wirtschaftlich abhängig war von Venezuela. In Ecuador gibt es ein sehr großes Problem, einfach die grundlegende wirtschaftliche Tätigkeit darzustellen, weil die keine Möglichkeit haben, Öl zu importieren. Die waren sehr stark abhängig von Venezuela und deswegen gibt es halt Rationierung, Knappheit und immer weniger Subventionen vom Staat, was den Ölsektor angeht, und Steuern auf Öl. So. Da ist halt die Situation, wir haben ja hier die Situation, wir haben Steuern auf Öl. Dort und in sehr vielen anderen Ländern ist es so, dass Öl subventioniert wird für die Bevölkerung, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, weil es sonst einfach nicht funktioniert. Und das war halt da auch der Fall. Und diese Subventionen sind jetzt halt Stück für Stück zurückgefahren worden. Die gesamte wirtschaftliche, das Land ist quasi wirtschaftlich zusammengebrochen. Und es gibt sehr, sehr, sehr starke Demonstrationen. Das ist Ecuador. Wir hatten mit diesem Korea so. Die ganzen Dinger durch. Wir sind ja schon lange dabei. Verzeihung, Mamon, was wolltest du sagen? Ist dieser Korea, ist der schon wieder weg, der Präsident? Der hatte doch den Assange-Staat in die Botschaft geholt. Die Sache mit Assange ist, da will ich jetzt nicht reingehen. Nee, ich meinte jetzt mit dem Präsidenten in Ecuador. Ja, ich glaube, ich hatte im Hinterkopf, dass da schon ein Nachfolger war, aber ich bin jetzt schon gedanklich bei Haiti. Hau rein. Ja, Haiti ist ein krisengebeuteltes Land und da auch in Haiti ist es so, dass jetzt tagelang schon das öffentliche Leben zum Erliegen gekommen ist. Krankenhäuser haben geschlossen, Plünderungen, alles Mögliche. Ja, seit der Naturkatastrophe hat sich das Land nie wieder erholt. Es wurde tatsächlich sogar noch weiter ausgebeutet und weiterhin gibt es Milliarden an internationalen Hilfszahlungen, die nicht auffindbar sind und das wirtschaftliche Problem, was ich gesehen habe, ist, dass in Haiti halt sehr viele große staatliche Infrastrukturprojekte mit Kredit finanziert wurden und als Sicherheit für diese Kredite waren halt ausstehende Fördermittel oder Hilfsgelderzahlungen aus dem Ausland hinterlegt und da sind jetzt halt auch gewisse Fristen abgelaufen, dass diese Sicherheiten nichts mehr wert sind und dass halt die Kreditlinien nicht verlängert werden und dass halt der Staat auch in seiner Handlungsfähigkeit extrem eingeschränkt ist. Ja. So viel zu Haiti. In die ganze, also, ja. Ja, das ist etwas näher bei uns. Hier sind wir in Barcelona, in Katalonien. Da hat es ja jetzt gerade Gerichtsurteile gegeben gegen weitere Abgeordnete und Ministeriumsbeamte, die das Referendum organisiert haben. Im Endeffekt hat der spanische Gerichtshof jetzt, vertritt jetzt den Standpunkt, die gesamte Aktion war illegal, eine Wahl zu organisieren war illegal und jegliches Geld, was für diese Wahl ausgegeben wurde, ist Veruntreuung von Staatsgeldern. So, dementsprechend sind jetzt sehr viele Leute zu jahrelanger Haft in Gefängnissen verurteilt worden. Und ja, daraufhin gab es gewisse Reaktionen. Diesen Artikel habe ich eigentlich nur eingereicht, weil hier einige schöne Bilder sind, wenn du ein bisschen runterscrollst. Allerdings, das wurde in den deutschen Medien ja auch ein bisschen dargestellt, aber ja, sei es auch nochmal, weil es ist schon ziemlich krass, was da abgeht, ne? Die Bilder. Also ich hatte da ein schönes Video gesehen, wo ein Auto an einen Haufen fliehende Demonstranten rangefahren ist, Tür ging auf, vier Polizisten mit 1 Meter Schlagstöcken kamen raus und haben die Demonstranten niedergeballert. Ah ja, genau. Also mit Schlägen niedergeballert, ne? ja, auch mit anderen Sachen niedergeballert. Ja, die Polizeigewalt in Ecuador, da, ja, also da ist wohl ein Ah nein, ja, Spanien sind wir jetzt, oder? Ja, was soll man sagen? Die ganze Polizeigewalt, die erwähne ich schon gar nicht mehr. Ich meine, an sich, ja, hast du recht, sollte erwähnt werden. Aber ja, in Ecuador ist es aber auch so schlimm gewesen, dass die Regierung aus der Hauptstadt geflohen ist. Die Regierung hat für 2 Tage die Hauptstadt verlassen müssen. So, weil sie halt die Demonstration nicht beruhigen können. Also Quito es wurde für 2 Tage die Regierungssitz in eine andere Stadt verlegt, aber jetzt hat sich es wieder etwas beruhigt zumindest. Und ja, Ägypten, hatte ich ja schon erwähnt, die Militärdiktatur al-Sisis ist ja aus der Not geboren worden überhaupt, ja. Wenn ich an die Umstände erinnern darf, die Situationen waren so chaotisch, es war kurz davor, dass wirklich radikale Islamisten die Macht übernehmen und da hat das Militär quasi einen Coup gemacht, aus deren Sicht jetzt, ja. Und seitdem gibt es die Militärregierung und natürlich, wie alle Militärregierungen, hatten wir gesagt, so, wir wollen wieder einen demokratischen Prozess einleiten und die sehen aber weiterhin die Islamisten viel zu stark, unter anderem halt die Muslimbruderschaft in Ägypten vertreten, als dass die sagen, ja, wir können jetzt wieder demokratische Prozesse einreichen. Deswegen ist es eine Militärdiktatur. So, und die haben auch mehrere Demonstrationswellen jetzt schon wieder geschlagen. Jetzt hat es gerade wieder eine Demonstrationswelle gegeben. Ich habe ja schon gesagt, für diese Jahreszeit generell unüblich dort. Und ja, jetzt hat es nochmal eine Übernachtaktion wohl gegeben, wo 1000 Leute verhaftet wurden und insgesamt 3000 politische Akteure, Journalisten und alles Mögliche. Und Expats und nicht diplomatisches Personal, was in Ägypten arbeitet, sowas wie an den Universitäten, nicht nur Austauschstudenten, sondern auch Professoren oder sonstige Leute, wurden jetzt schon hingewiesen, so ja, ihr solltet vielleicht mal langsam das Land verlassen, weil die Verhaftungen jetzt langsam nicht mehr diskriminieren, also nicht mehr sich nur auf ägyptische Staatsbürger beschränken. Libanon. Ja, Libanon ist generell ein sehr großes Problem. Libanon hat eine sehr, sehr gewalttätige Vergangenheit. Stichwort Beirut. Ja, und im Endeffekt gibt es 5 Fraktionen, die in einer sehr delikaten Balance die Macht unter sich aufteilen, auf eine Art von Korruption und immer eine gewisse Regierungsstabilität beibehalten. So, jetzt ist es im Endeffekt so, dass im Endeffekt die Staatsfinanzen vom Libanon zusammengebrochen sind und der Libanon sich an den Internationalen Währungsfonds gewandt hat, um das zu verhindern, was Ecuador quasi bevorsteht oder was Ecuador jetzt schon gemacht hat. Ja, dass einfach alles komplett zusammenbricht, weil kein Benzin mehr da ist, dass die Autos von A nach B fahren können. Die sind nicht zum IWF gegangen. Aber wenn man zum IWF geht und dort diese Sonderkreditlinien kriegt oder sich in Sonderziehungsrechten refinanzieren darf oder Sonderkontingente an Sonderziehungsrechten eingeräumt bekommt, ja, um daran zu erinnern, dann gibt es ja die sogenannten Austerity-Maßnahmen, die der IWF fordert. Und die wurden jetzt im Libanon halt schon eiskalt durchgezogen und die sind halt an ihre Grenzen gestoßen, wofür die überhaupt noch Steuern erheben können. Unter anderem deswegen auch, weil ein sehr, sehr, sehr großer Teil der libanesischen Bevölkerung aus Flüchtlingen besteht. Ja, und wir reden hier von bis zu 25% der Bevölkerung. So. Ein bisschen schwierig mit der Besteuerung da. Und Leistung brauchen die auch. Und ja, die Regierung ist zurückgetreten im Libanon. Aber die Proteste haben trotzdem nicht aufgehört. Es geht weiter. Und ich habe ja gerade schon gesagt, die Regierung im Libanon ist ein seltsames, korruptes Austarieren zwischen 5 verschiedenen Machtfraktionen, die sich alle eigentlich gegenseitig umbringen wollen. Nennen wir es, wie es ist. Und dass jetzt diese Kompromissregierung gekippt wurde, ist, glaube ich, kein gutes Zeichen für die Verhältnisse, die dem Libanon bevorstehen. So viel zu unserem kleinen Demonstrationsupdate, was so in der Welt vor sich geht. Und das war auch nur ein Ausschnitt. Ich könnte jetzt noch weitermachen, aber ich höre mal auf. Ja. Brexit, wir haben einen Brexit-Deal. Und zwar, der Boris Johnson ist ja mit dem Jean-Claude Juncker auf die Bühne gegangen. Was seltsam ist, weil ja nicht der Jean-Claude Juncker der Verhandlungsführer der EU war, sondern der Barnier. Aber egal. Was soll's? Wenn du ein bisschen runterscrollst, da ist auch ein besonders gutes Bild von Jean-Claude Juncker. Habe ich mir auch gedacht, Deutsche Welle, was habt ihr euch dabei gedacht? ja, wie sieht der Deal aus? Der Deal sieht im Endeffekt so aus, dass der Northern Ireland Backstop rausfällt, dass stattdessen eine komplizierte Versteuerungsunion in Kraft tritt. Also, dass quasi Großbritannien sich selber eine neue Zollunion neu auferlegt und in dieser Zollunion werden über weitere Handelsvereinbarungen mit der Europäischen Union in einem sogenannten Lenkungsausschuss verhandelt. Das ist eine abgespeckte Version des Made-Deals. Also ihr seht das Bild, das ist wirklich lächerlich. Hallo, mit dem offenen Mund so. Na gut. May's Deal war noch ein bisschen härter, hatte noch den Backstop drin. Der fällt jetzt raus. Allerdings diese neue Zollunion, die halt Großbritannien in seiner jetzigen Form mit Nordirland umfasst, dass die halt diesen Lenkungsausschuss konsultieren muss, bevor sie irgendwelche Handelsvereinbarungen mit der EU beschließt, ist halt auch wieder eine Verwässerung. Das heißt, sie sind, was Freihandelsverträge mit der EU angeht, nicht komplett unabhängig. Aber Handelsverträge mit Nicht-EU-Ländern, die keine bilateralen Handelsverträge mit der EU haben, da sind sie weiterhin frei. Wie das mit den weiteren Details ist, ich drücke mich ja schon verklausuliert aus, ist noch nicht so ganz klar. Was klar ist, ist, dass das Parlament weiterhin mauert, weil das Parlament muss dem noch zustimmen. Und das Parlament hat sich selber ein Gesetz gegeben, dass sie keinen No-Deal-Brexit machen dürfen. Das heißt, die müssen einem Deal zustimmen. Das ist eine sehr, sehr paradoxe Situation. Und auch noch weiter, viel komplizierter, als ich es jetzt dargestellt habe. Aber im Endeffekt hat die Regierung jetzt durchgedrückt, nachdem sie es nicht geschafft haben, dass jetzt am Samstag drüber abgestimmt wird, dass am Montag drüber abgestimmt wird. Wobei am Montag sollte eine sogenannte Queen's Speech Discussion stattfinden. Das hat auch wieder was mit der Prorogation zu tun und jada, jada, jada. Allerdings hat die Regierung jetzt durchgedrückt, dass diese Diskussion später stattfindet und stattdessen jetzt halt die Abstimmung am Montag stattfindet. Das heißt, hoffentlich wissen wir morgen, wie es aussieht. Oder auch nicht. Und ich weiß sowieso, wie es aussieht. Und zwar, es wird sich nichts verändern. Alle machen nur Theater. Ja, und Theater ist allerdings wahr. Also ich habe mir einen Teil von dieser Diskussion da angeschaut, inklusive den Rest halt nach dieser Abstimmung, wo dann der Boris Johnson quasi da in die Mitte getreten ist und gesagt hat, so ja, hier Wir machen das jetzt aber einfach sozusagen. Ihr könnt euch überlegen, entweder dieser Deal oder halt keiner und so. Und irgendwelche Verlängerungen will ich nicht haben, so. Schreibe ja, ich keinen Brief. Das ist auch richtig und das ist natürlich Bullying und Boris Johnson halt, ne? Aber der Punkt ist der, die haben sich selber ein Gesetz gegeben, dass sie nicht Brexit machen dürfen ohne einen Deal. Und ja, Brexit und kommt jetzt und der Deal liegt auf dem Tisch und die EU hat gesagt, ja, wir machen den Deal. Das ja, ist das Dilemma, was sie haben, weil sie wollen das ja nicht. Und das mit der Verlängerung und so, das haben die halt auch gesagt, dass die Verlängerung ja auch zugestimmt werden muss von der anderen Vertragspartnerseite, also sprich von der EU. Also sie können so viel Verlängerung fordern, wie sie wollen. Ne? Wenn das nicht zugestimmt wird, dann gibt es sowieso keine Verlängerung von der Seite ja auch. Auf jeden Fall sind sie dann irgendwie alle rausgerannt. Die ganzen Bänke waren dann leer. Bis auf so ein paar, die dann noch rumgestanden haben und diesen Speaker halt ausgefragt haben, ob das denn so gehen würde und ob man denn jetzt den Premierminister nicht dazu zwingen müsste, diesen Brief da zu schreiben für die Verlängerung. Und soweit ich das jetzt gelesen hatte, hat er den jetzt auch geschrieben. Aber irgendwie, er hat drei Briefe geschrieben. Irgendwie, erstmal hat er irgendwie eine Fotokopie gemacht von dem, was sie da jetzt verabschiedet haben, dass er diesen Brief schreiben muss. Den hat er dann quasi kommentarlos. Und dann hat er nochmal einen Brief geschrieben, wo er geschrieben hat, dass er keine Verlängerung will und den hat er unterschrieben. Und Leute, so ein Krempel da irgendwie. Ist es ja, er hat es genauso gemacht, wie er es angekündigt hat. Er hat gesagt, ja, klar, natürlich, ich schicke den Brief, aber ich kann ja direkt danach einen Brief schicken, ja, hier, ne, jetzt ignoriere mal den ersten Brief. Das ist halt dieses ganze prozedurale Theater, ne? Was soll ich sagen? Hier haben wir einen interessanten Artikel von Colette. Es geht um China's. Corporate subservience to China exposes the hypocrisy of woke capitalism. Ja, nach der NBA und verschiedenen anderen Beispielen, die sich China angebiedert haben, die hier in dem Artikel nochmal dargestellt werden, geht er auch noch auf andere Beispiele ein. Deswegen eine Leseempfehlung und ich gebe noch ein paar andere Sachen, die in dem Artikel nicht drin stehen. Und zwar, China hat ja eine extreme Investition in Kalifornien getätigt, insbesondere in Hollywood, insbesondere in Filmstudios und in verschiedene Zuliefererfirmen, aber auch in Produktionsstudios. Und da passieren jetzt halt so seltsame Sachen, wie dass irgendwelche Filme veröffentlicht werden, wo irgendwelche Karten auftauchen, die Propagandamaterial von China zeigen. Ja, da geht es zum Beispiel um die sogenannte Nine Dotted Line. Das ist ein Propagandabegriff von China, mit der die einen Gebietsanspruch im südchinesischen Meer etablieren wollen. Da geht es um diese Sandbänke, die aufgeschüttet werden. Und dieses Nine Dotted Line ist halt, das ist halt quasi, das sind so Linien, die auf einer Weltkarte eingezeichnet werden und die tauchen halt in so verschiedenen Filmen auf einmal auf. Und Vietnam ist das beispielsweise aufgefallen und deswegen hat Vietnam zwei Filme jetzt schon gesagt, okay, ihr dürft die dürfen nicht mehr in Vietnam gezeigt werden, weil Vietnam mag ja China nicht. Und es ist einfach generell sehr interessant, was das für Blüten treibt. Was mich überrascht hat, kennt ihr Cirque du Soleil? Gehört den Chinesen. Interessant. Ja, sehr, sehr interessant. Und dieses chinesische Zirkusding, was die ganze Zeit tourt, das aus Taiwan. Das ist gar nicht aus China. Okay. So. Muss ich einmal kurz aufgehen. So, hier geht es um eine Sache, über die ich letzte Woche geredet habe. Ja, und zwar geht es um die GMO-Moskitos. So, und da haben wir von einem Zuschauer den Hinweis bekommen, weil ich es ja vorgestellt habe, ob ich da nicht nochmal zur Stellung nehmen möchte, ob sich der Sachverhalt nicht ein bisschen anders darstellt. Und ja, okay, ich kann erstmal sagen, gut, mea culpa, ich habe das Ganze etwas zu überdramatisiert dargestellt, aber im Kern nicht falsch. So, deswegen möchte ich mal kurz einige Berichtigungen darstellen. Und zwar, der Sachverhalt ist folgender. Das Experiment sollte die Population verringern, die Population sollte weniger Erreger übertragen können und sie sollte kaum, sehr wenig Nachwuchs erzeugen können. Kaum lebensfähige Nachwuchs. Was tatsächlich passiert ist, die Population ist zuerst verringert worden, hat sich dann allerdings stabilisiert und jetzt im Zeitverlauf ist sie wieder größer geworden. Ich habe gesagt, die haben sich massiv vermehrt. Gut, das ist so, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Habe ich vielleicht ein bisschen über dargestellt. So, ich habe gesagt, sie übertragen die Erreger weiterhin. Das tun sie auch. Kritisiert wurde, ist, dass manchmal dargestellt wurde, als ob sie stärkere Krankheitserreger übertragen würden, weil sie mutiert sind als die ursprünglichen Mücken. Nein, aber sie übertragen auch nicht weniger. Sie übertragen genau gleich viel. Das heißt, das Experiment ist auch in dem Punkt fehlgeschlagen. Es sollte kaum Nachwuchs erzeugt werden. Laut dem Hersteller 3% überlebensfähiger Nachwuchs, was für ihn tolerabel war. Es hat sich allerdings dargestellt, dass es sehr, sehr, sehr viel mehr Nachwuchs in der freien Wildbahn halt überlebt hat und deswegen das Experiment auf dem Punkt auch fehlgeschlagen ist. Das heißt, das Experiment ist generell fehlgeschlagen. In gewissen Punkten ist es weiterhin valide, so wie es zum Beispiel dieser Herr hier sagt. Population Reduction for 18 Months, da war es erfolgreich. Allerdings danach hat es eine komplett andere Wendung genommen, wie es prognostiziert war. Zwar nicht so, wie es hier steht, dass sie keinerlei weitere genmanipulierte Moskitos in die Umwelt entlassen haben. Das haben sie auch nach 19 Monaten weiterhin gemacht. Da hat er leider nicht recht gehabt, aber gut. Trotzdem gebe ich ihm das Argument. Das ist der Herr, der in dem Artikel, den der Zuschauer verlinkt hat, als Quelle genannt wurde. So. Der hat ja einige valide Punkte gesagt, und zwar das, was ich gesagt habe, es kann so interpretiert werden, als ob sie viel mehr Krankheitserreger wären und als ob die Bevölkerung hundertfach explodiert wäre, und das ist nicht der Fall. Falls das so rübergekommen ist, wo ich das dargestellt habe, tut es mir leid. Ich habe es alles ein bisschen reißerisch dargestellt. Fakt ist, das Experiment ist fehlgeschlagen. Und mir war nicht bewusst, dass es tatsächlich so groß durch die Medienlandschaft gegangen ist. Mir ist das aus einer ganz, ganz, ganz obskuren Quelle nur unter die Augen gekommen. Es ist ja sogar in der Tagesschau darüber berichtet worden. Und ja, da geht es ja wohl auch um eine Zulassung in Amerika jetzt. Ja, und da sehe ich wieder das Ganze wieder sehr kritisch, weil meine Kernkritik ist ja weiterhin, das Experiment hat nicht das gemacht, was es gemacht hat. Und es ist in einer Größenordnung ausgefahren worden, was meiner Meinung nach einfach da nicht vernünftig gewesen ist. Ja, Millionen von den Dingern, bevor man einfach kleinere Versuche macht auch. Ja, und nur so nebenbei. Und dieses Experiment hat ja nicht die Ergebnisse gebracht, die es machen sollte. Und dieses Experiment jetzt mit ähnlichen Methoden auf einer größeren Skala in Amerika durchzuführen, halte ich für bedenkenswert. So. Also, alle Kinder zu Wort vielleicht habe ich es krass dargestellt, dann tut es mir leid. Aber der Morgenkreis hat eine Menge mit Demokratieerziehung zu tun. Wenn wir zum Beispiel fragen, wer von euch möchte heute lieber auf den Spielplatz gehen, dann sieht man schon, oh, das sind ja so und so viele und das ist die Mehrheit und vielleicht sieht es morgen anders aus und dann verstehen die Kinder das auch. Es ist sehr wichtig, dass die Kinder einander zuhören lernen, dass sie die Meinung und die Persönlichkeit des anderen respektieren und schätzen lernen. Ich würde mir wünschen, dass in 20 Jahren die Kinder sich an eine tolle Kita-Zeit zurückerinnern und dass die Basis und die Wurzeln, die wir hier legen, einfach ein ganz tolles Gesamtbild ergeben. Mein Name ist Andrea und ich arbeite seit 3,5 Jahren als Erzieherin. Ja, das war Ihr Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend mit der Demokratie lernen. Ja, und wenn die Mehrheit dann jeden Tag auf den Spielplatz will, dann können die anderen, die gerne mal ein Buch lesen oder drin spielen würden, die können sich halt ins Knie. Dann haben wir das dann gleich. Ja, ich finde das auch eigentlich ein bisschen, weiß ich nicht, zweifelhaft, dir das ausgerechnet so weit zu bringen. Also, keine Ahnung. Weil, ich meine, ist das Sinn und Zweck der Demokratie, zu sagen, was getan wird jetzt so bei den Leuten auch in der Freizeit, was ist ja quasi da so ein bisschen. Wenn die Kinder sich entscheiden, dass sie auf den Spielplatz gehen wollen und nicht ins Schwimmbad oder so, dann ist das echt total demokratisch, ja. Das ist für mich basisdemokratisch. Dann lernen die das aber gar nicht, wie das geht bei uns. Wir haben ja parlamentarische Demokratie. Da sollen übrigens Kompromisse geschlossen werden. Sowas wie, wir gehen halt vormittags auf den Spielplatz und nachmittags dann dafür ins Schwimmbad. Auf jeden Fall herrscht immer die Diktatur der Masse, ne? Die Diktatur der Mehrheit. Ja, und hier, das ist jetzt, jetzt haben die Gamer es endlich geschafft, nachdem sie ja schon für ziemlich, also Trump, Christchurch, Halle, wovon wir schon alles, woran wir schon alles schuld sind, jetzt haben wir hier noch den Energieverbrauch. Ne? Und natürlich der Technikschrott, also der Müll, der erzeugt wird und halt auch die zukünftigen Streaming-Dienste wie Stadia von Google und so. Können wir uns das wirklich leisten, dass wir für unseren Spaß praktisch die Energie unserer Kinder verbrennen? Und wo soll die Energie für unsere Spieleleidenschaft herkommen? Das müssen wir als Gamer uns fragen. Oh, Frankreich, da hat sich noch eine Demonstration dazwischen gemischt. Oder die ist ausgebüxt. Die Bauern haben generell in ganz Europa jetzt ein Problem. Es geht auch um ähnliche Probleme, wie ich sie schon beschrieben habe, im Hinblick auf Holland. In Holland sind die übrigens nochmal nach Den Haag gefahren und das Parlament wurde vom Militär abgeriegelt, dass die Traktoren nicht das Parlament stürmen. Ich glaube, die haben da alle ein bisschen übertrieben und da wäre nichts passiert, aber die haben da jetzt die Farmers Defense League gegründet, da irgendwie in Anspielung an die English Defense League, glaube ich. Also ja, und auch in Frankreich, die Bauern in Frankreich sind ja auch berühmt, ja, da haben die auch das Parlament schon mit Gülle besprüht und das ist, machen die einmal im Jahr. Aber in Frankreich protestieren sie ja alle gerade. Die Polizisten haben protestiert, die Feuerwehrleute haben protestiert, die Bauern protestieren, die gelben Westen weiterhin. In Toulouse gab's richtige krasse Straßenschlachten wohl, gerade vor letzte Woche wieder. Auch Frankreich nicht allzu weit weg. Nicht allzu weit weg. Während sie hier noch den Nahverkehr lahmlegen, da denken die da alles komplett. Das muss bestimmt eine richtig starke Gamer-Community da sein, bei denen, wo die sowas alles üben, so viel protestieren. Ja, Landwirtschaftssimulator, Demo-DLC. Ne? Wahrscheinlich, ja. Ey, wenn es das nicht gibt, dann hallo. Nee, aber jetzt mal ganz ernsthaft. Die Nahrungsmittelsicherheit in Europa ist die Grundlage von Europa. Noch vor der Montanunion. Nahrungsmittelsicherheit. Nie wieder Hungersnöte in Europa. Das ist, was uns wirklich eint. Nichts anderes. War mal Extinction Rebellion. Ja. Die China-Trump-Schlammschlacht mit den Handelssanktionen und sowas findet jetzt langsam ein Ende. Die werden jetzt Stück für Stück zurückgefahren. War alles total absehbar. Weil der Lighthizer, der hat die Verhandlungen geführt und wer weiß, wer der Lighthizer ist, der weiß, wovon ich spreche. Und ansonsten kann man den Namen mal googeln. Lighthizer, wie man spricht. Und China hat im Endeffekt jetzt zugestimmt, dass sie keinerlei Agrarsanktionen mehr gegenüber Amerika einräumen werden. Das heißt 0-5% Tarife auf Agrar, was extrem wenig ist. Es gibt jetzt eine neue Novelle von Intellectual Property zwischen China und Amerika. Es hat zwei Hintergründe. Der eine Hintergrund ist, dass Amerika natürlich sehr viele Lizenzen vergibt auf dem chinesischen Markt, da sehr oft raubkopiert wird und deswegen Gewinne flöten gehen und dass die Chinesen sehr wenig Interesse daran hatten, das zu verfolgen, wegen Wirtschaftswachstum und so weiter und so fort. Es jetzt allerdings so ist, dass die Chinesen selber immer mehr IP und immer mehr Lizenzprodukte, die sie halt auch verkaufen und lizenzieren wollen, international herstellen und selber unter diesem Problem leiden, sodass da jetzt tatsächlich was passieren könnte. Weiterhin sehr interessant, Technologietransfer in den Bereichen, jetzt kommt's, AI, 5G und natürlich Weltraumsachen. Also genau das, was halt die ganze Zeit immer im Fokus war, ne, weil das halt die Trumpsche Verhandlungsstrategie ist und die Verhandlungsstrategie vom Lighthizer. Und eine der wichtigsten Novellen ist, dass China sich jetzt richtig an SWIFT anbindet und dass die sich quasi mit Finanzinstrumenten an einen Wechselkurskorridor binden wollen, der es quasi fast beinahe unmöglich macht, eine Abwertung der Währung über 10% über einen gewissen Zeitraum durchzuführen, ohne dass beteiligte Länder da nicht vorher zumindest informiert drüber sind und Gegenmaßnahmen einleiten können. Das wäre natürlich Amerika in diesem Fall. Das ist ein generelles Problem, weil die chinesische Währung massiv überbewertet ist und sie muss abwerten. Und wenn die das über 50% machen innerhalb einem gewissen Zeitraum, gibt es einen Crash. Aber wenn die das mit 2-3% machen über mehrere Jahre, funktioniert das ganz gut. Und jetzt dürfen, da diese SWIFT-Ankopplung jetzt auch komplett erfolgen wird, die auch mit diesem Währungskorridor zusammenhängt, können auch amerikanische Investmentbanken jetzt in China tätig werden. Das heißt, es wird auf jeden Fall IPOs von chinesischen Firmen an amerikanischen Börsen und vice versa geben. Und diese ganze Sache mit der Mindestpartnerschaft, dass halt 51% von Chinesen behalten wird oder umgekehrt, wenn man in China investieren wird, das wird kurzfristig dadurch einfach nicht mehr stattfinden. Große Änderung. Ja, hier haben wir nochmal Extinction Rebellion. Habe ich eigentlich nur dazu genommen wegen diesem einen Zitat von Roger Hallam. Und zwar hat er auf einer Konferenz Anfang des Jahres gesagt, wir werden die Regierungen zwingen zu handeln. Falls sie dies nicht täten, werden wir sie stürzen und eine Demokratie schaffen, die dafür taugt. Und ja, in diesem Prozess wird es auch Tote geben. So der ehemalige Biobauer, der seine geschäftliche Pleite auf den Klimawandel zurückführt. Aber Hauptsache, wir wissen, dass der Hallam keine Computerspiele spielt. Ist dann so das andersrum aus, ne? Da kriegt die von den XR auf die Backe, als sie auf den U-Bahnen rumstanden in London. Oder gestern oder vorgestern. Scheiße passiert, sag ich mal. Wenn du Scheiße machst, dann kann es sein, dass du dann Ärger bekommst. Ja, auch die S-Bahn, ne? Ach ja, hier war noch ein schönes Soundbite. Stopping climate change enables us to also solve systematic racism, white supremacy and the wounds of patriarchy. Ja, ich meine, Extinction Rebellion hat ja von Anfang an gesagt, uns geht's gar nicht eigentlich, wir benutzen die Umwelt nur als Vehikel um unsere Forderungen. Ja, genau. Aber ich meine, wie oft können wir das hier wiederholen? Ne? Jetzt musst du dich da plötzlich irgendwie hinter Feminismus stellen und so weiter, wenn du dann gegen Klima auf Straße bist als Friday for Future Kid. Bist du eingespannt? Super. Ja, genau. Die Greta hat sich ja auch schon stark gemacht gegen Racial Capitalism, ja. Colonialism and Climate Change. Die war hier nämlich so ein Indianerreservat irgendwie von Standing Rock besuchen. Und ja, das hat hier dem Center for Intersectional Justice aus Deutschland, nur nochmal zur Erinnerung für die Leute, die es noch nicht wissen, dazu veranlasst, sich hier zu freuen, dass die Greta ein guter White Ally ist. Center for Intersectional Justice hat was zu tun mit diesem Institut von den Grünen, wie heißt es? Fällt mir noch nicht an. Bildstiftung oder was? Bildstiftung, genau. Mhm. Und hat auch schon in der Vergangenheit hatten wir ja auch schon Veranstaltungen gemacht in Zusammenarbeit mit Bundesministerien. Nur nochmal so wegen der Einordnung, damit ich hier nicht entlassen werde von Hart aber fair. Und das fand ich diese Woche auch sehr putzig. Schriftdesigner haben aus Greta Thunbergs Handschrift eine Schriftart entwickelt. Und vor allen Dingen der Name. Ich meine, gut, wenn man sich ein bisschen mit Schriften auskennt, dann weiß man, dass diese Bezeichnung grotesk ist halt eine Bezeichnung für Schriftarten. Und diese Schriftart hier heißt Greta Grotesk Regular. Das fand ich ein ganz netter Touch. Ja, und dann hier nochmal was Lustiges, und zwar, ich habe letztens mal Futurama geguckt, ein paar Folgen, und unter anderem diese hier, wo dieses drin vorkam, dass Project Satan Das war, wie es in der Folge heißt, ein Auto mit Elektroantrieb, das gebaut wurde im Jahr 2019, wie man hier auch sieht. Mit Elektroantrieb halt eben. Und was heißt ja immer, dass der Matt Groening so viel vorhergesehen hat in der Zukunft und so. Und dass hier auf jeden Fall ein Auto von 2019 mit Elektroantrieb und das bestand hier aus dem Lenkrad von Adolf Hitlers Auto und dem linken Abbiegesignal von Charles Mansons Volkswagen und den Scheibenwischern von Kit, von Knight Rider. Ja, genau. Und dann halt mit einem elektrischen Auto. Also hier Elektroautos, Project Satan, das war halt ein Auto, was dann irgendwelche anderen Roboter und so verflucht hat, dass die auch Autos geworden sind und so. Ja, generell die Serie Futurama, aber auch der Film Idiocracy, dem ja der Sendungstitel entsprungen ist, die haben halt viele Sachen irgendwie, ja, es tut schon fast weh, sich die anzugucken, obwohl sie lustig sind. Ja, und auf jeden Fall, also Elektroautos 2019, da fällt mir hier direkt das hier ein, das ist hier das neue Elektroauto von Porsche, der Taycan, Baujahr 2019. 105.000 Euro nur. Genau, das ist ein Schnapper. Wow. Ich frage mich auch ganz ehrlich, ob viele so Porsche-Fans Bock haben, sich ein Elektroauto zu kaufen, aber es beschleunigt auf jeden Fall wie Scheiße. Also, das ist egal, wenn du released. Mag sein. Ja. Also, das ist aber nicht das Project Satan, ganz bestimmt nicht. Nichts sagt Porsche so schön wie. Das wäre jetzt geil, wenn die irgendwie den Porsche Sedan oder so gemacht hätten. Das hätte perfekt gepasst. Aber es heißt Turbo S, heißt das ja. Da steht das S ja für Sedan. Das ist doch Hybrid oder was? Nee, das ist ein voll elektrisches. Oh, okay. Er hat einen Benzinmotor für die Scheibenheber, du. Ja, wahrscheinlich. Ja, in diesem Sinne. Dieselmotor zum Aufladen oder so. Das waren die Weltraumaffen für heute. Bis nächste Woche. Geht in den Wald, so wie ihr es unten gendern. Im Video seht. Oder gesehen macht keinen Sex im Wald. Warum nicht? Was? Ich hab gelesen, dass die Leute mit den Bäumen Sex machen. Das fand ich nicht gut. Ja, das nicht. Mit dem Wald. Ja, ja, genau, das meinte ich. Nicht mit dem Wald. Nur gegen den Wald. Ja, habt den Wald lieb. Der Wald ist toll, aber nicht, man kann es nur vertreiben, ja. Geht in den Wald.